Moin moin und hallo zu einer wieder mal weiteren Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ach, jetzt so rum. Simon. Ich bin Wolf, hey, Hamburg, wie geht's euch? Eddie ist am Start, was geht ab? Seid ihr da? Okay, weiter. Eddie ist am Start, ja. Der hat meinen Rap unterbrochen. Welchen Rap? Ich war wirklich dankbar, weil es wäre auch kein Reim mehr gekommen. Nee, ja, deswegen ist ja auch kein Rap. Deshalb genau an der richtigen Stelle, damit du sauer sein kannst auf uns, ja? Gegenüber der Kreativität, die jetzt geflossen wäre. Wir haben uns heute hier zusammengefunden für ein bisschen mal etwas aktuelleres Thema als das, was wir in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben mit großen Roundups und Genre-Überblicken und so weiter und so fort. Denn diesmal geht es um ein Ereignis, wenn dieser Podcast läuft, dann in 3-4 Tagen ungefähr stattfindet. Die Oscarverleihung 2010. Das heißt die Academy Awards. Okay, den Klugscheißer der Runde haben wir schon mal ausgemacht. Exakt. Die Academy Awards. Übrigens, das funktioniert hier nach dem Prinzip hier Reise nach Jerusalem. Ede ist raus. Macht's gut. Tschüss. Exakt. Okay, die Verleihung der Academy Awards 2010 oder besser gesagt die für das Jahr. Die wievielten sind es? Die 82. Wirklich? Ja, natürlich. Krass. Exakt. Ihr habt euch wohl nicht vorbereitet. Nein, es steht auch auf dem Zettel, der vor dir liegt. Tatsache. 82. Ja, stimmt. Es ist so lustig, dass es vor ihm ist und er sich wundert, woher wir es wissen. Ich hätte es aber natürlich auch so gewusst. Genau wie du, Eddie. Genau, das meine ich. Ich will ja nicht mit abgelesenen Fakten glänzen, aber bei Wolf dachte ich, der weiß es sicher. Ja, ich weiß sowas exakt. Auch. Vielleicht hätte es ja geholfen, wenn du das bei Wikipedia eingetragen hättest und wir das jetzt nachlesen. Okay, Oscars, normalerweise, wenn ich kurz mal sagen darf, fand ich die immer eher so ein bisschen langweilig. Oscars generell, weil die einfach zu lang waren. Ich bin mal sehr gespannt, wie es dieses Jahr ist mit verändertem, mit veränderter Struktur, sag ich mal. Also wie hast du die Oscars denn konsumiert, sagen wir mal vorher? Hast du dann den Tag live gewartet und dir, live, lange aufgeblieben, wie immer, so, wann läuft es dann immer, wann fängt Sonntag? 3 Uhr morgens mal. Ja, der Reihenfolge ist immer, mich über Steven Gätchen aufregen und die dummen Interviews und dann irgendwie einen Sender suchen, wo die Englischen laufen, die gibt's dann aber nicht und dann guckst du doch ProSieben und dann guckst du so lange, bis du so müde bist, dass du den besten Film gar nicht mehr mitkriegst. So war es leider bisher immer. Genau, das passiert dann so gegen 5 Uhr morgens oder 5:30. Ist mir auch schon mehr als einmal passiert. Exakt. Also ich nehme mir immer vor, durchzuhalten und das echt bis zum Ende zu sehen. Manchmal ist ja auch die Bühnenshow ganz nett, dann tanzt Hugh Jackman eigentlich so rum. Genau, die Openings und so, das ist ja alles immer schön. Ist schon so nett, aber ich merke auch so, ab der dritten Stunde bei mir muss ich manchmal echt gegen's Einschlafen. Mittlerweile ist ja sehr schön, dass man sich wie fast alles heutzutage, man sich das alles dann auf YouTube oder am nächsten Tag runterladen zusammengeschnitten kann. Am besten die Zusammenfassung oder die besten Speeches oder so, man muss sich dann nicht mehr durch die teilweise ja wirklich sehr langen und dröben Oscarverleihungen. Aber das ist ja Teil des Spaßes. Also man wenn dann was passiert wie Michael Moore, Shame on You, Mr. Bush, dann freut man sich ja auch. Ja. Ich war live dabei, cool, gleich mal twittern. Wie 8 Millionen andere Leute. Ja, ich bin der Erste. Was ich gerade gesehen habe, ihr würdet es nicht glauben. Die Oscars. Ja, ich kenne es absolut. Ich versuche dann immer natürlich als passionierter Filme-Nerd irgendwelche von Verleihung, dass ich mir die Oscars möglichst live angucken kann. Die sind natürlich immer so toll gelegt, dass sie auf einen Sonntag zu Montag dann in der Nacht stattfinden hierzulande. Also je nachdem, wenn man arbeitslos ist, geil. Oder hier arbeitet. Kommt man auch erstmal um 14 Uhr oder so, eben, so wie ich gerade. Eben, da kann man sich's manchmal erlauben, aber dann, bist du müde, pennst du ein, musst nachher im Videotext gucken, wer gewonnen hat. Eventuell ärgerst du dich dann. Das ist ja ganz bitter. Ja? Im Videotext, war. Wenn dann die Spannung da ist, wer gewinnt den besten Film, na, du pennst vorher ein und dann musst du das irgendwie Andrea Kiewel dann sagen im Sat.1 Frühstücksfernsehen, Forrest Gump gewonnen hat, keine Ahnung. Also mal. Ist nominiert dieses Jahr. Ja, aber ganz genau. Wer kommt hier rein? Oh Mann, jetzt werden wir voll gestört beim Podcast. Ja, das ja. Wir sind jetzt gerade im Oscar-Podcast. Geht jetzt momentan. Gregor geht kurz weg. Ich gehe kurz raus und ihr unterhaltet euch kurz weiter von wegen Oscars. Hey, dann bleiben wir vielleicht mal ganz kurz, weil lustigerweise habe ich zu diesem Thema gerade eine Kolumne auf der Westen geschrieben. Hast du es gerade ausgemacht? Oh, hier, Gregor! Moment! Gregor! Ich glaube, es ist noch an. Hier! Was ist denn hier? Mach mal! Zur Erklärung. Es läuft weiter. Ciao. Sicher, ob alles. Lass das Mikro so. Und geh! Da hat er einfach nur mal das Mikro in die Hand genommen. Sollen wir jetzt. Nein, wir fangen schon mal an. oder nicht? Ja, ich meine, wollen wir nicht einfach normal anfangen? So, wir laufen ja erst auf 6 Minuten. Das war schon wieder totales Chaos, oder? Was meinst du? Aber also ich würde lieber jetzt Schnitt machen dann und nachher einfach weiterreden. Ja, ich fand den Anfang an sich schön. Ach, von mir aus, von mir aus. Ja, nein. Also okay. So, klar, man kann es immer besser machen, aber ich fand es okay. Okay. Frage ist halt, was wir jetzt machen. Ja, ich kann gerne ein bisschen mal was zum Modus erklären, was vielleicht gar nicht so viele wissen, wie die Oscars gewählt werden oder so. Ich habe nämlich im Zuge meiner Kolumne darüber recherchiert und festgestellt, dass die Golden Globes ja gemeinhin immer also auch als Indikator gelten für die Oscars. Dabei werden die ganz unterschiedlich gewählt. Und zwar bei den Golden Globes gibt es so eine Foreign Press Association, wie die heißt. Deshalb bedanken die sich immer, thanks to the Hollywood Foreign Press. Und das sind, das ist so eine Versammlung an weltweiten Filmjournalisten. Und es ist wohl irgendwie krasser, da reinzukommen als zu den Special Forces oder so. Es gibt, glaube ich, weltweit irgendwie 60 oder 70 oder Mitglieder. Und du kannst auch nur reinkommen, wenn du von einem anderen Mitglied vorgeschlagen wirst. Und 2 Vetos reichen aus, sodass du überhaupt nicht genommen wirst. Und dann werden zum Beispiel, dann sind irgendwelche pakistanischen Filmkritiker sind drinne, aber irgendwie renommierte Filmkritiker von der New York Times nicht oder so. Und die entscheiden dann halt, wer die Golden Globes gewinnt. Ha! Und bei den Oscars ist es so, da gibt es halt die Academy. Und bei dieser Academy sind, die hat circa 6.000 Mitglieder. Und zu diesen Mitgliedern gehören halt im Prinzip alle, die am Filmprozess beteiligt sind. Also Kameramänner, Crewmitglieder, Autoren, natürlich Schauspieler, Regisseure, Produzenten. Und dabei haben die Schauspieler den Löwenanteil. Ich glaube, es sind über 1200 Schauspieler in dieser Academy. Die also George Clooney ist mal dabei. George Clooney ist auf jeden Fall dabei, ja. Und das Krasse ist, dass es wirklich eine demokratische Wahl ist, weil man regt sich ja immer auch so gern auf Oscar wieder so ein Scheiß nominiert und so. Letztendlich ist das einfach der Filmgeschmack, oder was heißt der Filmgeschmack? Das ist letztendlich das, was Hollywood will und nicht, was irgendwie 3 Studiobosse wollen. Ja, okay, so. Das ist, da hast du recht, kann man damit auf jeden Fall aushebeln, das Argument. Aber irgendwie, dadurch, dass es die Branche selbst ist, die sich die Awards gibt, wie du ja gerade gesagt hast, so, ist das auch irgendwie trotzdem nicht repräsentativ für die Zuschauer, sag ich mal. Nee, für die, das stimmt. Die Leute, die es sehen. Im Gegenteil sogar. Aber man weiß ja, Hollywood das, und die Stars und so, die sind ja immer auch auf irgendwelchen Trends und wollen immer irgendwas beweisen, so wie dann, wenn es dann um Klimaschutz geht, dann sind auf einmal irgendwelche Klimaschutzfilme angesagt. Ja, ich finde, kommen wir gleich zu, aber Hurt Locker ist für mich so ein Thema, was nur, weißt du, so aus politischen Gründen, sag ich mal, dann überhaupt nominiert wurde. Ja, auf jeden Fall merkst du halt so, dass die Leute ganz klar auch, oder dass sie Trends quasi mit den Oscars formen wollen. Und es gab jetzt im Vorfeld der Oscarverleihung ja diesen Riesenskandal mit Hurt Locker, weil einer der Co-Produzenten von Hurt Locker hat quasi an die Akademie-Mitglieder geschrieben, ja, sie sollen die Stimmen halt Hurt Locker geben und nicht einem 500 Millionen Dollar Profitfilm, womit er halt Avatar gemeint war, weil es halt wichtig wäre, dass Independent-Filme weiterhin gefördert werden und so. Und es hat halt den Megaskandal gegeben und die haben die E-Mail tatsächlich veröffentlicht, weil es auch ein Verstoß gegen die Politik ist. Ja, ich finde, damit ist er auch schon disqualifiziert. So. Und er hat sich jetzt offiziell entschuldigt und er wäre so aufgeregt gewesen, weil zum ersten Mal nominiert und so. Aber es hat halt ein ganz schlechtes Bild auf Hurt Locker. Ja, genau. Der Film kann nichts dafür, aber jetzt denkt man automatisch, hat man ein schlechtes Gefühl, selbst wenn er gewinnen sollte. Ja, vor allem, weil er ist halt wirklich, er hat nicht nur sich selbst promotet, was schon eklig ist, sondern er hat auch noch einen anderen Konkurrenten gebasht. Ja, vor allem, ich meine, mach erstmal so ein Projekt wie Avatar. Ja, also, Größe, die es schwierig macht. Und dann auch mit dieser unterschwelligen Anschuldigung, wenn du nicht für Hurt Locker stimmst, dann bist du quasi Teil des Systems und möchtest die fetten Blockbuster mich wundert, dass das ist da schon jetzt ganz nicht, billig. Mich wundert, da hast du recht, mich wundert, dass da nicht noch auf die Patriotismus auf den Knopf irgendwie gedrückt wurde. Ja, in der E-Mail so nach dem Motto, hey, und unsere Truppen brauchen den Support und so. All diese Sachen sind bestimmt gesagt worden auch irgendwo in Verbindung mit den Oscars. Das hätte noch gefehlt. Das sind ja ohnehin so Fragen, also bei dieser, du hast ja gerade die Mechanik dahinter erklärt, aber da frage ich mich auch die ganze Zeit, ob wirklich jeder der anwesenden Academy-Jury-Mitglieder auch jeden der vorgeschlagenen Filme guckt, also wenn es um die Nominierung für besten Tonschnitt oder sowas geht, oder bestes Kostüm, da muss ich mich mal ganz realistisch fragen, ob da wirklich sich jeder mal eine Woche hinsetzt und jeden da eingesandten Screener schickt. Ob das bei denen nur so ist, bei bester Film, und dass die einzelnen Kategorien Kategorien an andere geschickt werden. Ja, es könnte das ja sogar sein, dass die das besten ich jetzt Tonleute nicht. Eben den besten irgendwie Tonschnitt sowas. Das kann sein, das weiß ich nicht. Das wäre ja auch sinnvoll. Also wäre eigentlich sinnvoll, weil es wäre wirklich unfair, weil wer guckt sich denn irgendwie jetzt einen Film an, nur um festzustellen, ob es Best Make-up naja, okay. hat? Oder aber so. Wenn ich jetzt gerade meinen 20-Millionen-Dollar-Film abgedreht habe dann, und hab ein halbes Jahr Zeit, dann gucke ich mir noch mal eine Woche lang alle Oscar-Filme an. Ich habe eh nichts zu tun, weißt du? Die kriegen auf jeden Fall die zwischen ganzen dem Filme. Sex, zwischen dem Vierern mit drei Prostituierten, die jeweils, also jetzt so als Beispiel, richtig viel Geld kosten, kann ich doch auch mal einen guten Film sehen. Ja. Tatsächlich kriegen oder dabei, wenn der Sex nicht so gut oder ist. Oder dabei, so mache ich es zum Beispiel. Weil ja, klar, da gucke ich einfach nochmal Avatar ja. währenddessen so. Oh, ja. Mit 3D-Brille. Tatsächlich kriegen die ganzen Academy-Mitglieder auch die Version der Filme ja immer schon nach Hause geschickt. Also es ist ein sehr cooler Service. Ja, ich auch. Ja, Achso, nein, und das davon, kommt gar nicht von der Academy. Davon profitieren Torrance? Ja dann auch andere Menschen. So. Ja. Aber ja, auf jeden aber Fall. Aber das sind so die Fragen, irgendwie muss man sich echt mal stellen, ob das immer alles so mit rechten Dingen zugeht und ob das wirklich repräsentativ ist, ob da wirklich die besten Filme ausgezeichnet werden oder ob da manchmal nicht doch eher eine politische Entscheidung dahinter steckt. Ja, auf jeden Fall können diese 6.000 Mitglieder können erstmal die besten Filme wählen. Dadurch werden dann die meisten Stimmen, also findet schon demokratisch statt, dadurch werden dann die Nominierten festgestellt und aus den Nominierten können sie dann ihre Stimme geben und dadurch wird es dann halt wirklich gewählt. Aber das bedeutet natürlich auch, dass manche Filme einfach gar nicht in diesem Raster erscheinen, wenn diese 6.000 Leute sie irgendwie nicht, oder wenn ein Großteil der 6.000 Leute sie nicht gesehen hat. Ja, genau. Ja, es gibt ja auch immer diese Geheimtipps, die ja dann auch von denen garantiert nicht jeder kennt, sondern auch da muss ich das ja erstmal rumsprechen. Ey, hast du den Ding gesehen? Ja. Sowas wie Slumdog Millionär ging wahrscheinlich auch recht schnell rum. Ja. Ey, den musst du gucken irgendwie. Das ist aber halt, am Anfang hat den natürlich wahrscheinlich kaum einer gesehen. Exakt, es gibt dann natürlich auch die ganze Lobby, ne, da sind dann Produktionsstudios und was da für eine Politik im Hintergrund noch spielt. Ja, genau, auch mit den Ländern. In welchen Ländern wird wie viel querfinanziert und noch produziert? Das ist alles so, klar, das muss sein, so ein bisschen. Das ist ja alles auch ein Riesenaufwand, so die ganzen Oscars und kostet ja alles Geld und so. Und irgendwie muss da schon ein bisschen auch was zurückkommen. Aber eigentlich ist es ja irgendwie ein unfaires System, kann man sagen. Andererseits, wieso? Aber wie willst du es sonst machen? Es ist eine Academy, die ist gegründet und sagt, ey, wir finden die Filme gut, muss ja keiner danach. Das Problem ist, wenn du eine weltweite Wahl machst, gewinnt vielleicht irgendwie sowas wie Fast and the Furious oder so ein Oscar. Ja, oder irgendwelche Oscar. Oder Transformers. Transformers. Ohne Scheiß an dem Tag. Alter, nein, nein, okay, ich sehe euer Punkt, Nein, aber dann ist ja, dann knüpft sich ja die Frage an, ob das wirklich, also wie ist es denn bei euch? Hat so eine Oscar-Verleihung einmal im Jahr wirklich eine Relevanz? Also, wie fiebert ihr da mit? Seid ihr also, Filme oder sagt ihr euch am Ende, eigentlich ist auch völlig wurscht, wenn ihr den Oscar hält, weil es eh nur so ein Branchentreffen ist? Gute Frage. Also was bei mir der Fall ist, ist so, ich fieber nicht so richtig mit, weil im Prinzip, also in der Regel, wenn es jetzt nicht ein Film ist wie Inglourious Basterds oder wo ich einfach will, dass Christoph Waltz den Oscar genau, kriegt. Genau, wo man es ja. ja, aber ansonsten ist es für mich einfach, ist die Oscarverleihung einfach sowas, wo ich mich freue, dass die mir Tipps geben für gute Filme. Und in der Regel ist es schon so, es gibt immer mal ein paar Ausreißer, wo ich sage, okay, den fand ich jetzt nicht so toll. Aber in der Regel sind da schon immer Filme dabei, wo ich sage, geil, also der war Oscar nominiert, wäre der nicht Oscar nominiert gewesen, hätte ich mir den wahrscheinlich nie irgendwie, wäre der nie in meinem Kopf aufgetaucht. Ja, und jetzt habe ich mir angeguckt, weil ich einfach wissen will, was zeichnet diesen Film aus, dass er diese Aufmerksamkeit kriegt. Ja, zum Beispiel jetzt Precious, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, der aber nominiert ist. Und ich habe von sehr vielen jetzt gehört, dass der gut ist. Und ich würde mir den, normalerweise wäre ich wahrscheinlich nie auf den gekommen. Aber dadurch, dass der jetzt diesen Oscar-Buzz hat, sag ich mir, okay, ich will den gucken, weil irgendwas scheint dieser Film zu haben, was, ne? Und ja, Slumdog Millionär ist ja auch so ein Beispiel. Ja, also ich habe mir im Vorfeld, ich wusste nicht, dass Hurt Locker halt nominiert ist und so, und habe dann aber halt das in der Videothek gesehen quasi. Und aufgrund dieser Nominierungsaufkleber-Geschichte habe ich mir den dann halt auch ausgeliehen, weil ich mir gedacht habe, okay, eigentlich interessiert mich jetzt Krieg dann nicht mehr so, weil es zu viel gibt, aber also so zu viel Filme dazu, aber wenn, ne, mal angucken. Und ich wurde jetzt auch ja, nicht klar, enttäuscht. Bei, so. Also, nee, bei all der, sagen wir mal, dem Zynismus, der dann kommt, hier Oscars, die sind ja eigentlich nicht wirklich viel wert und die richtig guten Filme landen eh dort nicht, aber es hat ja schon ein gewisses, ja, schon Qualitätsmerkmal einfach. Ja, das stimmt, aber ja. Also ich sehe das auch so, mir ist es, ich guck mir das gerne an und ich drück auch gerne meinen Favoriten die Daumen. Allerdings ist mir letztendlich dann irgendwie so ein Oscar-Gewinn auch relativ wurscht. Also dafür geht meine Meinung zu oft zu weit irgendwie auseinander mit der offiziellen Academy-Meinung. Also ich freue mich natürlich, wenn mein Favorit, ob es jetzt ein Schauspieler oder ein Filmregisseur ist, wenn er einen Oscar gewinnt, dann freue ich mich sehr. Allerdings ist jetzt für mich auch ein Oscar-Gewinn auch nicht unbedingt wirklich ein entscheidendes Qualitätsmerkmal. Also, die Filme, die ich gut finde, wenn die jetzt keinen Oscar gewinnen, bin ich ja trotzdem noch weiter Fan von. So wie andersrum, jemand, der einen Oscar gewinnt, ist in meinen Augen dann nicht auch automatisch dann beispielsweise wirklich der beste Film des Jahres. Also, nein, das muss man immer. Ich die sehe Anzahl das, ich der sehe Oscars das, sagt nicht, dass es jetzt der beste ist, weil genau, er hat 8 also, das und ist, schon, ist schon eine nette Show und wie Eddie auch schon sagte, manchmal erfährt man ja wirklich auch von Geheimtipps, die dann auch wirklich so eine gewisse Ehrung verdienen. Allerdings sehe ich das dann doch ein Stück weit entspannt. Also, so ein Oscar ist jetzt für mich persönlich nicht unbedingt das Maß aller Dinge. Was ich noch wichtig finde am Oscar selbst ist, dass der, wie ich schon vorhin gesagt habe, natürlich auch gewisse Trends bestätigt oder so. Und das heißt, wenn manche Filme einen Oscar kriegen oder so, ist das ja auch ein Statement und gibt dann, das ist genauso wie wenn ein Film sehr viel Erfolg hat, wie zum Beispiel wenn Watchmen richtig viel Erfolg hat oder Dark Knight, dann ist es auch gut, weil das zeigt dann den Hollywood-Bossen, geil, wir können richtig dunkles Material machen oder ein bisschen erwachsenere Superheldenfilme. Ja, es kann trotzdem kommerziell erfolgreich sein. Genau, und es kann trotzdem kommerziell erfolgreich sein und das motiviert dann eben weitere Filmemacher in diese Richtung zu gehen. So, das gleiche ist mit Oscar. Wenn Filme wie Inglourious Basterds zum Beispiel für Oscars nominiert sind, dann finde ich das geil, weil das zeigt dann den Leuten so, ey, traut euch auch mal, weißt du, es gibt auch mal, ihr könnt auch mal Spaß oder District 9 jetzt oder so, weißt du so. Nee, aber das ist das, was attraktiv ist eben für die Academy. Oder ich sag mal, also du hast es angesprochen, der Trend geht zum Glück ein bisschen wieder weg, dass auch Filme wie Dark Knight nominiert sein können, auch wenn natürlich gegenüber für Heath Ledger alle geschrien haben, dass er den Oscar bekommt, dass die nicht anders konnten oder jetzt eben auch andere Filme nominiert sind, dass es sich ein bisschen aufweicht von der normalen Norm der Academy, die dann ja quasi die kleinen Filme in Anführungsstrichen unterstützen will, durch eine Oscar-Nominierung, durch eine Preisverleihung und so weiter. Guck mal, wir in Hollywood machen ja auch hier wirkliches gutes Kino und wir sind nicht nur der Action-Klum-Quatsch, dass sich das jetzt ein bisschen mehr vermischt, dass du Sachen hast ja, mit Anspruch, dass du genau. Sowas wie District 9 und eben, das, ne? Das ist aber auch nur möglich, weil dieses Jahr zum ersten Mal, glaube ich, seit den 40er Jahren oder so, da war das schon mal so, 10 Kandidaten nominiert sind für Best Picture. Mhm. Das heißt, 10 Kandidaten für den besten Film. Das war ja, vorher waren es nur 5 und ich denke mal, so gerade so Filme wie zum Beispiel District 9 oder so, wären auf jeden Fall nicht nominiert gewesen, wenn es nur 5 Kandidaten gegeben hätte. Exakt. Und auch sowas wie Up eigentlich, der es voll verdient hätte, aber da wurde ja extra die Kategorie dafür geschaffen, dass ich glaube... Ja, die Animierten, ja. Genau, ich glaube Up, also wenn man dem schlauen Zettel hier trauen darf, ist auch erst der zweite Film, animierte Film, der überhaupt für einen Best Picture Award nominiert ist. Nach Heavy Metal natürlich. Ja, genau, nach Heavy Metal nee, und eventuell Beauty and the Beast. Metal war, nein, das war ein Witz. Ich dachte, das war der beste Zeichentrickfilm der Welt. Simon. Okay, aber Beauty and the Beast war auch schön. Ja, aber man sieht jetzt Teekanne, ach. Nee, aber genau das, was du meinst, diese Weitung auf 10 jetzt, was ich glaube, wir haben uns auch vorher schon mal in Ruhe darüber unterhalten ein bisschen und ich finde jetzt 10 zum Beispiel ist auch schon ein bisschen fast zu viel für mich, ne, dass du dann so ein doch schon sehr breites Feld hast an populären Entscheidungen, also populär unter den Zuschauern wie in District 9 oder ein Up, dass es dort mit reinkommt, aber auch das klassische Oscar-Futter sozusagen, was drin ist wie An Education oder eventuell auch The Blind Side, Precious, was ja eh dann das wäre, was den sagen wir, populären Film den Platz weggenommen hätte in so einer Top-Liste, in so einer Nominierungsliste, die dann auftauchen würde. Aber selbst die anspruchsvollen Filme sind dieses Jahr, also wir kommen ja gleich noch auf die zu sprechen, sind dieses Jahr echt noch, also ich muss sagen, ich habe jetzt bis auf Precious und An Education habe ich alle gesehen und ich fand die allesamt, muss ich sagen, durchaus unterhaltsam und das konnte ich bislang nicht immer über Oscar-Filme sagen. Also, insofern finde ich, ist das durchaus dieses Jahr eine interessante Oscar-Verleihung, wobei ich auch gleichzeitig sagen muss, dass es auch von den 8 Filmen, die ich gesehen habe, vielleicht nur 2 oder 3 gab, wo ich auch wirklich gesagt hätte, boah, ja, bester Film oder so hat er verdient. Genau, das ist gerade der Punkt. Also das ist ja vielleicht dann auch die Kehrseite der Medaille, wenn du 10 hast, dass du manchmal, naja, du musst diese 10 Nominierten ja auch vollkriegen. Und wenn ich mir die Nominierten in diesem Jahr angucke, dann schleicht sich bei mir auch so ein bisschen der Verdacht ein, dass irgendwie nochmal so die üblichen Verdächtigen so reingequetscht werden, damit wir auch ja auf 10 kommen, damit wir die Blockbuster-Fraktion abgedeckt haben, ja, mit Avatar und District 9. Und auf der anderen Seite so Sachen wie, weiß nicht, A Serious Man oder Up in the Air, wo ich mich jetzt auch echt ganz kritisch fragen würde, ob die wirklich die Chance zum besten aber Film des Jahres ich hätte haben. Jetzt aber das sind so Geschichten, das variiert. Also ähnlich wie du, Eddie, ich habe auch fast alle gesehen, bis auf zwei, glaube ich. Fand die auch alle sehr gut, allerdings bin ich nicht der Meinung, dass alle davon auch echte Oscar-Kandidaten sind. Also auf der anderen teilweise war es mir auch ein bisschen zu beliebig. Das stimmt, aber auf der anderen Seite muss man sagen, also ein Film, den ich auf jeden Fall vermisse in den Nominierten, ist Moon. Und ich vermisse auch Sam Rockwell. Moon vermisse ich tatsächlich auch, weil das war schon nicht schlecht. Frechheit, ja. Weil der Film ist für mich einer der besten, die ich auf jeden Fall im Jahr 2009 so gesehen habe oder die unter das Jahr 2009 für die Oscar-Verleihung noch fallen. Ist auch origineller als jetzt zum Beispiel Hurt Locker, also so vom und reinen ja, Konzept ist einfach, her. Einfach wirklich ein Film, der wirklich auch irgendwie für mich so ein Meilenstein ist wie damals 2001. Ja, also vielleicht nicht ganz so, aber schon auf jeden Fall hat er schon mehr in mir geweckt als andere Filme. Und ich muss sagen, vielleicht war es auch einfach nicht so das Mega-Filmjahr, ja. Also, das muss man ja auch sagen. Man ja, muss ja auch erstmal. Wolf hat es ja gerade gesagt: Find erstmal 10 Filme, wo du wirklich sagen kannst: 10 Filme pro Jahr, wo du wirklich sagen kannst: Alter Schwede, will ich. Das ist vielleicht der beste Film des Jahres. Ja, ja aber da habe ich lieber Gefühl, 5 andere noch dazu, ich glaub, genau. als die typischen. Also, ich war nie zufrieden mit den typischen Oscar-Filmen bisher. Also so die, es war ganz selten, dass mal was nominiert war, auch nur nominiert war, wo man sich denkt, ach, das geht so in meine Schaurichtung, so die Sachen, die ich cool finde. Ja, vielleicht so. Findest du die falschen Sachen cool. Also willst du allen Ernstes jetzt behaupten, dass du ja, die Nominierten jetzt schon. Der letzten Jahre alle toll findest? Nein, natürlich darum ging es ja gerade. Nein, ich weiß es ist das dann, ich find's das halt, ich mag das, ich will, dass Tarantino nominiert wird für einen coolen Film. Ich möchte aber auch, dass James Cameron nominiert wird für Avatar. Ich möchte aber auch, dass Neil Blomkamp für District 9 nominiert wird. Ich weiß aber, dass diese drei wahrscheinlich rausfallen würden, wenn man jetzt nur 5 hätte. Avatar ja, wäre drin. Okay, Avatar wäre drin. Das ist aber auch Cameron, der ist ja auch zu mächtig. Aber als Film normalerweise wäre das wahrscheinlich halt, ja egal. Aber ich meine, wenn guck mal jetzt, bei den 10, wenn da 5 nur wären, dann wäre das Serious Man, Up in the Air, auch wenn ich die alle nicht kenne, einfach nur, weil das die typischen Oscar-Kandidaten ja, sind. Ja genau, so. Precious wäre dabei, Hurt Locker wäre dabei. Und An Education. Ja, und da ist, meine ich ja, und dann ist die coolen Filme, auch die einzigen, die ich geguckt habe von den 10, wären alle nicht drin, ja. Ich bin halt nur mal, dann bin also ich halt Mainstream. Fuck you, Oscar. Ich kann die Aussage von dir, Eddie, nachvollziehen, dass du meinst, dass es eventuell den Eindruck machen könnte, wenn man anhand dieser 10 Filme geht, dass es vielleicht kein so starkes Film mehr gewesen ist. Aber ich glaube, der Effekt ist einfach, wie du schon gerade so schön ausgeführt hast, Simon, wenn es 5 Filme gewesen wären, dann wäre natürlich der Fokus anders gesetzt. Dann wäre es hier von der Academy gesehen, wir unterstützen jetzt diese Filme, das sind die kleineren Sachen, die wir in den Fokus schieben wollen, die wir vielleicht nochmal einen kleinen Push geben wollen, dass die Geld einspielen, weil wir cool und artsy und sonst was drauf sind. Die Filme, die zehn, die wir jetzt haben, ist ein Querschnitt einfach, ne? Unter populären Sachen, sowas wie District 9, so gut der Film auch ist, das wäre eben nie im Leben dort reingekommen. Inglourious Basterds ist sowas, was auf der Kippe steht, was hätte reinkommen können, wenn die gut drauf gewesen wären. Das wäre ganz interessant. Ich habe nämlich ja zu Beginn, da warst du gerade weg, Gregor, habe ich ja erklärt, wie die Nominierten zustande kommen, nämlich, dass sie von den Academy-Mitgliedern demokratisch gewählt werden, einfach wirklich die Filme sind, die meisten Stimmen gekriegt haben. Und da wäre in der Tat mal interessant zu sehen, die Auflistung, welche Filme überhaupt alle genannt wurden, also weiß ich nicht, 500 Filme werden es wahrscheinlich sein oder so, und wie viele Stimmen welcher Film gekriegt hat. Vielleicht echauffieren wir uns gerade und auf Platz 1 war Avatar, auf Platz 2 District 9, auf Platz 3 Inglourious Basterds. Man weiß es nicht, ja? Man weiß es nicht. Darf man da eigentlich nur einen nominieren als eine Person oder ich glaube, darf ich mir drei aussuchen? Ich glaube, du machst so viele, wie viele Plätze dann dort sind, schätze ich mal, oder? Nee, ich glaube, ja. Ich glaube, jedes Academy-Mitglied darf einen Film vorschlagen für Best Picture. Und dann, und dadurch werden dann die Nominierten. Gibt's, ich wette, das ist unter Verschluss, aber die Zahlen würden mich auch mal interessieren, so die genauen, wer was. Ich glaube, die werden nie veröffentlicht. Nee, ich glaube auch nicht, aber es wäre schon interessant, das recht. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich hat Up in the Air einfach nur so 8. Das ist halt, es waren dafür halt 5000 Leute für Avatar. Und der Rest verteilt sich. Aber das würde dann wieder keiner zugeben. Ja, man darf ja nicht für Avatar sein. Nee, die Zahlen sind aber auch mehr unter Verschluss als die Filme selber, weil so oft wie die dann im Internet landen. Lass uns dann doch mal über die einzelnen Filme genau, an sich reden. Genau. Genug geschwafelt. Gregor. Ja. war eben nicht da. Ich muss noch mal ein bisschen was reinschmeißen, sonst kann ja nicht Gregor los sein. Das geht nicht. Boah, was für ein Ego. Sehe ich nicht. Nein. Deshalb lass uns gleich reinstarten. Also ich hätte fast schon gesagt, wir machen es alphabetisch, so wie es hier schon aufgelistet ist von den Filmen her. Aber ich würde sagen, lass uns vorne dran erstmal, ich würde fast schon sagen, die beiden Filme nehmen, über die wir hier in der Gruppe am wenigsten geschaut haben. Und okay, aber lass uns vielleicht erstmal für den Zuhörer erstmal einmal vorlesen. Wir haben jetzt noch gar nicht einmal eine komplette Übersicht gegeben, welche Filme es überhaupt sind. Wir reden nämlich erstmal über die 10 Filme, die nominiert sind für Best Picture. Wir wollen später auch noch ein bisschen über die wichtigsten anderen Kategorien reden, ne? Ja, genau das. Also erstmal, wir werden, ich lese das gleich nochmal vor, die Auflistung, und dann gehen wir in jede Filme einzeln mal kurz rein, je nachdem kürzer oder länger, je nachdem, was wir darüber sagen wollen. Die Filme stehen doch bestimmt auch im Artikel dazu. Exakt. Ja, Copy and Paste. Ich meine, wertvoll reingeschrieben. Und danach werden wir uns nochmal unterhalten über die wichtigsten Kategorien, wie Bester Tonschnitt und Kostüme. Über die Schauspieler Awards, was wir dann dementsprechend für Tipps haben oder Vorstellungen und so weiter und was wir uns am ehesten wünschen würden. Ich mache mal jetzt die Auflistung. In der Liste bitte schön. Unter, bitte sehr, Trommelwirbel. Super. Also, einer von 10 oder der erste, der hier nominiert ist, in der alphabetischen Auflistung natürlich, Avatar, James Cameron, schlimm für den Weltraum, ist klar. The Blind Side ist nominiert, ein Football-Drama mit Sandra Bullock um einen unterprivilegierten schwarzen Ex-Schüler, der sich verletzt und dann übernimmt Sandra Bullock ihre Rolle im Footballspiel und sie gewinnen. Auf jeden Fall. Oder sie übernimmt direkt sein Hirn. Ja, da gehen wir im Detail nochmal drauf ein, auf alle speziellen Details, die dann dazu kommen. Vielleicht der Grund, weshalb ich nie einen Oscar gewonnen habe. Also für meine Drehbücher. Und auch sonst nichts. Ja. Auch nominiert District 9. Yeah! Der Film, der gekommen ist, weil niemand den Halo-Film finanzieren wollte. Werde ich nachher eine halbe Stunde drüber reden. Hier nicht jetzt. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Machen wir als letztes, weil dann können wir gehen. Exakt, wahrscheinlich. Da können wir einfach liegen lassen. Du machst einfach auf Stopp, wenn du fertig bist, ja? Das von euch Schwalleiern. Ich fasse mich kurz. Ja. Okay. Auch mit dabei An Education. Und der große Film von der Ex-Frau von James Cameron, The Hurt Locker. Echt? Ist die Ex-Frau von James Cameron? Ja, klar. Catherine Bigelow. Die Bigelow. Genau. Catherine Bigelow, Ex-Frau von James Cameron, gefährliche Brandung. Ja, hat wahrscheinlich mit dem Scheidungsgeld direkt den Film finanziert. Und er hat ihr noch gesagt, dass sie diesen Film machen soll. Er hat nämlich ein Skript gelesen, sie war sich nicht ganz sicher, ob sie das echt machen soll. Und er hat es gelesen und gesagt, Alter, sicher einen Oscar. Ja, genau. Und jetzt ärgert er sich. Nein, ja, also, ich glaube, da steht da drüber mittlerweile. Der ist einfach der König der Welt. Ey, was soll jetzt noch dran kratzen? Ich würde ihn trotzdem haben wollen, den verdammten Oscar. James Cameron ist wirklich der einzige Mann in Hollywood, der wirklich einen Geldspeicher wie Dagobert hat, wo er einfach reinspringt und so eine kleine Titanic noch da oben. Der hat sogar einen Speicher mit Oscars, glaube ich. Oder? Genau, daraus, und die lässt er dann zu kleinen Münzen einschmelzen, damit er in seinem eigenen Geldtresor baden kann. Ist wahrscheinlich auch mit dabei. Ein Film, über den wir uns schon in aller Ausführlichkeit unterhalten haben, Inglourious Basterds, Quentin Tarantino. Mit dabei Precious, der, ich glaube, auch in die Kerbe ein bisschen schlägt wie The Blind Side, jetzt nicht um Sportler, sondern eine unterprivilegierte schwarze Teenager Schwangerschaftsgeschichte. Ja, produziert von Oprah. Genre. Ist basiert auf dem Buch Push, das keiner hier gelesen hat. Keiner hier gelesen hat und auch, ich glaube auch keiner, der dort den Film nominiert hat, gelesen hat. Das ist aber eine Unterstellung jetzt. Ja, finde ich jetzt mal. Auch. Mit dabei die Coen Brothers Konzessionsentscheidung, A Serious Man. Keine Wertung über den Film, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ist klar, dass er mit dabei ist. Auch unter den. Ist auch immer dabei, oder? Auch unter den besten 10 ab, also oben. Auf Deutsch, oben. Also super übersetzt. Oben, auch der Pixar-Film und für viele ja auch mit einer der besten. Ja. Kommen wir dann auch dann dazu. Mhm. Und George Clooney als. George? Ja. Der Clooney-George mit Up in the Air als jetsettender Mann, der Leute feuert, sozusagen. Ja, oder? Du kannst das immer so genial in nur wenige Wörter verpacken. Ja. Jet-Setner, Mann, der Leute feuert. George Clooney in der Rolle seines Lebens. Der Gregor ist doch die Susi aus Herzblatt, oder? Ja, du fasst das alles nochmal zusammen. Ne? Ja. Exakt, und nachher kommt der Helikopter und holt euch alle ab fürs Wochenende. So, Simon, wen möchtest du jetzt mit einem Herzblatt-Hubschrauber beglücken? Ja, den Wolf. Aber Flugangst. Der Tarantino-Thriller liebt und dich morgens gerne mal mit einem Kaffee weckt. Ja, genau. Ja. Schau also auf Sau! Kaffee ins Gesicht. Okay, also, das ist zum Thema. Exakt, das sind jetzt die 10 Filme, die nominiert sind. Und ich würde sagen, wir werden die alphabetisch angehen und kurz was dazu sagen. Aber damit wir die schon mal vorne weg haben, weil ich glaube, sonst sind die nur kleine Fußnoten im ganzen Gespräch, sind die beiden Klassiker, moderne Klassiker, An Education und Precious. Also wer hat hier An Education gesehen? Den habe ich nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich will ihn auf jeden Fall noch sehen vor der Oscar-Verleihung. Worum geht's denn bitte? Also so ganz tief kann ich es nicht sagen. Ich weiß, es geht um, es ist quasi ein Coming-of-Age-Film, der in den 60er Jahren spielt und soll, ja, es geht diesmal um, glaube ich, eine junge Frau, die halt irgendwie erwachsen wird in den 60er Jahren und soll aber sehr, sehr nett und unterhaltsam auch, also soll nicht so schwer, ist ja schön. Auch soll mal ein netter Film in den soll gar nicht so schwerfällig sein, wie es sich irgendwie auf den ersten Blick anhört oder so, aber das ist wirklich auch der Film, über den ich am wenigsten informiert bin, aber ich habe mal bei IMDb so mal reingeguckt, mal drüber geblickt und auch ein paar Kommentare gelesen und so, und das klang schon besser, als man ihn vielleicht jetzt bewertet, weil man ihn halt nicht gesehen hat und deshalb einfach disst. Ich glaube, ist ja auch Nick Hornby. Also so ganz genau, schlecht. So ganz schlecht wird Nick Hornby nicht sein. Hat das Buch geschrieben, das ist der gleiche Autor, der High Fidelity zum Beispiel. About a Boy. About a Boy. Also ist schon einer der, der. Echt, aber welches Buch war das denn? Das kenne ich gar nicht. Heißt das auch An Education oder was? Ehrlich gesagt, ich weil bin das mit letzte von ihm war dieses so Skate-Buch über so einen Skater. Ach ja, stimmt. Was ja so ein bisschen komisch war, weil ich meine, naja, er hat mittlerweile eine Glatze und skatet seit 30 Jahren nicht mehr. Nee, das fand ich ein bisschen nicht komisch. Nee, einfach, also, nein, das ist dass Junge jemand ein Buch über einen jungen Skater schreibt, ja, passt vielleicht nicht mehr so recht. Ja. Aber gut. Aber generell gut, kann man, hätte mich jetzt interessiert, weil ich Nick Hornby eigentlich alles gelesen habe. Generell kann man sagen, dass Nick Hornby durchaus für unterhaltsame so ja, Pop-Literatur so steht. Ja. Also ich glaube nicht, dass das so schwerfällig ist. So. Das wäre dann auch wirklich so ein Film gewesen, über den du aufmerksam wirst, wenn du dir die Oscars angeguckt hast oder eventuell, wenn der dort vorgestellt wurde, oh, der klingt ja ganz cool, den Kombi habe ich gar nicht gewusst, kann ich mir vielleicht jetzt nochmal geben. Ja? Mal sehen, wie sehr der jetzt untergeht im ganzen Aufwasch der anderen Filme, aber nö, der klingt auf jeden Fall interessant. Gut. Hat keiner gesehen. Aber, klingt aber total interessant. Klingt total interessant, ja. Man kann ja auch nicht alles sehen. Nee, wir werden vorher auf jeden Fall noch schauen. Wir haben noch einen anderen Job, leider. Auch wir haben dafür alles gespielt. Genau. Exakt, ja. Nur keine Zeit für Heavy Rain gehabt bisher. Precious, wie schon gesagt, ein ganz großes Drama basierend auf einem Buch, auf der Push von Sapphire. Ich glaube, ist Sapphire nicht irgendwie. Nee. Eine Grafikkarte, ja. Nee, ja, das auch, ja. Nee, ich denke, glaube ich, in eine andere Richtung, die nicht ganz jugendfrei ist, aber. Oh Gott. Ah, du meinst, ja. Ja, nee. Egal. Von ihr wird es nicht sein. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber, oder sie hat doch Talente, die wir vorher nie... Aber ja. Es ist eben ein ganz großes Drama um eine junge schwarze Frau, die irgendwie dann schwanger wird, Teenager, total unterprivilegiert, muss sich irgendwie ihre Schulbildung oder ihr Studium dort verdienen. Und es ist eben produziert von Oprah Winfrey, der Patin des Daily Talk in den USA. Ich glaube, die reichste Frau der Welt momentan. Ja, also eigentlich natürlich. Alles, was die Frau, sage ich mal, mit ihrem Namen dann noch produziert, geht sofort durch die Decke. So. Das ist halt das Ding. So. Wo immer die ihren Namen drunter schreibt, wenn du in ihren Buchclub reinkommst, bist du automatisch Bestseller. Genau. Also es ist so ein bisschen wahllos auch. Wenn die was auswählt, kauft sie jeder Idiot. Allerdings. Und nicht. Aber das man heißt, muss aber zuerst nicht, dass es schlecht ist. Nicht. Nee, genau. Ein bisschen wahllos ist und es auch in der Auswahl schon. Und Precious, ich habe ihn ja gesehen und ich muss sagen, der ist auch echt verdammt gut. Okay, ja, da wollte ich auch gar nichts dagegen sagen. Nee. Aber natürlich es ist halt schon komisch, dass es von ihr dann produziert ist. So. Also, oder dass sie da irgendwie was. Ja, allerdings, also wenn du den Film siehst, glaube ich, und so ein bisschen Oprah kennst auch, dann kannst du auch verstehen, warum sie da. Sind die Themen dann, ja, mit viel Herzblut. Also das ist ein sehr, sehr wuchtiger Film. Und spielt ja auch Monique spielt mit, die ich persönlich jetzt glaube ich nur als Jury-Richterin von nee, hier von, wie hieß es denn, Charm School? Oh Gott. Oh, betretenes Gott. Schweigen. Alter, ey. Nein, das MTV. Kannst du doch nicht ja, hier natürlich so. MTV. Ich gucke ja, ich unterstütze ja. Ja, nichts anderes. Ja, auf jeden Fall. Sie spielt damit und sogar Mariah Carey hat ja einen kleinen Gastauftritt als Sozialarbeiterin und lacht mich nicht aus, aber ohne Scheiß, die ist sogar echt richtig gut. Die sitzt da ohne Make-up mit dunklen Haaren in so einem Schlabberpulli und ist wirklich, also ich hätte es ja nicht zu träumen gewagt, aber Mariah Carey ist in dem Film wirklich sehr gut, genau wie Monique und auch die eigentliche Hauptdarstellerin, nämlich Precious selbst, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Also man muss sagen, das ist schon wirklich ein Film, ja, kann ich unterschreiben, dass der als bester Film nominiert ist. Okay. Ich fand den echt... der lag einem danach wirklich sehr, sehr schwer im Magen. Ist schon harte Kost. Der ist schon sehr, sehr harte Kost. Also gerade wenn du, wie gesagt, hast ja gerade gesagt, Gregor, es geht um dieses junge Mädchen, Precious, was keine Schulbildung hat, was jetzt schwanger geworden ist, was natürlich auch keinerlei sozialen Kontakt hat und vor allem von der Mutter eben gespielt, von Monique. Wenn ihr sie nicht vor Augen habt, googelt sie mal schnell, guckt euch mal an, wie Monique aussieht. Und ihre Mutter, nämlich gespielt von Monique, ist halt auch so eine extrem ultra-aggressive, nur rumprügelnde Super-Asi-Mutter. Also beschimpft ihre Tochter aufs Übelste als Bitch und mit jedem Schimpfwort, was dir einfällt, verprügelt sie heftig. Also da ist, ist jetzt alles andere als ein Happy Home da zu Hause. Also ich muss sagen, Precious war schon... hat mich sehr beeindruckt. Von daher kann ich nachvollziehen, den hätte ich, glaube ich, auch auf die Liste gesetzt. Anders als so mancher Film, über den wir vielleicht gleich noch reden, aber der hätte es echt verdient. Ja. Guter Film. Kann ich nur empfehlen. Bitte angucken. Okay, kommen wir doch gleich zum... Weiter! Coen-Brüder. Ja, aber A Serious Man. Ah, ja. So ein Zufall. Ja, fängt ja auch mit da an. Okay, Bitte, wer hat ihn schon geschaut? Ich habe ihn geschaut. Ich habe ihn auch geguckt. Okay. Okay, also zu A Serious Man, das ist der neue Film von den Coen Brothers, die uns letztes Jahr beglückt haben mit Burn After Reading und davor Oscar-mäßig auch abgeräumt haben mit No Country for Old Men. Und ja, A Serious Man ist meiner Meinung nach... Die war auch mit Man Who Wasn't There, ist auch von denen. Ja, das stimmt. Und ist auch schon nominiert. Und ja, A Serious Man ist eigentlich so ein typischer Coen Brothers Film, das... ist so, man kann ihn eigentlich schwer in irgendeine Kategorie einordnen. Es ist ein bisschen Komödie, ein bisschen Drama, aber so recht, eigentlich recht leichtfüßig. Es ist aber auch so ein Film, wo man ständig diese What the fuck-Momente von den Coen Brothers halt hat, irgendwie so denkt so, okay, was? Hey, wo, er ist ein bisschen verschroben. Worum geht's überhaupt? Es geht um einen Typen. Ein Vater, es ist eigentlich ein Film über das Judentum, wenn man so will. Es spielt in einer jüdischen, eine jüdische Familie. Er ist der Vater dieser jüdischen Familie und ist eigentlich ein sehr rechtschaffender Mann. Er kümmert sich um seine Familie, um seine Kinder und eigentlich sind aber um ihn rum alle scheiße zu ihm. Und er wird betrogen und verlassen von seiner Frau und seine Kinder sind alle Arschlöcher und irgendwie ist halt alles... Und er versucht aber trotzdem immer... das zu machen, was eigentlich die Gesellschaft und seine Religion und so weiter von ihm verlangt und fliegt damit eigentlich nur auf die Fresse und im Prinzip ist der Film so eine ja nichts anderes als diese Hiob-Geschichte nochmal neu aufgeschrieben, dass er getestet wird quasi, ja, also wie viel Scheiße kannst du ertragen, bis du irgendwann von deinem Weg abkommst, das ist so die Idee, die so dahinter steckt und es ist schwer, ich will jetzt auch nicht zu viel von dem, ja, man dem sollte Film vielleicht verraten, aber also der Film ist meiner Meinung nach richtig gut. Mir hat er sehr gut gefallen. Allerdings wird der Film es sehr schwer haben, irgendwie eine breite Masse zu finden, noch mehr als andere Coen Brothers Filme. Es fängt schon an mit der sehr jüdischen Thematik über das Judentum. Wer sich da nicht so wirklich auskennt, mit den Begrifflichkeiten und Kleinigkeiten, der wird schon teilweise schwer haben, da connecten zu können, die Eigenheiten dieser Religion. Man kann es zwar auch auf andere Religionen übertragen, diese Treue zur Religion und so weiter, aber da sind schon sehr viele Anspielungen so auf das Judentum und so, das wird schon sehr schwierig sein und es gibt wenig wirkliche Lacher oder so. Der Film ist eigentlich eher so, man guckt ihn so mit einem Lächeln und entweder man versteht ihn und dann ist man auch zufrieden oder man versteht ihn nicht und dann hat man sich wahrscheinlich anderthalb Stunden gelangweilt, aber Wolf sagt auch. Wobei, das ist dann wahrscheinlich eher so ein bittersüßes Lächeln, weil wie du schon gesagt hast, irgendwie widerfahren ja da mehrere Schicksalsschläge und er probiert ja bis zum Ende aber trotzdem aufrecht zu bleiben, immer nach den Regeln zu spielen und sich eben nicht so wie ein Arschloch zu verhalten, wie seine ganze Umgebung. Deswegen sind auch die potenziell komischen Situationen sind ja auch so ein bisschen bitter. Das ist auch so bittersüß, lakonisch, möchte ich es mal sagen. Ja. Also ich habe ihn auch geguckt, ich fand ihn auch recht gut, alles andere als langweilig, auch geil gespielt und was du sagst, diese ganzen Anspielungen aufs Judentum, also die Bedeutung jeder einzelnen kleinen Insider-Szene habe ich jetzt auch nicht verstanden, also wenn er drum kämpft, mit einem ganz speziellen Rabbi zu reden, weil er da quasi der das Oberhaupt ist, dann kann ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen, warum ihm das so wichtig ist, weil ich einfach nicht dieser Glaubensrichtung angehöre und also auch wenn man es auf andere Religionen übertragen halt, kann, aber das ist halt zum Beispiel so eine Eigenart des Judentums ist halt, dass es tatsächlich, es gibt halt Rabbis, die haben halt was drauf und es gibt halt Rabbis, die haben halt nichts drauf und das ist in den jüdischen Gemeinden, weiß man genau, welcher Rabbi irgendwie was drauf hat, welche nicht, meistens sind es die Älteren und der Rabbi ist ja nicht nur wie ein Pfarrer oder so, sondern er ist auch so eine Mischung noch schon so fast wie ein Vater, also was er dann sagt, hat dann in der Gemeinde auch Gewicht und so. Ja, auf jeden Fall. Und er geht dann zu verschiedenen Rabbis und hat da einmal diesen jungen Rabbi, der das totale Honk ist und so. Ja, also das sind halt eben, was du meinst, das sind so Kleinigkeiten, die dann halt nicht connecten, glaube ich. Genau, das muss man dann einfach mal so, so respektieren innerhalb der Story, dass es für ihn so wichtig ist, auch wenn man keinen persönlichen Bezug hat. Also ich kenne den Film natürlich jetzt nicht, aber ich sag mal so, also der ganze jüdische Glauben ist ja für Hollywood, sage ich mal, eine ganz andere Bedeutung als für uns jetzt so in von der reinen, also von der prozentualen Verteilung, sage ich mal, des Glaubens in Hollywood und in normalen Ländern ist es ja ein völliger Unterschied. Vor allen Dingen sind die Coen Brothers ja selbst auch Juden und der Film spielt ja, glaube ich, auch in den 60er Jahren so. Ende 60er, Anfang 70er. Genau. Das wird nie ganz, ganz genau erklärt. Aber irgendwie so von den Autos und so, wie die gekleidet sind, kann man, glaube ich, das so auf 60er Jahre, 70er vielleicht auch noch, ich glaube eher 60er, datieren. Und das ist natürlich dann auch deutlich, weil das ist quasi das Alter, oder damit ist natürlich auch so ein bisschen leicht autobiografisch, weil die Coen Brothers auch auf dem Land groß geworden sind, in der jüdischen Gemeinde und etwa in dem Zeitraum oder in der Zeit, in dem der Film spielt. Das heißt, es ist natürlich auch so ein bisschen, reflektieren sie da ihr eigenes Leben so ein bisschen mit. Was ich ganz kurz, bevor wieder anfangt, wollte ich noch eins sagen. Also, das war einer der Filme, die ich schon vor einer ganzen Weile unbedingt sehen wollte, weil mir der Trailer einfach so gefallen hat. Das ist ein sehr, der war so genauso, wie du jetzt den Film beschrieben hast, so ein bisschen Coen-mäßig, aber auch sperrig und irgendwie auch verstörend. So. Und das fand ich geil. Der Trailer ist schon wirklich sehr nett. Also den sollte man sich mal angucken. Ja. Ich mag Coen Brothers. Ich mochte auch den, du jetzt nicht so mochtest, The Man Who Wasn't There. Ja. Auch wenn ich jetzt der Meinung bin, der hat wirklich keine Oscar-Nominierung verdient, auch wenn er sie 2001 bekommen hat. Aber den mochte ich auch. Das ist so eine, lakonisch traurige Stimmung, die aber doch irgendwie auch so ein bisschen einem Schmunzeln entlockt. Also so, ich mag die Coens für ihre Filme einfach. Ey, so. Also ich mag sie auch und die haben echt ein paar absolut großartige Filme schon gebracht. Allerdings, also für mich ist A Serious Man so ein Paradebeispiel vom Film, den ich gefühlt irgendwie schon 10-mal gesehen habe und bei dem ich das Gefühl habe, also sowas gibt's auch alle paar Jahre wieder. Also das ist völlig in Ordnung. Ich habe mich überhaupt nicht geärgert, ihn anzugucken. Allerdings hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass da womöglich der wirklich beste Film des Jahres gerade zu sehen war. Also wir kommen auch noch drauf zu sprechen, aber da gibt es in dieser Auswahl, in diesem Jahr gibt's Filme, denen ich das einfach eher gönnen würde als einem Film wie Serious Man. Eben weil ich das Gefühl habe, so irgendwie sowas machen gerade die Coen Brothers. Das Besondere fehlt. Ja, bisschen. Genau, sowas machen die halt einfach. Und das ist jetzt so der neue Film. Typischer Film, ja. Genau, sehr typisch, ist alles in Ordnung, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendjemand der Beteiligten wirklich mehr Herzblut und Lebenskraft und Energie in genau diesen Film gesteckt hat, weil ihm das extrem am Herzen lag. Ich hatte so das Gefühl, das ist so der nächste Coen Brothers Film. Und es war auch, wie gesagt, alles völlig in Ordnung. Bitte anschauen, ist wirklich gut. Allerdings, wir reden ja über die Oscar-nominierten Filme dieses Jahr und da würde ich den jetzt nicht auf dem Treppchen sehen wollen. Dafür ist er mir ein bisschen zu beliebig. Das kann man, glaube ich, durchaus so unterstreichen. Und ist, wie gesagt, ein Film, der ist gut, keine Frage. Darum geht es ja gar nicht, ob der gut ist oder nicht. Aber ich denke, er wird auch zu Recht nicht den Oscar für den besten Film gewinnen. Aber hat jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit gekriegt. Das ist auch okay. Und ansonsten. Ich meine, es ist dadurch eben, dass der Coen-Name dort da dranhängt, ist es eben auch keiner, der so wirklich heraussticht aus dieser Liste. Warum ist der denn jetzt dort? Ja. Nee, es sind ja die Coen Brothers, die haben ja schon mal gewonnen und die machen also, ja. Also, was mir tatsächlich an dem Film wirklich gut gefallen hat, das muss ich an der Stelle nochmal ausarbeiten, ist, dass es so ein Film ist, wo man sich danach wirklich nochmal Gedanken macht. Also mir ging es so, ich habe dann viel dazu gelesen und so, weil da kann man viel interpretieren wie so ein Buch, was man vielleicht beim ersten Mal noch nicht ganz versteht, aber man weiß, da steckt mehr hinter, als du auf den ersten Blick irgendwie wahrnimmst. Und du musst erstmal die Symbole und die Sachen und alles, allein der Film fängt ja an mit einer Eröffnungsszene, die man erstmal überhaupt gar nicht rafft und auch nicht einordnen kann und die auch im Prinzip nicht aufgeklärt wird. Und du musst dann halt selber, ich habe dann selber Nachforschungen angestellt, um diese Szene zu verstehen. Und je mehr ich drüber gelesen habe und so, desto mehr Sinn hat es gegeben und ich habe verstanden, warum sie das eingebaut haben. Und das fand ich dann geil. Dann musste ich so ein bisschen lächeln, dachten, ja, die sind schon nicht doof, die Coen Brothers. Die denken sich schon bei den Sachen was, genauso wie ein David Lynch oder so, weißt du? Yeah. Und das macht dann eben Spaß, wenn du. Warum ist der dich nominiert? Wenn du so ein hat bisschen. Der Oscar gewonnen? Ja, dich mit der Materie auseinandersetzt, so, weißt du? Das finde ich ist immer auch positives Zeichen für einen Film. Ja, natürlich. Man merkt. Weil wer macht das bei Transformers 2? Man merkt bei den Coen Brothers immer, wenn die ein bisschen so diese lockere Schiene haben, wie bei. Burn After Reading oder Fargo war ja teilweise dann eben auch in der Richtung sowas. Oder Lady Killers gab es ja auch noch vor einigen Jährchen zum Beispiel. Der war echt nicht gut. Der war nicht so super. Ja, also die. der war aber nominiert? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Ausnahmsweise kann nicht sowas nominiert werden. Ja, aber man sieht, die machen ja nicht immer jeden Film so mit dem Anspruch, wir machen jetzt entweder den Hardcore-Oscar-Film oder wir machen jetzt den besten Film, den wir wollen, sondern wir haben auch mal Spaß. Ja, in unserer Art, genau. In der Form, wie wir es haben wollen. ich glaube, es wird sich auch keiner eben beschweren, dass Serious Man drin ist. An der Stelle könnte man sich ja dann auch fragen, ob die Coen Brothers ein gutes Beispiel für Leute sind, die quasi eigentlich mehr ihren eigenen Namen verkaufen als das eigentliche Produkt. Also ob A Serious Man so ein Film ist, der jetzt nominiert ist, weil er nun mal von den Coen Brothers kommt und die machen ja Oscar-Filme. Mhm. Oder ob da wirklich quasi primär eher auf den Namen geschielt wird. Also bei Serious Man kam es mir so ein bisschen so vor, also ich glaube, wenn das jetzt nicht die Coen Brothers gemacht haben, dann wäre das echt ein nettes Filmchen, hätten irgendwie eine Handvoll Leute gesehen, auch gut gefunden, wäre allerdings vielleicht nicht zwangsläufig unter die 10 besten Nominierten des Jahres gewählt worden. Also das ist so ein bisschen, Serious Man ist so ein Fall, da habe ich so das Gefühl, da steht auch so ein bisschen der Name der Coen Brothers im Vordergrund. Aber trotzdem, wie gesagt, Eddie, hast du ja auch schon gesagt, echt guter Film, ich fand ihn auch ganz ordentlich. Ärgert man sich nicht, wenn man sich den angeguckt hat. Ja. Lass uns mal zu einem Film jetzt gehen, der im Vorfeld dann auch, glaube ich, eher schon als ein Oscar-Kandidat gehandelt wurde. Ob es für Regie, bester Film oder auch für den Schauspieler ist, Up in the Air. Mhm. Will ich einmal hingehen. Up in the Air haben wir vorhin ja kurz angesprochen. George Clooney, diesmal wieder in einer Schauspieler- und nicht Regisseur- oder Produzentenrolle. Eben als ein ganz spezieller Charakter, als eben ein professioneller Feuerer oder Firing Man oder wie will man es dann nennen? Ja, wahrscheinlich heißt es so Human Resources Manager oder irgendwie. Exakt. Life Consultant. Genau, so nach, weil er kriegt dann quasi den Arschlochjob, dass er hingehen muss und dann Leute feuern muss. Und da das natürlich auf der persönlichen Ebene besser funktioniert, als ob einfach ein Brief schicken oder Telefonanruf, wird er dann um die ganze Welt kutschiert oder fliegt hin und her, hat effektiv keinen eigenen Wohnsitz, keinen richtigen, aber den braucht er auch nicht. Er will auch keinen. Er fühlt sich wohl auf Reisen. Exakt. Genau. Er fühlt sich wohl in seiner Rolle, in seinem Leben, in seinem Charakter, dass er eben, er nimmt das mit, dass er Leute dann feuert und ist eben dann komplett wohnungslos, staatenlos sozusagen, dass er einfach so in den Tag hineinlebt, kann man nicht schon fast sagen, aber er ist mit seiner Situation zufrieden. Er ist quasi 260 Tage im Jahr on air. On air. Ja, also er 260 Tage, ja genau. Er ist 260 Tage lang halt auf Achse, sag ich jetzt mal so, und hat sich halt komplett in diesem Leben eingerichtet, also Hotels einchecken und er hat schon überall die Premium-Karten, um sich in den Schlangen beim Sicherheitsdienst und bei den Hotels und bei den Leihautos oder Leihwagen immer als erster dran zu kommen. Er ist überall Premium-Kunde bei allem, was Reisen angeht, weil er ist der Profi-Reiser, wenn man so will. Er gehört dann auch irgendwie zu einem von, was weiß ich, 7 Leuten oder so, die es geschafft haben, mehr als wie viel? 10 Millionen Flugmeilen zu sammeln. Das war sein großes Ziel. Genau, das ist sein großes Ziel, weil er sagt dann im Film, sagt er auch irgendwie, mehr Leute haben den Mond bestiegen als 10 Millionen Flugmeilen gesammelt. Ja, also das ist so ein Zitat aus dem Film. Ja, zum Film selbst kann ich nur sagen, dass ich ihn absolut super fand, muss ich sagen. Ich war vorher im Vorfeld so ein bisschen skeptisch. Was mich so ein bisschen genervt hat, ist, dass der sehr gehypt wurde, der Film. So im Vorfeld, bevor ich überhaupt richtig mich damit beschäftigt habe, hieß es schon immer George Clooney und Up in the Air und der Typ von Juno, das ist ja von Jason Reitman. Genau, Jason Reitman, Juno, Thank You for Smoking. Der Regie bei Thank You for Smoking, den ich auch sehr liebe, und Juno, den ich auch sehr geil fand, gemacht hat. Und gleichzeitig der Sohn von Ivan Reitman, wiederum Ghostbusters. Exakt, und der mittlerweile ziemlich, glaube ich, degeneriert ist, was seine Filme angeht. Ja. Irgendwas Schlechtes hat er in letzter Zeit abgelegt. Ich glaube, Year One, glaube ich, hat er gemacht. Ja, das stimmt. Mhm. Also ein himmelweiter Unterschied. Auf jeden Fall, sein Sohn macht jetzt einen Oscar-Film nach den anderen. Es bleibt in der Familie. Er macht Year One, egal. Auf jeden Fall, ja, Up in the Air ist ein Film, wo ich weiß nicht genau, ob der so ähnlich wie bei A Serious Man besonders genug ist, um eigentlich gerechtfertigt zu werden für Oscars. Weil wenn ich an Oscars denke, dann denke ich auch an sowas wie, weiß ich, Gladiator oder so Filme, die einem... Richtige Events. Ja, so wirklich Filme, die einem im Kopf bleiben, so Monumentalfilme. Früher war es eben Ben-Hur oder so und dann Gladiator und so, boah, so, weißt du? Braveheart kommt einem im Kopf oder so. Und Up in the Air ist einfach ein wirklich cooler Film, eine schöne Tragikkomödie irgendwie mit tollen Schauspielern, einer sympathischen Story, und ist der fehlerfrei, aber er ist einfach auch nichts so Besonderes. Es ist einfach ein schöner Film, aber auch nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob man ihm das ja, vorwerfen kann oder nicht, oder ob das vielleicht sogar schon ausreicht. Bei den Oscars habe ich dann halt, wie gesagt, schon immer so ein paar andere Maßstäbe. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich in 10 Jahren noch von Up in the Air reden werde, so, weißt ja. du, aber ich habe mir neulich die Blu-ray von Gladiator gekauft. Das ist einfach das, was ich meine damit. Mhm. Ansonsten habe ich an dem Film überhaupt nichts auszusetzen. Ich finde ihn sehr schön. Ich finde, George Clooney spielt super. So, seine Wandlung in dem Film ist sehr fließend und glaubwürdig gemacht, was gar nicht so einfach ist bei der Story, die da erzählt wird. Es ist wirklich, die Transition ist so ja, kann, man merkt es kaum. Erst am Ende, wenn der Film zu Ende ist, hast du es so richtig gemerkt. Ein schöner Film, auf jeden Fall. Wobei, also George Clooney hat mir in dem Film auch gefallen, allerdings hatte ich so das Gefühl, dass er manchmal gerade so in den ersten 3 Vierteln des Films ein bisschen zu sehr seine patentierte George Clooney-Nummer fährt. Also er ist irgendwie so das charmante Schlitzohr, wie sieht gut aus, ist extrem souverän, strotzt vor Geld, das sieht man ihm sofort an. Also es ist halt so ein Typ, der es geschafft hat und es auch weiß und es raushängen lässt, ohne dabei wie ein Arsch. Ja, aber ich glaube, das ist ja auch ein bisschen... Und das macht er echt sehr, sehr gut und ne, wie gesagt, irgendwie auf seine patentierte Tour. Allerdings fand ich es, ja, wie du schon gesagt hast, dafür dann auch nicht außergewöhnlich genug, dass mir die Figur jetzt wirklich im Gedächtnis bleiben würde. Also ähnlich wie du, ich glaube, auch in 10 Jahren werde ich mich nur noch verschwommen an Up in the Air erinnern können. Ja, also es hängt davon ab, ob er den Oscar dann dafür gewinnt oder nicht. Ja, und ich wollte damit sagen, dass ich auch in diesem Fall mir nicht ganz sicher bin, ob das wirklich die beste schauspielerische Leistung des letzten Jahres war oder ob George Clooney einfach so sein George Clooney-Ding macht. Es ist ein bisschen, so, das Gefühl hatte ich eher. Das, was du oft bei den Oscars hast, eben diese typischen Konzessionsnominierungen und Entscheidungen, ne, wo jemand in dem Jahr, oder sagen wir so, Martin Scorsese, der ich glaube 7-mal nominiert war, bis er dann endlich mal das erste Mal gewonnen hat, ne? Wo sich dann irgendwann so aufschiebt, dass der muss irgendwie mal gewürdigt werden. Ja, wobei George Clooney hat ja schon einen Oscar, das fällt ja dann damit eben raus. Das stimmt eigentlich auch. Aber das war für Batman und Robin, gell? Genau. Nee, aber ja. was ich noch sagen wollte zu dem, was der Wolf gesagt hat, ist, ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen. Also zum einen gab es dieses Jahr nicht wirklich viele krasse männliche Hauptrollen, so, meiner Meinung nach. Also die beste wäre Sam Rockwell gewesen in Moon und der ist nicht nominiert. Schweinerei, echt. Aber George Clooney, was er in dem Film wirklich eben gut macht, das, was ich schon angesprochen habe, ist, am Anfang kommt er eben so rüber, wie der Wolfs gesagt hat, eigentlich der typische Clooney, dieser arrogante oder leicht arrogante und sich selbst zu genügsame, ja, mit diesem süffisanten Lächeln immer auf den Lippen und auf jeden Fall typisch Typecast George Clooney. Aber er macht halt eine Wandlung in diesem Film durch und ist am Ende halt irgendwie ein anderer George Clooney. Und das ist eigentlich die große Kunst, die er dann in dem Moment gemacht hat und die man so von ihm, glaube ich, auch nicht gesehen hat, weil er bleibt, normalerweise in seinem Film bleibt er dann halt George Clooney für den Rest des Films, ja. Mhm. Und in dem Film macht er halt wirklich ein paar Erfahrungen und so, die ihn wirklich auch verändern und das auf eine sehr glaubwürdige Art und Weise. Ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist natürlich jetzt nicht Daniel Day-Lewis mäßig, aber es ist schon eine gute Performance und naja, gut. Ja, klar. Also vielleicht George Clooney ist auch einfach zu gut, als dass er sich da wirklich irgendwie eine Blöße geben würde. Also der macht da schon echt gut und ich weiß, was du meinst, guten Grund, warum er ein Weltstar ist. Es ist jetzt kein Heath Ledger, wo man sagt, Alter, den erkennst du kaum was wieder. Was für eine sowas. Performance. Ja. Also das sagt man nicht. Und ich finde auch so ein bisschen so das alte Problem von diesen Wannabe-Oscar-Filmen, der ist mir auch einfach ein Ticken zu lang. Also da hätte man irgendwie, gerade im Mittelteil, das plätschert dann doch zu sehr, finde ich, und da hätte man das eine oder andere echt noch ein bisschen straffen können. Also manchmal fehlte mir da so ein bisschen der Zug und der Drive, zumal die charakterliche Veränderung von ihm, fand ich ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht so überraschend. Also auch wenn die jetzt nicht so mit dem Holzhammer kommen, so ach, jetzt hat er die große Erweckung und ist ein anderer Typ. Das jetzt nicht, aber ich finde, also dafür läuft das alles zu eindeutig in so eine Richtung, die man eigentlich schon absehen kann. Also diese große Wandlung und die Erkenntnis, ich finde, das fließt so alles dahin und am Ende ist der Film vorbei. Also das wär mehr wirklich. Also da fehlt mir so ein bisschen, mich hat er zu keiner Weise wirklich gepackt. Ja, sagen wir mal, deswegen würde ich sagen, nicht der beste Film aus diesen 10, aber wie alle anderen auch beileibe kein schlechter. Nee, das sind eben diese ganzen Vorschusslorbeeren, die ganze Zeit kommen, die natürlich deine Meinung über den Film schon vorher informieren, bevor du den geguckt hast. Das wäre vielleicht so einer, den... So wie wir es jetzt mit dem Podcast machen bei allen 10. Exakt das. Ja, aber so ein Film, der wäre eher cool, den entdeckst du irgendwann mal in 5 oder 6 Jahren, mal nachts irgendwie im Fernsehen und hast nicht so große Vorkenntnisse davor und dann kann er dich überraschen zum Beispiel. Das Element fehlt dir ja jetzt. Das ist ja eigentlich so ein Ding. Oscar, das Prädikat Oscar nominiert kann ja auch ein Fluch sein, wenn der Film dafür gar nicht gut genug ist, wie ihr gerade sagt. Dann geht man mit dem Anspruch ran, oh, ein Oscar nominierter. Und dann kommt Crash. Und denkt so, ah, fuck, irgendwie. Und dann nimmt man den Film schlechter wahr, als er eigentlich ist, weil man eben denkt, ich erwarte jetzt hier einen Oscar. Klar, die Erwartungshaltung steigt oder? Natürlich. Also ich erwarte von so einem Film, von einem Film, der Oscar nominiert ist, erwarte ich irgendwie halt genau das, was ihr kritisiert, das Fehlen von so einem besonderen Knacks oder so. Kennt ihr das, und das erwarte ich für kennt so einen das, Film, wenn, wie ihr wenn, auch schon richtig gesagt habt. Ja. Wenn ein Film Oscar nominiert ist und man fühlt sich so ein bisschen schuldig, weil man es nicht nachvollziehen kann. Ich hab das oft, es kommen irgendwelche Filme sind Oscar nominiert, man guckt ihn sich dann so an und dann denkt man so, verdammt, wo ist denn jetzt der Oscar? Ja, wo ist denn das Besondere? Warum findet denn ganz Hollywood diesen Film so Oscar-würdig? Ich finde den eigentlich gar nicht so besonders. Mir bei man fühlt sich so ein Blatt. Bisschen dumm, als ob man irgendwas nicht verstanden hat oder irgendeinen Clou oder die Genialität nicht erkennt oder so. Das habe ich manchmal. Und du traust dich nicht zu sagen, der war scheiße, sondern genau. Ja, gut. Wenn du für einen Oscar nominiert ist, dann ist er auch sensationell. Das meine ich am Anfang. Deswegen ist es mir auch mittlerweile für mein persönliches Filmvergnügen ist es mir relativ wurscht, ob jetzt ein Film auch nur Oscar nominiert ist oder nicht. Mhm. Also ich lasse mich da gar nicht so verunsichern. Dafür hatte ich ja schon zu oft, dass ich diesen Funken Genialität, den viele andere sehen, nicht sehen. Oder andersrum, dass ich in Filmen was erkenne, was dann irgendwie die Academy jetzt nicht sieht. So ähnlich wie Moon, wo ich. Ja. Das ist so ein perfektes Beispiel, wo ich echt sagen würde, ey Leute, was ist da los? Hat den keiner gesehen oder hattet ihr keinen Bock drauf? Ja, genau, vor allem, warum ist der nicht mehr. Wobei, ist der vielleicht bei Schauspielern irgendwo nominiert? Nein. Völlig gar nicht. Und das sind so Punkte. Das ist schon eine Frechheit. Aber mittlerweile ist mir das relativ wurscht. Also, es ist immer schade für die Leute, also die daran beteiligt sind. So. Das stimmt, das ist schade, aber also ich wollte damit sagen, ich sitze jetzt nicht vor allen Oscar-nominierten Filmen und versuche mit Argusauge drauf zu achten, übrigens, was da vielleicht den Oscar verdient übrigens, hätte. Das stimmt, das habe ich noch gar nicht erwähnt, weil da habe ich mich auch informiert, warum Moon nicht dominiert ist und ich habe irgendwo gelesen, aber es ist jetzt ohne Gewähr, das Internet ist nicht immer die seriöseste Quelle, du musst dafür sorgen, dass diese Akademie-Mitglieder, die 6000 natürlich auch deinen Film gesehen haben, so wenn der jetzt kein großer Blockbuster ist wie Avatar, wo die ganzen Hollywood-Leute auch selber ins Kino gehen mit ihren Kindern und was weiß ich, dann musst du halt dafür sorgen, dass der Film auf ein Pre-Screening kriegt oder gepresst wird. Verschickt so, werden. Exakt. Und das kostet Geld. Und gerade Independent-Filme... Gerade Moon war nur auf dem Fantasy-Filmfest dann überhaupt. Gerade Moon, wo quasi null Kohle dahinter steckt oder die ganze Kohle, die sie hatten, haben sie wirklich in den Film gesteckt. Die hatten gar keine Kohle, um den Film zu pushen, sag ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes, während, ihr sagt's ja, Precious Oprah Winfrey hat natürlich dafür gesorgt. Aber das geht ja am Prinzip, der Oscar ist völlig vorbei. Ja, klar, natürlich. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Das kann man durchaus kritisch mal anmerken, dass halt deshalb viele Filme es gar nicht schaffen, weil die Leute ihn gar nicht gesehen haben. Ich wette, von diesen 6000 Mitgliedern haben viele den Moon gar nicht gesehen. Ja, klar. Ja. Also wer den hier noch nicht gesehen hat, sollte ihn auf jeden Fall sich mal nachholen. Selbst wenn der jetzt den Leuten dann nicht super gefällt, aber es ist schon einer der besseren Fantasy-Filmfest-Filme, wo man echt sagt, okay, das hätte ich mir auch im Kino angeguckt, da brauche ich nicht diesen Fantasy-Überbau, so nach dem Motto, für euch ist das okay, ihr findet das toll, sondern das ist ein super Bullshit. Film, der hätte auch im Kino wunderbar laufen können, also mit großer Werbung und allem. Aber das ist ja auch wieder ein gutes Beispiel hier mit Moon, was du gerade erzählt hast, Eddie, dafür, dass das System so einfach nicht wirklich funktioniert. Also genau deswegen sehe ich das auch relativ entspannt, welcher Film jetzt einen Oscar bekommt oder welcher auch nur nominiert ist, weil wenn das wirklich so sein sollte, dass kleinere Filme nicht in die Auswahl kommen, weil der Verleih dahinter kein Geld hatte, so Screener rauszuschicken, also da muss man sich ja echt mal fragen, was das eigentlich über die Wertigkeit dieses Preises aussagt, wenn nur Leute, die auch die Distribution finanziell sicherstellen können, wenn die da in die Auswahl kommen. Also von daher sehe ich das auch alles ganz entspannt und zwar, dass Moon hätte nominiert werden müssen, noch eher als A Serious Man, aber daran sieht man mal wieder, wie die Oscars so funktionieren. Exakt. Deswegen keine Allgemeingültigkeit hier bei den Oscars. Letzten Endes hast du ja nicht weniger Spaß an Moon, wenn er keinen Oscar bekommt. Nein, natürlich nicht. Lass uns mal zu dem Film jetzt gehen. Ich glaube, den brauchen wir auch nicht zu lange besprechen, von dem wir auch uns einig hier in der Gruppe sind, dass der verdient jetzt dort steht. Inglourious Basterds. Ja. In der großen Liste. Glaubt ihr, er wird gewinnen? Also ich meine, Chris? Glaube ich nicht. Komm, dafür ist Tarantino zu sehr. Der hat sich schon zu früh. Christoph Waltz, weißt du so. Als Nebenrolle. Aber meine ich, aber den wird er kriegen. Den muss er kriegen. Also den muss er doch. Also das auf jeden Fall. Ja, aber das meine ich. Ich glaube nicht, dass der Film selbst gewinnen wird. Ja, aber darüber reden wir doch jetzt. Okay. Nee. Nein, aber also er kriegt trotzdem einen Oscar dann. Also im Prinzip auf dem Film ist dann Oscar nominiert. Ja, also im Prinzip kann man schon ziemlich sagen, so es ist, glaube ich, dieses Jahr wohl uninteressanteste Kategorie ist wohl die männliche Nebenrolle, genau wie letztes Jahr, wo jedem klar war, dass Heath Ledger sie kriegt. Es steht eigentlich dieses Jahr fest, dass Christoph Waltz sie kriegt. Gut, hängt natürlich ab, welche Filme noch nominiert sind, aber ich wüsste jetzt auch keine. Aber ich meine, klar sind da noch Matt andere Damon, Filme nominiert. Matt Damon für Invictus. Mhm. Schon mal nein, habe ich gesehen. Kann Woody ich mal Harrelson, sagen. Ne? Woody Harrelson für The Messenger habe ich nicht gesehen. Christopher Plummer für Ein russischer Sommer. Den werde ich mir noch angucken, hab noch auf den habe ich Bock. Stanley Tucci in für, Meinem Himmel, The Lovely Bones. Ja. Habe ich auch nicht gesehen. Und halt Christoph Waltz, und der würde ihn auf jeden Fall sehen. Da muss die Entscheidung völlig klar sein. Also wenn der für die Leistung als Hans Lander nicht mit dem Oscar ausgezeichnet wird, dann ist einiges faul im Staate Dänemark. Also er hat ja auch schon den Golden Globe gewonnen. Also. Das reicht einfach nicht. Du kriegst ja auch nicht nur einen halben Gehaltscheck, wenn du gute Arbeit gemacht hast. Sagst du auch hier, Freunde, jetzt legen wir auf den Tisch. Gar keinen, also ich bitte dich. Er leistet auch keine gute Arbeit. Ja, mach dir mal Gedanken. Nee. Als bester Film glaube ich auch nicht, dass er jetzt die großen Chancen hat. Das wäre cool, wenn er. Ich glaube, dafür hat Tarantino sich zu früh von diesem System abgewandt und zu früh deutlich gemacht, dass er lieber sein eigenes Ding durchzieht, anstatt irgendwelche dicken Produzentenärsche zu küssen. Man muss auch mal ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass sie ihm jetzt irgendwie so quasi als kleines Händeschütteln mal einen Oscar geben. Wenn er Glück hat, kriegt er noch den Oscar, und das könnte ich mir vorstellen, fürs Originaldrehbuch. Und man muss auch einfach mal sagen, aus einem Grund bin ich auch nicht dafür, dass Inglourious Basterds den Oscar kriegt, weil Pulp Fiction hat ihn damals nicht gekriegt. Und wenn ihn einer kriegen hätte von seinen Filmen hätte kriegen müssen, wäre es Pulp Fiction. Ja, aber Konzessionsentscheidung wieder. Ja, aber dann. Stimmt, Konzessionsentscheidung, aber das wäre dann nicht nachvollziehbar, weil sie haben ihn damals den Oscar verwehrt, und ich wüsste nicht, wie sie dann sagen sollen, okay, aber jetzt bei Inglourious Basterds. Auf der anderen Seite kann es ja auch nicht die Antwort sein, wenn du quasi einen Fehler gemacht hast bei Pulp Fiction, das noch die nächsten 20 Jahre fortzuführen und den niemals mit dem Oscar auszuzeichnen, weil man hätte auch damals einen Pulp Fiction Preis gewinnen müssen. Stimmt, also es ist nur schade, wenn er dann ausgerechnet. Ja, obwohl, ich würde mich trotzdem freuen. Ich gönn's ihm auch total. Ich glaube nur einfach nicht, aufgrund dieser ganzen politischen Verflechtungen seit 15 Jahren mit Tarantino. Es ist immer so ein Oscar dann, du wirst für die alten Werke quasi mitbelohnt. Also ich meine, sonst hätte Return of the King damals nicht den Oscar stellvertretend für alle Filme bekommen. Ja, das war ja auch. Ja, gut, das hat mich stimmt, auch aber das wäre auch blöd gewesen, wenn sie jedes Jahr besten Film. Aber gut, so wenn Tarantino jetzt tatsächlich den Oscar gewinnen würde, da würde es für mich als Fan dann dementsprechend bedeuten, okay, wir haben unseren Fehler eingesehen, wir haben damals Scheiße bewertet, oder war Pulp Fiction überhaupt nominiert? Ich glaube nicht mal das, ne? Nur für Drehbuch, glaube ich. Nur für Drehbuch. Was hat in dem Jahr gewonnen? Romeo und Julia oder sowas? Nee. Irgendwie, Dings, wie heißt es nochmal? Mit 93 kann sogar schon das Liste gewesen. Oder war das schon das Liste? Okay, dann. Ich weiß es nicht mehr. Okay, aber da könnte man jetzt auch. Das war 93. Ja, 93, genau. Shakespeare in Love, an den dachte ich. Eventuell ist es der. Kann auch sein. Der in dem Jahr gewonnen hat. Nee, der war. Also auf jeden Fall, Inglourious Basterds hätte es locker verdient. Spitzenfilm, ich glaube, alle in der Runde sind große Fans von Inglourious Basterds. Ja, gerade echt Blu-ray gekauft. Ja, die Blu-ray ist auch wirklich super. Echt, auf jeden Fall geiles Ding, aber ich persönlich glaube nicht, dass Inglourious Basterds als bester Film ausgezeichnet wird. Nee, ich auch nicht. Okay, dann. Da wäre die Welt zu gut und zu gerecht. Ja. Wenn das passieren würde, dann würde auch was nicht stimmen. Aber wenn das nächste Mal sowas wie Pulp Fiction kommt, muss man da echt mal Stress machen, weil das kann so nicht weitergehen. Ja, also, muss man echt mal Stress machen. Nee, und Scheiß, das kann doch so nicht weitergehen. Ja, egal. Dann gehen wir zu einem anderen Film, von dem ich auch nicht glaube, dass er wirklich eine große Chance hat für den besten Film. Einerseits, weil er schon in einer anderen Kategorie dann nominiert ist, von Pixar dementsprechend. Die Geschichte eines alten Mannes, der auszog, mit seinem Haus wegzufliegen. Weil es das letzte Versprechen war, dass er glaubt, seiner Frau gegeben zu haben. Die beiden wollten eigentlich weg, früher immer so. Mhm. Und haben es halt nicht geschafft, so muss man dazu sagen. Also er holt halt was nach. Also es geht da wirklich um eine, oder? Reden wir gerade oben. Genau, okay. Also er ich wollte es jetzt auch nicht spoilern, aber... Nö. Ich dachte, du redest jetzt weiter. Ach so, nee, ich wollte nicht ins Wort fallen. Aber ja, genau, es geht darum, dieser alte Rentner soll quasi von seinem Grundstück vertrieben werden, weil da wie fette Malls gebaut werden. Er hat so ein kleines Häuschen, so ein Reihenhäuschen, um ihn rum nur Abrissbirnen, da soll irgendwie irgendwas Dickes hochgezogen werden. Und er ist generell genervt von allem und hat keine richtige Lebensfreude mehr, deswegen entschließt er sich kurzerhand zusammen mit seinem gesamten Häuschen, mit ganz vielen Luftballons hier oben dran macht, einfach wegzufliegen, nämlich, wohin wollten, nach nach der Feuerland will zu diesem, oder so? Nein, der will zu so einem speziellen Platz, wo so ein Wasserfall ist. Ach, und so dieses, Grand Canyon. Teufelsgebirge. Ja, irgend so ein Ding, ja. wo seine, also das ist ja alles so, müsste man jetzt weit ausholen und viel spoilern, ja. weil im Grunde geht es darum, es geht um seine Frau, die eben nicht mehr lebt, und es geht darum, was man wird alt, man plant was am Anfang und merkt am Ende, ach shit, wir haben ja gar nichts gemacht. Und vergisst du die Lebensträume. Die möchte er nachholen. Also für die beiden möchte er das nachholen, weil er hat ja da, wo er jetzt mit seinem Haus lebt, keinen Spaß mehr, weil wie du gerade schon gesagt hast, überall nerven sie. Es geht auch so dieses, wie werden alte Leute heute in der Gesellschaft irgendwie gesehen, wie werden die behandelt und alles. Es gibt ja diese eine Szene, die finde ich fast in so einen Animationsfilm gar nicht reinpasst, wo jemand die mit Baggern und so um sein Haus schon rumfährt und ihm den Briefkasten kaputt machen, der wiederum halt so ein spezielles Erinnerungsstück ist an die Frau auch. Und dann wird er halt stinksauer, so wie es oft passiert, dass Rentner dann oder Leute bei sowas dann sauer werden, weil keiner versteht, hey, das ist mir wichtig, und dann aggressiv werden und sofort merkst du, oh, jetzt merkt er, jetzt kommen sie gleich alle und weisen mich ein in irgendein Altersheim, so, und davor hat er auch Schiss. Und das sind tatsächlich Sachen, die in Animationsfilmen so noch gar nicht thematisiert werden. Das wird hier auch eher lustig gemacht, aber man kann das schon dahinter erkennen, so diese etwas ernstere Ebene, weil tatsächlich viele alte Menschen echt auch nicht mehr wahrgenommen und ernst genommen werden. So, wenn die was sagen, denkt jeder, ach, der Alte sagt, der meckert eh nur. Aber vielleicht hat er wirklich was zu sagen. So. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr melancholischer Film. Also an der Anfang. Ich wollte gerade sagen, mittlerweile berühmt ist ja diese Montage am Anfang. Es sind ungefähr 5 Minuten. Da sieht man quasi im Zusammenschnitt das ganze Leben von ihm, wie er seine Frau als junges Mädchen kennenlernt, wie die das erstmal miteinander ausgehen, wie sie heiraten, dann der Schicksalsschlag, dass sie kein Kind bekommen kann. Also alles ohne Text, nur so 3, 4, 5 Minuten mit Musik zusammengeschnitten. Aber das allein. Das ist so, ohne Scheiß, das ist so berührend. Ja. Also im Kino, als ich drin saß, waren alle still. Und ich glaube, da hatten die ein oder anderen auch echt Tränen in den Augen, weil sie ja dann, das ist jetzt kein Spoiler, das setzt die Geschichte in Gang, weil sie am Anfang. Ende dann auch stirbt und er ist sehr alt und seine Frau stirbt aber leider vor ihm und so. Und das ist wirklich sehr, sehr melancholisch und auch wieder hier so bittersüß und hat mir sehr gut gefallen. Was mir bei Up jetzt nicht so gefallen hat, war die zweite Hälfte. Da wird es ein bisschen zu sehr. Die erste Hälfte ist besser. Genau, also das ist so für mich auch. Da wird es ein bisschen zu sehr Pixar-mäßig. Ich bin nicht einverstanden mit dieser Oscar-Nominierung. Ich fand die erste Hälfte, wie auch schon bei Wall-E, sensationell und hatte so einen dicken Kloß im Hals. Und das hat noch nie ein animierter Film bei mir geschafft. Und hätte ich allein geguckt, hätte ich wahrscheinlich auch losgeheult, aber im Kino bin ich zu cool dafür. Hast du die letzten Glühwürmchen gesehen? Oh. Das, Alter. Ey, da kannst du nicht weinen. Egal, zu hart, ja. Und ja, auf jeden Fall, das hat mich auch schon bei Wall-E genervt. Ich habe das Gefühl, da sitzen zwei Teams immer an diesem Pixar-Film. Erstmal die coolen Pixar-Leute. Und dann kommen wirklich die Disney-Leute, treten die Türen ein und sagen so. Und jetzt brauchen wir Hunde. Wo ist das Happy End? Sprechende Tiere. Klamauk, sprechende Tiere und ein Happy End. So, weißt du, und das ist einfach das, das habe ich bei Wall-E, hat es mich schon geärgert, als dann die dicken Menschen da kamen und so. Ich fand die am Anfang, wie sie es geschafft haben, diese Atmosphäre, wie der Roboter mit seiner Umwelt agiert hat und Liebe empfunden hat für ganz kleine, gewöhnliche Sachen oder so, das fand ich so rührend. Mhm. Und bei Up fand ich auch so super am Anfang, was der Wolf gerade schön zusammengefasst hat, wie sie kennengelernt, du hast es voll nachempfunden. Ja, das hat süß. Wirklich Emotionen in einem geweckt und richtig traurig gemacht. Du hast diesen Opa, obwohl er so krank ist. Das sind ein paar Minuten halt, genau, das hast, überhaupt hast, zu schaffen. Du hast auf einmal ein Verständnis für einen alten Menschen gekriegt, was du eigentlich nie hast. Normalerweise läufst du durch die Gegend, siehst nur alte, grantelige Menschen, denkst du, ja, ihr seid alt und ihr seid verbittert und du tust es so ab und du hast endlich mal so eine Einsicht gekriegt, so, ja, das ist auch mal, der hat auch ein Leben. Mhm. Alle alten Menschen um uns rum, die haben ein fucking langes Leben mit Erfahrungen und Erlebnissen, wovon wir als junge Menschen, sag ich mal, überhaupt keinen Plan haben. Das fand ich, hat der Film gut gemacht. Aber es war bei mir vorbei mit den sprechenden Hunden. So, das ist, ja, das fand ich auch. Ich hasse Hunde im also Film. Die sprechenden und Hunde waren echt schon derber Tiefschlag. Und so, und das war mir einfach dann, und auch vom Humor, da gab es noch 2, 3 richtig gute Gags, aber es war dann teilweise wirklich auch klassische Disney so Slapstick-Einlagen und so. Ja, man albern. Weiß auch schon, wie es endet und so. Also man weiß tatsächlich schon viel. Und der Bösewicht war und, auch irgendwie von Anfang an klar. Und also das war, deshalb sage ich, für einen Oscar-Film hat mir einfach dann auch gefehlt, dass der konsequent diese Linie weiterführt und ein richtig ernsthafter, erwachsener Pixar-Film ist. Dann hätte er von mir auch, dann hätte ich auch gesagt, okay, du kriegst den Oscar. So hat er angedeutet, was er kann, und dann aber doch wieder den Schwanz eingezogen. Allerdings, also da müsste man sich ja fragen, ob das überhaupt ein richtig ernsthafter, erwachsener Pixar-Film hätte werden sollen. Also genau das, was du kritisierst, sehe ich ganz genauso. Ich finde auch, also der Film, der hat irgendwie einen richtigen Bruch. Also ab der Stelle, wo er mit seinem Häuschen dann da echt landet im Amazonas. Ja, und da kommen halt die sprechenden Tiere und dann gibt's den lustigen Vogel Kevin, der auch so für die typischen Lacher sorgt. Ja. Das ist irgendwie echt alles ganz nett und sehr gefällig. Aber nach der ersten starken Hälfte habe ich auch irgendwie was anderes erwartet. Also mir kippt es dann auch zu sehr ins Comichafte und Slapstickhafte. Allerdings, darauf wollte ich hinaus, man muss sich auch fragen, ob wir, obwohl wir jetzt so pseudoklug drüber reden, ob wir wirklich jetzt komplett die Zielgruppe sind, die Leute erreichen wollten. Also, weil letztendlich, auch wenn Pixar ja durchaus auch erwachsene Geschichten erzählen kann und auch immer so manchmal wie bei Wall-E diesen melancholischen Ton drin haben, den jetzt kleinere Kinder, glaube ich, natürlich so gar nicht verstehen können, glaube ich aber trotzdem, am Ende des Tages ist es ja doch eher dann ein Kinderfilm. Also auch wenn es von Pixar ist, aber trotzdem, also lassen wir mal die Kirche im Dorf, das soll halt, das ist ein animierter Kinderfilm. Natürlich, da sollen primär Kinder mit ihren Eltern rein. Dass es auch so ein bisschen inkonsequent ist, dann mit dem Anfang? Also, wenn es ein Kinderfilm ist, warum dann die Frau sterben lassen? Warum dann zeigen diesen verbitterten... Weil das teilweise die Story ist. Also, er geht ja auf die Reise, weil die Frau immer auf die Reise wollte. Und er merkt am Ende, hat er sie daran gehindert. So fühlt er sich. Naja, das muss man ja erklären. Inhaltlich verstehe ich. Nein, das muss man ja auch einem Kind irgendwie erklären trotzdem. Absolut richtig. Ich meine nur, die Inszenierung am Anfang ist durchaus... auch zugeschnitten auf Erwachsene. Ja. Du sagst zum Beispiel das Thema mit, die Frau kann keine Kinder kriegen und so. Das ist absolut kein Thema für Kinder. Das ist absolut nicht für Cars und Little Nemo-Zuschauer gedacht. Das ist wirklich ein Thema, wo du als Erwachsener sitzt und denkst dir, alter Schwede, ich kann das nachvollziehen, was die durchgemacht haben. Ja, und dann kippt der Film, als ob ihnen genau das eingefallen ist, was der Wolf gerade gesagt hat. Moment mal. Hallo, was macht ihr denn hier? Wie viel habt ihr schon gerettet? 40 Minuten. Was? 40 Minuten, okay. Aber am Ende sind alle tot. Sprechende Hunde. Ja. Und einen Kuckuck, einen lustigen, bunten Vogel, der dauernd Quatsch macht. Oh, das müssen wir alle, da brauchen wir mindestens 5 sprechende Hunde, um das wieder gut zu machen. Und einer hat eine Piepsstimme. Okay. Ja, die Sache ist dort eben, dass die Pixar-Filme, so wie sie gemacht werden, ich meine, als große Animationsfilme, die kosten ein Schweineheidengeld. Irgendwie 100 Millionen Dollar plus, speziell in der Qualität und in dem Aufwand, den Pixar macht. Und das sind ja effektiv die Einzigen, die sich das erlauben können, auch mal ein bisschen erwachsenere Stories in ihre Filme zu bauen. Es gab letztes Jahr auch ein paar nette Animationsfilme, die besser sind als das typische, wie war das damals, A Shark Tale oder diese billigen Schreck-Kopien, wo du nur sprechende Tiere hattest, die irgendwie aktuelle Gags Tiere, irgendwie so... Du meinst Kung Fu Panda? So, okay, Kung Fu Panda war okay. Ja, ich wusste, dass das kommt. Kung Fu Panda war okay. Aber A Shark Tale war zum Beispiel totaler Beschiss, aber dieses Jahr hatte sowas wie Cloudy with a Chance of Meatballs, der ganz nett war zum Beispiel. Der ist ziemlich gut. Okay, ich habe beim Trailer schon gedacht, der wird bestimmt scheiße. Der ist ziemlich geil eigentlich. Okay, da kommt aber den ganzen Film einfach nur lustiges Essen vom Himmel, oder? Okay, dann will ich nicht wissen. Der hat auch Geschichte auf jeden Fall. Spoiler mich nicht. Aber in der Form, also Pixar muss natürlich... immer auch selber dran denken, die haben natürlich dann, die machen Filme für Kinder, weil da ist das Geld, wo es dann dementsprechend liegt, aber natürlich du kannst mehr Geld machen, indem du dich auch an die Eltern richtest, die mit reingehen. Da hast du vollkommen recht, aber wir reden ja jetzt hier nicht, also wir reden ja über Oscars und da werde ich natürlich auch, wenn, also da finde ich, da fällt gerade dann... Gesamteindruck. Genau, und gerade dann, wenn einer den Mut hat oder die Eier, sowas wie in Glorious Bastards zu drehen, dann weißt du, Tarantino, der da wirklich auch ein großes Risiko eingegangen ist mit dem Film, dann erwarte ich auch, dass andere Filmemacher auch Eier haben. Warum soll ich denn jetzt sagen, hat den Oscar verdient dafür, dass sie doch letztendlich eingekehrt sind, um möglichst viel Kohle zu machen? Weißt du? Nee, absolut. Ich will eben nur darauf hinaus, eben dadurch, hier ab war jetzt der Film, glaube ich, mit dem zweitbesten Einspielergebnis, also seit Findet Nemo, was ja sowieso der absolute Kracher damals war, was das Geld allein bedeutet hat. Und Pixar musste sich langsam erstmal wieder hocharbeiten. So Cars war schon eingefallen, Ratatouille und sowas hat auch nicht so viel Geld eingespielt. Die Schiene... Ratatouille hat richtig eingeschlagen, Box Office. Nicht wirklich, so hat so knapp an den 200 Millionen in den USA gekratzt. Also ich bin so ein kleiner Box Office-Nerd, ich verfolge das immer relativ akkurat. Der hat weltweit eine halbe Milliarde eingespielt. Also halbe Milliarde ist doch nichts. Ich glaube ein bisschen weniger. 400 Millionen irgendwas. Und da sind nicht die DVD-Sales drin. Also ist ja auch wurscht. Ich will darauf hinaus, also die Struktur, die du mit Wall-E gesehen hast, die natürlich schon anders war als das. Natürlich, Pixar hat natürlich immer einen gewissen Erwachsenenanspruch drin, aber mit diesem, dass sie erstmal das Emotionale ansprechen vorne dran und hinten nochmal die Gags reinpacken, dass beide Schichten bedient werden, das war bei Wall-E schon deutlich. Das ist jetzt noch prägsamer bei Up eben jetzt hier gewesen. Und und das schlägt sich auch in den Verkaufszahlen oder im Boxoffice nieder, dass da immer mehr dazukommt. Und die Academy, so wenig man sich das auch als Fan dann eingestehen mag, die bewerten auch sehr gerne nach Geld und Boxoffice-Erfolg. Ne? Und da wird, glaube ich, mit honoriert, hey, Up war sehr beliebt, lass uns mal einen sehr beliebten und sehr erfolgreichen Film hier mit reinschmeißen. Aber es würde auch die Nominierung für Avatar erklären. Ja, also in dem Fall, ich habe es ja vorhin, da warst du gerade nicht da, habe ich ja erklärt, wie es zustande kommt. Die Leute, die Academy-Mitglieder, also Schauspieler, Regisseure und so weiter, die wählen ja selbst die Filme aus und welche ihnen gefallen. Und da steckt also ja nicht unbedingt so eine Politik dahinter, dass sie jetzt sagen, ah, wir müssen da jetzt noch so oder so, sondern die, ich schätze mal, die sind einfach in den Film gegangen, nett. Das hat die Vergangenheit gezeigt, dass du oft mal ein bisschen Politik mit reinkommst. Ja, ne? Also natürlich, es lässt sich nicht verhindern, so ja. Wenn da auch mächtige Hollywood-Produzenten und so mit abstimmen und so, aber ja, ist ja auch wurscht, wir reden schon viel zu lange. Aber ist egal. Frage am Ende des Tages ist ja, ist Up jetzt besser als Wall-E? Liebe Freunde, hier in der Runde, finde ich nicht. Nee. Wall-E ist schon was schwer. Ganz Wall-E ist schon ziemlich geil gewesen, ja. Okay. Also muss man nicht sagen, so allein auch die erste Hälfte bei Wall-E geht auch länger und ist auch besser in der Länge, ja. als jetzt, sag ich mal, das erste Viertel von Up so. Also es ist ja von der Länge einfach anders. Das Besondere bei Up... Wall-E war schon toll und scheiße. Das berührt das einen so sehr, finde ich. Das gibt einfach was mit so. Und das Besondere dabei ist auch, Wall-E kannst du in der Form, hast du das noch nicht woanders gesehen. Bei Up war das Besondere, dass es eben ein animierter Film ist, aber das, was man da gesehen hat, also das traurige Schicksal eines alten Mannes, hast du ja, auch wenn ich jetzt nicht direkt ein Parallelbeispiel parat habe, aber das ist ja ein Thema. About Schmidt, zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Oder jetzt der neue Film mit Robert De Niro, Everybody's Fine oder so. Der soll sehr gut sein. Der ist super. Also es gibt die Thematik gibt es natürlich schon viel häufiger irgendwie in Echtform, während das von Wall-E ist halt wirklich unique. Ja, um in World of Warcraft. Wenn ihr die Handbewegung gesehen hättet, die Eddie gerade bei Das war auch eine sehr unique Handbewegung. Das war, ja. Nee, ich finde auch, also mir hat Up ganz gut gefallen. Allerdings hatte ich auch noch Wall-E vom Jahr davor im Kopf und den fand ich also mit einer der besten Filme der letzten Jahre, war für mich Wall-E. Der kommt für mich auf dem Animationssektor so schnell nichts ran. Mhm. Und sowas ähnliches habe ich auch von Up awarded. War dann aber auch ein bisschen enttäuscht, eben weil die zweite Hälfte zu sehr abflacht und zu großen Bruch darstellt zur ersten. Ja, deswegen würde ich auch sagen, Wall-E war besser. Und bei aller Sympathie für Pixar, ey, geile Jungs machen echt fette Sachen. Ich hoffe, die haben noch viel, viel Erfolg. Aber für Up haben sie nicht die Auszeichnung als bester Film verdient. Ja, es kommt ja noch Toy Story 3, ne? Hab ich letztens, letztens den Trailer für wieder gesehen. Ja. Ich fand Toy Story immer gut. Ja, natürlich. Wir haben im Kino geguckt. Oh, wir müssen zum dritten Mal irgendwo ausbrechen. Naja, aber exakt. Also, ich hatte am Trailer mehr Spaß als an den 15 Minuten aus Prince of Persia, muss ich sagen. Das ist ein anderes Thema, aber das ist ein Thema. Oh Gott. Fand das gar nicht so schlecht. Ja, das war mir klar. Gehen wir zu einem Film, der, ich glaube, von denen, die jetzt übrig sind, glaube ich, auch fast schon wenigsten geeignet ist, um in dieser Liste zu stehen, der auch ein bisschen Konzessionsentscheidung meiner Meinung nach ist: The Blind Side. Ja, The Blind Side, hat ihn außer mir jemand gesehen? Nee. Ich habe nur davon gehört. Ich habe ihn mir gestern angeguckt, kann dazu kurz was sagen. Also die Story ist im Prinzip, wir haben es vor am Anfang schon angekratzt, basiert auf einer wahren Geschichte von einer sehr reichen Familie, die irgendwo in Mississippi wohnen und sie sehen an einer Schule, wo die Kinder von dieser reichen Familie hingehen, sehen sie einen riesengroßen schwarzen Jungen, der sehr schüchtern ist und gigantische Ausmaße hat. Und aber offensichtlich keinen Platz zu leben hat, also er hat kein Zuhause und irgendwie kommt es dann halt dazu, dass Sandra Bullock, die Mutter dieser Familie, ihn dann mit nach Hause nimmt und sagt, du kannst erstmal bei uns pennen auf dem Sofa, also ihm helfen und nach und nach integrieren sie diesen Jungen immer mehr in die Familie, weil er hat niemanden, sie versuchen dann rauszukriegen über seine Mutter und die Mutter hat irgendwie 12 Kinder und ist cracksüchtig und was für also viele rührende Szenen, aber auch so, also ich will es gar nicht so überbewerten, ich habe mir noch mal ein bisschen schlau gemacht, es basiert wirklich auf einer wahren Geschichte, also die ganzen Sachen am Ende des Films sieht man dann auch Fotos von den echten Leuten und so, also es ist schon wohl sehr gut nachempfunden. Die Story geht dann halt weiter, dass sie den aufnehmen und dann ihm Privatunterricht geben und dass seine Noten besser werden, dann wird er in die Footballmannschaft aufgenommen und ist halt ein riesen Footballtalent und heutzutage spielt der Typ auch wirklich in der NFL Football. Und ist halt ein ganz lieber Kerl und die stellen ihn am Anfang aufs Footballfeld in der Uni und er traut sich nicht die Leute irgendwie, er ist ein Riese, ja, also ist 2 Meter breit, 2 Meter hoch und ist viel zu lieb und dann muss halt Sandra Bullock geht dann hin und dann ergeben halt die Tests irgendwie, dass er überall scheiße ist. Er ist schlecht in Mathe, schlecht in Geschichte, schlecht in allem. Nur bei der Bewertung Beschützerinstinkt hat er irgendwie 98%. Beschützerinstinkt plus 4. Yeah. Genau, so ungefähr. Und es ist halt so, Blindside nennt man beim Football halt irgendwie die Seite, die der Quarterback nicht sieht, wenn er den Ball wirft, wo er halt von seinen fetten Frontmännern beschützt wird, dass nicht die gegnerischen Leute ihn umhauen. Und das ist die Blindside. Und irgendwie basiert es dann halt darauf, dass Sandra Bullock geht halt zu ihm hin und sagt, sie, stell dir vor, ich bin der Quarterback und das ist seine Familie und du musst sie beschützen. Und dann geht er natürlich ab, weil er muss Familie beschützen, in dem Fall muss Quarterback beschützen. Und muss man Kopf abdrehen. Genau. Ja, und das ist halt eigentlich so eine ganz, ganz nette Geschichte. Sandra Bullock spielt auch, ich bin wirklich kein Sandra Bullock-Fan, weil ich auch den schlimmsten Film des Jahres mit ihr gesehen habe. Das ist diese neue Komödie, It's All About Steve heißt der mit Sandra Bullock. Guckt ihn euch an und ihr werdet sie noch mehr hassen, als ihr sie jetzt schon hasst. Deshalb war ich so ein bisschen skeptisch. Sie macht das aber schon sehr gut. Wobei, das glaube ich auch eine dankbare Rolle für sie ist. Sie spielt halt so eine reiche, aufgebrezelte Frau, die dann aber ausbricht aus diesem Klischee der Reichen und um halt diesem armen Kind zu helfen. Und man kann eben, wenn man dem Film Böses will, dann kann man sagen, ja, okay, die guten reichen Weißen helfen dem armen Schwarzen, helfen dem armen schwarzen Kind aus dem falschen Jahrhundert gelandet, die Geschichte. Auf der anderen Seite ist es ja auch nun mal Fakt, dass sie das so gemacht haben. Ja, also für ihn war das sicherlich super. Aber sei auch mal dahin. Es sei auch mal dahingestellt, ob das sich jede Familie auch dann so leisten kann und wo da die Interessen dann sind, das zu machen. In dem Fall will ich denen aber nichts unterstellen. Es scheint wirklich eine Geschichte über eine sehr gute Familie zu sein. Soll es ja auch mal geben. Man muss ja auch nicht alles mit Zynismus zerreden. Doch. Aber rein, um mal zum Punkt zu kommen, der Film ist einfach leider nicht wirklich was Besonderes. So eine Story hat man schon irgendwie zigmal irgendwo gesehen in ähnlichen Varianten, sei es jetzt hier One Million Dollar Baby oder was weiß ich. Es gibt wirklich viele dieser ey, armer Junge, ich gebe dir ein Zuhause und mach was aus deinem Leben, von Dangerous Minds mit Michelle Pfeiffer bis, weiß ich nicht, der Prinzipal und mit James Belushi und so. Also ja. Es gibt super viele Prinz von Filme. Prinz von Bel-Air, ja, im Prinzip. Prinz von Bel-Air. Tatsächlich. Also es geht schon in so eine Richtung, die mir persönlich zu abgedroschen und zu 0815 war. Ich habe dem Film eine 6 von 10 gegeben. Ich fand ihn ganz unterhaltsam. Der ist nicht schwerfällig. Es gab ein paar wirklich emotionale Stellen, wo ich dachte... Geweint hast? Nicht geweint, aber wo ich weine schnell bei Filmen. Wo ich wirklich berührt war und das irgendwie dann auch ganz schön fand. Aber irgendwie war mir die Bildsprache von dieser weißen, reichen Familie und dem armen, schwarzen Ghetto-Kid, egal ob es auf einer wahren Geschichte beruht oder nicht, ich habe da schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mich da so ganz drauf einzulassen. Es war mir zu heroisch. Und ich meine, der Typ ist jetzt 23 und spielt in der NFL. Also wir reden nicht über eine Story, die irgendwie in den 50er Jahren oder so passiert, sondern das ist quasi eine Live-Nacherzählung. Diese Familie existiert. Der Typ ist 23, spielt noch 10 Jahre Football und du siehst am Ende die Fotos von seinem Draft bei der NFL, wo er auf die Bühne gerufen wird. Und das ist schon alles ganz schön, aber sorry, also dafür Moon oder so rauszulassen, finde ich schon irgendwo... Ja. Also bei dem Eddie, würdest du sagen, was ich auch ein paar Mal gehört habe, dass Sandra Bullock, ob man sie jetzt mag oder nicht, aber dass sie sehr gut in dem Film spielt und deswegen eine Oscar-Nominierung, denn die hat sie ja dieses Jahr, zu Recht hat, aber dass der Film an sich kein wirklicher Oscar-Kandidat ist. Das habe ich so gehört. Das war so das Feedback. Wie gesagt, es ist immer so schwer zu bewerten, ob jemand einen Oscar für die Rolle bekommen sollte oder nicht, weil wir haben so unsere Vorstellung, wie du es vorhin über George Clooney gesagt hast, wir kennen die Menschen ja gar nicht, wir kennen sie ja nur über ihre Filme, sag ich mal, und vielleicht was man aus der Klatschpresse oder so liest. Und was Team Gätchen uns erzählt. Und was Team Gätchen uns erzählt und dadurch haben wir irgendwie ein Bild, wie die sind. Und dann sagen wir, das ist ja genauso, das ist ja typisch George Clooney, vielleicht ist der ein echt ein verschüchterter armer Hansel und ist der geilste Schauspieler der Welt, weil die ganze Welt glaubt, dass er voll der coole Gentleman Typ ist. So, man weiß es ja nicht. Wir denken ja auch alle, der Simon ist ein lustiger Kerl. Ja? Ich habe das noch nie gedacht. Ja, weißt du, und das zeigt ja nur, was für ein guter Schauspieler er ist. Ja? Nee, aber um die Frage zu beantworten, Sandra Bullock spielt es schon super. Also sehr glaubwürdig, diese reiche Frau, die auch so eine Taffe, so, die sich nicht sagen lässt, die so hingeht und jedem die Meinung sagt und so richtig Feuer in der Mannschaft, hat mir ganz gut gefallen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sie auch wirklich so ist. Also vielleicht ein bisschen softer in echt oder so, aber ich stelle mir die schon auch so vor irgendwie in echt. Deshalb ist es dann immer so schwer zu sagen, sie spielt richtig gut. Aber das, wie gesagt, wenn man fair ist, muss man sagen, sie hat die Rolle gespielt, so wie man sie sich vorstellt. Ja, genau. Also letztendlich, es gibt ja eine Menge Schauspieler, die in bestimmten Rollen sehr gut sind, die ihnen ähnlich sind. So. Und dann ist ja immer die Frage, gut, dann hat er sich die richtige Rolle ausgesucht letztendlich. Ist ja auch irgendwo, muss man auch einen Preis für kriegen. Also ich meine irgendwie... Es ist so diese Frag mal Tom Hanks, der ist immer nur Tom Hanks. Exakt. Tom Hanks kriegt dafür Oscars. Tom Hanks auf einer Insel. Ich hasse Tom Hanks, ohne Scheiße. Was hast du gegen Tom Hanks? Nein, ich kann deinen Hass ein bisschen verstehen. Nein, okay, ich hasse ihn nicht, aber ja, er ist so ein Typ, Tom Hanks ist Tom Hanks, der eine Rolle übernimmt. So. Ja. Das macht er immer und kriegt dafür Oscars. Ja, nimm mal ein Extrembeispiel, was natürlich nicht Oscar nominiert ist, aber so jemand wie Michael Cera jetzt gerade, der effektiv nur ein Charakter ist. Genau. Ne, und dann in jedem Film genau dasselbe spielt, die ganze Zeit über. Hm. Ne, wenn jemand jetzt einen Oscar-würdigen Film um ihn drum herum schreiben würde, dass der Charakter passt, dann könnte man ja vielleicht nochmal drüber sprechen, ne? Ja. Dass der dann sich dann da nochmal aufgehen lassen kann. Übrigens, die Parallelen von Blindside zu Erin Brockovich zum Beispiel, Julia Roberts damals. Heißt nicht Brockovich? Brockovich? Erin Brockovich, glaube ich. Brockovich. Bronco oder Brocco? Brockovich? Nee, Brockovich. Broccoli. Gregor, guck da sofort nach. Ja, tipp. Gregor. Aaron B. Ah, Aaron, habe ich jetzt reingeschnitten. Aaron B. und Rocky, nein. Ja, auf jeden Fall, die Parallelen sind natürlich schon sehr frappierend und da hat ja Julia Roberts damals auch richtig abkassiert bei den Oscars. Und was man dann eben über Sandra Bullock sagen muss, ist, dass sie so eine Rolle bislang noch nicht gespielt hat und deshalb ist der Buzz, der Rummel um sie so schon ein bisschen gerechtfertigt, weil man hätte es ihr, glaube ich, nicht unbedingt zugetraut. Es ist auch eben nicht nur über sie dann getragen, also sie ist ja nicht der einzige Grund, dass es da ist, weil der ist ja wirklich abgegangen wie... ein Zäpfchen. Also hat über $200 Millionen eingespielt. Sandra Bullock den Golden Globe noch abgestaubt, was ja schon mal ein kleiner Indikator dafür ist. Also das war schon mal, denke ich mal, ausschlaggebend, dass sie überhaupt dann mit nominiert wurde. Das ist als bester Film reingekommen. Aber ich glaube auch No Chance in Hell, dass der den Preis mitnimmt. Nee. Speziell in dem Feld auch noch nicht. Ja, wir kommen jetzt aber auch langweilig. In Richtung der Leute, die eine Chance haben. Also, wir alle wissen, was es kriegen wird. Als hätte es jemand dramaturgisch so aufgebaut. Unglaublich, ne? Als ob nicht jemand schlecht. Das bezweifle ich. Ja. Cool, die Jungs von Game On. Okay, dann gehen wir jetzt zu dem Film, der... glaube ich, leider von den dreien, die jetzt übrig sind, die wenigsten Chancen hätte, weil er einfach zu... Okay, lass mich mal, soll jeder mal tippen, was er glaubt, ich glaube, du meinst District 9. Ja, natürlich, District 9. Genau, den Mai. District 9, wo wir... Verdammt, warum? Es ist stimmt, aber warum? Ja, aber also inhaltlich überhaupt, also ich weiß noch, wir waren ja damals von der Gamescom gekommen und sind ja geschlossen ins Kino gegangen. Direkt am selben Abend noch, ne? Haben uns die Karten vor der Gamescom schon geholt und uns drauf gefreut. Am Sonntag sind wir zurück, dann gehen wir alle schön in District 9 und dann war der Film da und der war geil. Ne? Ja, kann man also, so stehen lassen. Ja. Nächster Film. Nächster Film. Avatar. Wir haben kurz vorher schon drüber gequatscht. District 9, Neil Blomkamp, effektiv der Film, den er gemacht hat, produziert. Ich glaube, Peter Jackson hat ja auch mitproduziert hier wieder. Er hat ihm ja Kohle gegeben. Ja, Peter Jackson ist ja zu ihm hingegangen. Nehmen Sie doch nicht mein ganzes Thema weg. Simon, das ist das eine Thema, wo ich mich auskenne. Das ist doch genau das, was du geschrieben hast vom Dreivierteljahr. Ja, aber er will jetzt kurz in sein Wissen glänzen. Das ist so lächerlich. Ich habe dir eine halbe Stunde zugehört. Und jetzt darf ich nicht mal was erzählen, obwohl ich mich auskenne. Ich tue mir mal einen Kaffee. Ja, Peter Jackson hat, glaube ich, was damit zu tun gehabt. Eventuell auch hier. Wie ist der Neil Blomkamp? Also hier, Unwissen. Ja, dann lass dich nicht so nicht feiern das, jetzt, nicht, sondern wir klär uns und unsere Zuhörer auf über das. Also der Wolf weiß ich, der weiß das alles. Aber ist ja egal. Also wir haben ja Wolf und ich haben damals recht. Aber ich dränge mich ja nicht so im Vordergrund. Ja, hast du ja bei der anderen Sachen schon gemacht. Wolf und ich haben ja recht viel geschrieben zu dem Ding. Kurzgeschichte, Neil Blomkamp hat eigentlich Adidas und Renault oder so Werbung gemacht, also dieses tanzende Auto, diesen Mac tanzenden Auto. So ein cooler, junger, hipper Werbefilmer. Ja, also der macht eigentlich nur Kurzfilme, der ist eigentlich nur, sag ich mal, ins Visier von Peter Jackson gekommen, weil er Effekte sehr originell mit realen Aufnahmen kombiniert. Also er ist da jemand, der einfach ein Auge hat für Effekte, die da nicht so wirken, als ob es Effekte sind. Und auch für die Art von Design, da hängt ja eine Menge mit drin, das wir gar nicht verstehen, so wie man was designt, dass es eben nicht so wirkt, wie reingepastet so. Da gibt es ja auch bestimmte spezielle Regeln und alles. Und der kann das sehr gut, der ist eben sehr jung und noch da mittendrin. Und deswegen war er eigentlich geplant, um den Halo-Film zu machen, was ein Riesending war, weil eben 300 Millionen Budget und Halo-Film. Oh, das wäre so geil gewesen. Das wäre so toll gewesen. Der Typ wäre halt perfekt, um diese ganze mechanische Welt und auch die Effekte realistisch umzubauen. Letztendlich wollte er dann was machen, was Peter Jackson cool fand, aber eben Microsoft nicht, beziehungsweise die produzierenden Produzenten halt. Die fanden das cool, weil es ging wohl, und das kann man nur mutmaßen im Nachhinein, ging wohl schon da in die Richtung District 9. Also so eine nicht Hollywood-mäßige Präsentation von einem doch sehr Hollywood-mäßigen Stoff. Das war, glaube ich, das, was er schon bei Halo versucht hat. Und dann haben die ganz schnell gesagt, nee, fuck you. Haben den Stecker rausgezogen und dann saßen die plötzlich da. Peter Jackson mit Neil Blomkamp und ja, was machen wir jetzt? Und dann haben sie irgendwie, hatten schon ein Dreivierteljahr rumprobiert und haben dann einfach auf Basis dieser Sachen, und da hat dann, das weiß ich noch, da hat Neil Blomkamp damals einen Blog geschrieben, meinte, hier wird leider nichts mit Halo und tut mir auch leid und ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, und hat so ein bisschen erklärt. Ich habe geweint, als ich es gelesen habe. Ja, es war so ein bisschen, war echt traurig, weil er auch geschrieben hat, dass er seit einem halben Jahr nichts anderes macht, als bei den Veta-Studios von Blomkamp zu sitzen und mit denen die Weltherrschaft zu planen, so ungefähr, und jetzt ist plötzlich alles im Arsch, und dabei haben sie schon eigentlich die Hälfte quasi im Computer schon, so, weißt du, so, es muss ganz schlimm gewesen sein. Naja, und dann meinte er aber, hier ist, dafür sitze ich jetzt an einem Projekt, was mir sehr, sehr gefällt und eigentlich mir sogar viel besser als Halo, und Peter Jackson supportet mich und ich freue mich drauf und mal gucken. Das war das Letzte, was man gehört hatte von ihm. Und das wurde dann District 9. Das wurde District 9, und District 9 basiert im Grunde einfach nur auf Live in Joburg. Also Neil Blomkamp ist ja in Johannesburg geboren und aufgewachsen so, und der District 9 spielt ja auch so und geht auch um die Apartheid. Und alles. Es geht um eine Menge Themen. Am besten lest ihr euch Wolfs Filmkritik und meine quasi Behind-the-Scenes Backstage-Informationen nochmal durch. Die natürlich hier verlinkt ist, gleich genau. Im Artikel. Ja, weil das Interessante daran ist wirklich, mit 300 Millionen, was hätte er damit machen können? Und dem Halo-Franchise. Ja, man muss ja und dazu er hat sagen, mit 30 Millionen exakt. Hat er jetzt halt einfach diesen Film gemacht. Und er ist nicht umsonst, der muss jetzt nicht gewinnen, meiner Ansicht nach, aber er ist definitiv nicht umsonst nominiert. Also ist auf jeden Fall einer der Meilensteine des vergangenen Kinojahres. Ich denke, da kann man auf jeden Fall so sagen, was mir an District 9 halt gefallen hat, ist, wie du schon eben erwähnt hast, ist so, dass er erfrischend anders sich an so ein Material wagt, und auch hier der Übergang total fließend ist. Am Anfang denkt man noch, es ist wie so eine Dokumentation, und der Film endet quasi mit einem richtigen Science-Fiction-Action-Film. Und dieser Übergang ist so fließend, dass man ihn selber als Zuschauer also gar nicht mitkriegt. Aber erst wenn du dann im Nachhinein aus dem Kino kommst und den Film gesehen hast und Revue passieren lässt, vom inneren Auge nochmal so dir anschaust, dann merkst du überhaupt, was da eigentlich gerade passiert ist. Und das hat mir so ein richtiges Grinsen auch ins Gesicht gezaubert, als ich aus dem Film rauskam. Klar, die Effekte sind super, keine Frage, aber man sieht natürlich, dass mit noch mehr Geld noch viel mehr möglich gewesen wäre. Aber auch, ja, ich weiß nicht, das gesamte Setting, die Idee, das Pacing, die Mischung zwischen Splatter, Action, Spaß, Innovation ist wirklich super gelungen. Für einen Effekt-Sci-Fi-Film steckt da eigentlich wirklich nochmal so viel mehr drin, eben die ganzen Apartheid-Parallelen, plus eben so ein Film würde normalerweise nicht in Johannesburg eben spielen, ne, der würde dann irgendwo dann in New York, Südstaaten, ja, sowas verfrachtet werden. Ja. Und auch, muss ich auch immer anerwähnen, der Hauptdarsteller, ich glaube, wie heißt er, Charlton Copley, ne, war kein Schauspieler vorher, seine erste Rolle, die er dann dort gemacht hat, und gleich super gut und super überzeugend. Der spielt im A-Team mit, ne? Der spielt im A-Team echt? Jetzt in Murdoch. Nein, ja, im neuen A-Team. Doch, ohne Scheiß. Ja. Aber wirklich ein völliger Unbekannter, der das echt gut auch gemacht hat. Also, ja, und vielleicht ist es gerade diese Unerfahrenheit so ein bisschen, die das so gut rüberbringt, weil er eben auch so jemanden spielt, der halt, ja, also die Kamera ist ja dabei, so, weil die das dokumentiert so, aber er ist ja dann eher so ein Bürokrat, der halt so ganz begeistert so ein bisschen ist, wie cool sein neuer Job so ist, ja, mit den Aliens und so. Und der halt so, ich finde, er spielt das auch ganz gut. So, vielleicht liegt es auch daran, dass er eben auch ein bisschen aufgeregt ist noch. Ja, es ist ja, eine also schwere, das kommt schon gerade so die ersten paar Minuten in diesem Doku-Style, wo man sich noch so ein bisschen im Film reinfinden muss. Da, glaube ich, kann man sich ganz gut an den Typen festhalten, weil er wirkt so ein bisschen verunsichert und zeigt der Kamera so alles, das ist mein Büro und lächelt immer so dabei. Hey, gucken Sie mal hier, gucken Sie mal da. Genau, so. Da lächelt er noch. Es ist eben wirklich eine schwierige Rolle, die so viel Wandlung dann auch abverlangt, also zwischen dem Charakter, den er spielt und das, was eigentlich in ihm drin ist. Eigentlich würdest du ihn ja auch als Arschloch fast schon titulieren, glaube ich, am Anfang. Ja, dass am Anfang schon, ja. Also richtig, ja, Verwaltungssessel. Genau so von so einem Charakter auszugehen, wird es ja schwer, dass du dann nicht komplett die Sympathiewerte dann dort verlierst. Ja, du müsstest auch ja über 90 bis 100 Minuten keinen Arschloch begleiten über den ganzen Film und dem die Daumen drücken, sozusagen. Ja. Also mir hat District 9 auch echt sehr, sehr gut wie allen hier gefallen. Ich habe den ja auch ziemlich abgefeiert bei uns auf der Seite. Und also was mich unter anderem mit am meisten beeindruckt hat, ist Neil Blomkamp, Simon, von dem du jetzt uns sein ganzes Leben mal kurz rekapituliert hast, der ist ja irgendwie 29 oder so. Oder jetzt mittlerweile 30. Der ist so alt. Der ist jünger als so mancher hier am Tisch. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, vor allem als jeder hier am Tisch. Ja. Und nach diesem ganzen Hollywood-Scheiß, wo du erstmal gedisst wirst und dein Projekt abgesägt wird. Dass er überhaupt noch Bock drauf hat. Ja, und dann, Alter, wie der muss Peter Jackson aber mal 24/7, ich würde jetzt fast sagen, ich weiß schon, was du sagen willst. Du weißt, was ich sagen würde. Ja. Aber der ist der persönliche Sklave ab jetzt von Peter Jackson. Und der recht. Hat ihm 30 Millionen organisiert und hat gesagt, mal einen Film. Und jetzt ist er Oscar nominiert mit seinem ersten Film. Das ist wie Matt Damon, der dann irgendwie hier Screen für Good Will Hunting. Direkt das erste Projekt und gleich so ein Ding. Mhm. Das ist schon, das muss man schaffen. Ja, das hat mich echt beeindruckt, dass so ein junger Bengel so ein Ding mal eben raushaut. Und dabei, in allem, was er tut, wirkt er auch extrem, und das hat mir sehr imponiert, extrem selbstbewusst. Also ich finde, man merkt überhaupt nicht, dass es sein erstes großes Projekt ist, dass der so alt ist wie wir. Allein so diese technischen Feinheiten, also es transportiert sich ja auch viel über diese ganze Tricktechnik. Allein wenn du das erste Mal dieses riesige Raumschiff da über Johannesburg schweben siehst. Also wenn der Effekt schon, wenn das nicht funktioniert, wenn das irgendwie cheesy oder billig wirkt oder wenn du den Eindruck hast, der konnte jetzt mit dem Material nicht umgehen, dann wäre der Film von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber der macht es so smart und so selbstbewusst. Der hat so große Eier. Also Entschuldigung, aber... Er hat so große Eier, dass er sich echt so einen sperrigen Stoff nimmt und den aber wirklich so wasserdicht und so professionell und da spielt es ihm sicherlich auch in die Karten, dass da keine Prominenten jetzt oder dabei waren. Total. Ich stelle mir gerade vor, so ein junger, unbekannter 29er Regisseur, und dann kommt so irgendein bekannter Hollywood-Typ und der sagt dann, nee, wir machen das mal besser so, glaub mir, ich weiß, wie das geht. Wir brauchen auch Will Smith in der Rolle. Genau, der konnte seine seine Vision umsetzen, so wie er sich das vorgestellt hat, und das ist, glaube ich, super, weil Peter Jackson, ich glaube, das ist das größte Kompliment, was man an Peter Jackson machen muss. Er hat ihm einfach den Rücken freigehalten und gesagt, mach deine Vision, ich stehe hier und back dich ab. Es gibt auch zwei Gründe, wie, also du hast völlig recht, ihr habt alle recht, was ich gerade gesagt habe, es gibt zwei Gründe, weshalb dieser Film auch so gut funktioniert hat. Das ist zum einen, dass Peter Jackson wahrscheinlich 100%, man kriegt es ja nur so mit, hinter ihm stand und auch permanent ihm, wie du sagst, dass den Rücken freigehalten hat, dass er arbeiten konnte, dass es keine Stars da waren und ähnliches. Er hat einfach wirklich arbeiten können, und zweitens ist es ja ein Remake sozusagen von einem Kurzfilm, den er gemacht hat, der auch schon verdammt gut war, der schon gezeigt hat, wer es nicht kennt und sehen will, wie District 9 anfing, es gibt einen ganz guten Eindruck. Live in Joburg ist ja verlinkt bei uns. Ist verlinkt natürlich. Wahrscheinlich auch. Also, das Tolle an dem, kann man kurz noch mal erzählen, eine kleine Nebenstory. Er ist ja rumgegangen in Johannesburg und hat Leute interviewt ich müsste da jetzt was erfinden, aber es gibt ja verschiedene politische Strömungen und Spannungen von verschiedenen Gruppen in Johannesburg, und so ist ja dieses alte Problem. Und er ist hingegangen zu der einen Gruppe und hat gesagt, hier, was haltet ihr von der anderen Gruppe? Und hat die dann O-Töne aufnehmen lassen und hat das später so verschnitten, dass man denkt, die reden über die Aliens, die sich da breit machen in Johannesburg. Mhm. Und das alleine war schon so ein cooler Kniff, so schon damals, was, wie du sagst, zeigt, dass der Typ echt Eier hat. So. Das ist schon cool, irgendwie Originalzitate so zu verbauen, dass das so, weil das wirklich auch, du denkst die ganze Zeit, ja, es sind aber gute Schauspieler, dass die das irgendwie gut rüberbringen, so. Wo hat er die alle her? So, aber nein, die reden halt wirklich über die Leute, die sie kacke finden, so von der anderen Seite vom Die sollen doch wieder nach Hause fahren. Die sollen wieder nach Hause, die nerven, die sorgen für die Kriminalität und alles. Ja. Und, weißt du, das ist schon geil. Das ist übrigens eine Nummer, die bei Up in the Air auch gemacht haben, wo sie echte Arbeitslose, die gefeuert wurden, halt interviewt haben, gefragt haben, was das jetzt für Gefühle und Emotionen in den auswirkten, haben die dann halt auch gezeigt. Das macht es auch echt teilweise bitter, weil das zeigt. Sehr bedrückend. So, wirklich sehr bedrückend, weil man, also man kennt es ja auch selber so, wenn man Angst hat irgendwie um seinen Job oder so, oder manche kennen es vielleicht. Und das ist echt so, wenn du halt alt bist und eine Familie hast und noch in diesen, sag ich mal, in diesen klassischen Familienverhältnissen bist, wo du der Einzige bist, der ein Gehalt hat, die Frau hat nichts gelernt und du bist verantwortlich und hast auf einmal keinen Job mehr, wie dann plötzlich der Boden unter deinen Füßen weggezogen wird, was für ein schlimmes Gefühl das ist. Und wollte ich an der Stelle nur sagen, gerade auch wenn so eine realistische Komponente von noch reinkommt, eigentlich auch sehr cool. Das gibt ihm gleich noch viel mehr Gewicht. Ja, ist ja wirklich so. Aber hier, wir wollen ja, ist ja kein District 9 Podcast. Wir haben jetzt eine Menge darüber gehört und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass wir uns alle sehr freuen darüber, dass der Film nominiert ist. Mhm. Und unter Umständen hätte er es auch geschafft, wenn ich noch der nächste Effekte war. Wenn nicht Mr. Cameron noch am Start wäre. Mr. Cameron, genau, jetzt zu dem einen von den beiden Filmen, von denen ich glaube jedenfalls, zwischen denen es sich dann entscheiden wird, wer den besten Film bekommen wird. mit dem der größte Elefant am Tisch, der größte Elefant am Boxoffice, mittlerweile glaube ich 2,7 Milliarden Dollar weltweit eingespielt. Avatar von James Cameron. Ich dachte, Hurt Locker. Ja, Hurt Locker hat, ich glaube, 2,7 Millionen. Nein. Hurt Locker hat auch schon gut eingespielt, aber Avatar, ich habe mir damals gedacht, als der dann gekommen ist, ob wir vielleicht mal einen James Cameron Podcast machen, wenn es dann soweit ist. Aber darf ich jetzt schon mal sagen, dass ich da bitte gerne dabei wäre? Wenn du an dem Tag auch mal dabei zur Arbeit kommst? Ja. Ach, das ist so asozial. Mich hat bei dem Rennspiel-Podcast gar keiner gefragt. Ja. Naja, hätte es auch 20 Stunden gedauert. Ist meine SMS nicht angekommen? Nein, aber es ging mir auch darum, dass da... Ja, also ich habe den letzten Endes nicht gleich dann gemacht im Podcast, weil ich glaube, Avatar ist so ein Film, für den man, damit man den vernünftig fassen kann oder beurteilen kann oder sonst was drüber reden kann, braucht man ein bisschen Abstand dazu, ne? Weil jeder, der aus dem Kino kommt, ist entweder total dagegen oder total dafür oder ist geflasht oder am Arsch oder sonst was. Oder blind? Ja, das ist ein Blender, oder? Ein Blenderfilm. Also nein, das, jetzt das klingt wieder ein bisschen. Das gerade, was du gesagt hast, er beeindruckt dich erstmal visuell schon so, dass du erstmal so rauskommst und total geflasht bist, oder? Also, ja, klar. Aber ob der Film gut ist, das merkt man vielleicht erst ein bisschen später. Deshalb ein bisschen Abstand dort. Ihr würdet ja wahrscheinlich auch alle unterschreiben, dass der Film an sich jetzt nichts Besonderes ist. Also die Story, sage ich jetzt mal. Nein, nee, würde ich nicht. Also zu Avatar bin ich echt... Okay, lass uns über Avatar. Lass uns über Avatar reden. Genau. Meine Meinung zu Avatar ist, dass natürlich man kommt aus dem Film raus und fühlt sich wie ein kleines Kind und ist total geflasht. Und ich finde... Das hat bei mir einen Film seit weiß ich nicht wie vielen Jahren nicht mehr ausgelöst. Das muss ich einfach so simpel, wie sich's anhört, so simpel ist es für mich in dem Fall aber auch. Ich bin mittlerweile so übersättigt von Filmen und Effekten und weiß ich nicht, es gibt billige Stories, es gibt komplexe Stories und was weiß ich. Aber bei Avatar bin ich rausgegangen, nach fast 3 Stunden, glaube ich, wie der Film geht. Und ich habe in mir eine Euphorie gespürt und ein befreit sein und ich hätte noch 6 Stunden mir diese Welt geben können. Wow. Und ich fand es genau richtig. Ich fand die Mischung zwischen Effekten, Action und einer natürlich irgendwo hervorsehbaren und schon bekannten Story-Outline, war genau richtig. Was Schwerfälliges oder was Kompliziertes oder so hätte schon wieder mich aus diesem Traum quasi zu sehr rausgerissen. Und das ist der Grund, warum für mich Avatar mein Number One Favorit ist, weil das ist einfach der Stoff, aus dem Kinofilme für mich sind. So bei allem Geilen, was wir über Serious Man und Up in the Air und weiß ich nicht was reden, das ist für mich nochmal das, was ein Star Wars war für die Generation vor uns, die im Kino war, weil ich war zu jung, ich habe nicht mehr im Kino gesehen, Star Wars 1 oder so oder Empire Strikes Back. Und von so Filmen kommen echt nur alle Jubeljahre mal so ein Film raus, wo du wirklich sagst, Alter, guck ihn dir im Kino an mit 3D-Brille, gib dafür 20 Euro aus, weil es ist ein Event, es ist einfach ein Ding, was du mit deiner ganzen Familie sehen willst. Mein Vater war in dem Film drin und mein Vater war, glaube ich, vor 30 Jahren das letzte Mal im Kino oder so und hat mich, weil der starker Raucher ist er mittendrin Raucher, weil er nicht 3 Stunden ohne Kippe kann, hat er mich, ist er in der Raucherpause aus Avatar rausgegangen, hat mich auf dem Handy angerufen und war völlig begeistert, ja. Und wenn ihr meinen Vater... <ist gut. lacht> Nee, wenn ihr meinen Vater kennen würdet, dann wüsstet ihr, was das für eine Auszeichnung so ist, ja. Und natürlich, und da hat der Simon natürlich schon recht, weißt du, es ist, da hat nicht Tarantino das Drehbuch geschrieben und du findest auch keine Inglourious Basterds Dialoge in diesem Film oder so. Aber man kann ja auch nicht einen Arbeiterfilm mit Tarantino-Dialogen, ja. Megan Fox als Hauptdarsteller und weiß ich, weil... Man kann ja nicht alles haben. So. Ja, aber du brauchst ja noch nicht so defensiv dann jetzt hier schon das einnehmen. Nein, weil, also, will ich ja gar nicht. Ich will da, weil es wird natürlich darüber diskutiert werden, ob so ein Blockbuster, der ja, was ja nun mal ist, ob so ein Actionfilm, der im Prinzip eine vorhersehbare und bekannte Storyline es verdient hat, einen Oscar zu kriegen. Und meiner Meinung nach ja, weil die Kriterien für einen Oscar sind nicht nur das Drehbuch oder so, dafür gibt es extra auch ein Drehbuch-Oscar, sondern es geht hier um den besten Film, also das beste Filmerlebnis. Und das ist dieses Jahr Avatar gewesen, sorry. Finde ich auch. Nö, das ist in Ordnung, Eddie. Tut mir leid. Kann ich absolut jedes Wort unterschreiben. Das ist ein Film, den ich genauso abgefeiert habe, eigentlich noch mehr. Und ich finde auch, also in diesem Fall finde ich, dass ein Film wie Avatar das echt verdient, eine Auszeichnung als bester Film zu bekommen, nämlich aus genau dem Grund, den du auch gerade schon gesagt hast. Dieses ganze Erlebnis an sich, das ähnlich wie du, das habe ich auch seit Jahren in der Form nicht mehr gespürt. Das letzte Mal war, glaube ich, echt bei Jurassic Park 1, wo man das erste Mal die Dinosaurier sieht. Das war so dieser transzendente, magische Moment, wo du echt alles um dich herum vergisst und nur so auf die Leinwand starrst. Du wartest schon die ganze Zeit darauf, endlich mal einen Dinosaurier zu sehen. Genau, ohne Scheiß. Und dein Denken hört irgendwie ein Stück weit auf. Du lässt dich einfach total fallen und lässt dich da von diesem Märchen mitnehmen. Und ich finde, man muss dieses Gesamterlebnis, das bietet in der Form, also dieses Gefühl, dieser Rausch, diese Euphorie, dieses Alter, das habe ich in der Form noch nie in meinem Leben gesehen. Das bietet halt echt nur Avatar und ich finde es völlig legitim, den dafür auch auszuzeichnen, weil, wie du schon gesagt hast, es zählt jetzt nicht wie das Drehbuch oder irgendwie der Tonschnitt oder so, was Künstlerisches, sondern einfach dieses Gesamtwerk Avatar als bester Film auszuzeichnen, finde ich völlig legitim. Ich finde, er hat es krass verdient und ich meine, wenn man jetzt ein bisschen frotzeln wollte, könnte man sagen, dass die Coen Brothers eher sowas wie A Serious Man ab und zu mal raushauen, als jemand wie James Cameron so ein Ding wie Avatar raushaut. Also das ist wirklich, das hat ja auch einen Sinn, warum das 15 Jahre gedauert hat, bis dieser verdammte Film mal fertig war. Und also allein dafür muss man James Cameron auch mal eine Menge, finde ich, Respekt zollen, dass er wirklich seit über einem Jahrzehnt daran arbeitet, den Film, wie wir ihn jetzt gesehen haben, genauso auf die Leinwand zu bringen. Also ich glaube, dieser Kraftakt, so emotional, auch finanziell irgendwie, sich da über 10 Jahre so reinzuklemmen, bis er das Ding endlich mal fertig hat. Ich finde das, also finde ich imposanter als zum Beispiel die Coen Brothers, die alle paar Jahre mal so ihren neuen Film rausbringen. So, das ist alles in Ordnung, aber James Cameron für Avatar hat es echt verdient und ich finde es politisch wäre das auch eine kluge Entscheidung. Ich finde es, genau was du gesagt hast, wenn du ein Argument brauchst, warum man eigentlich noch ins Kino gehen sollte, anstatt sich den Scheiß einfach runterzuladen, wie es mittlerweile wie auch jeder zweite tut, also wenn du da ein Argument brauchst, Alter, warum sollte ich eigentlich nochmal 7, 8, 9 Euro für eine Kinokarte ausgeben, dann ist dieser Film das beste Argument dafür, die Kunstform so zu erleben, wie sie gedacht ist, nämlich im Kino. Das kannst du auf so einem scheiß Laptop und auch zu Hause auf der Blu-ray nicht reproduzieren. Also ich glaube, von der Academy wäre das nicht das Dümmste, was sie machen würden, zu sagen, ja hier, wenn ihr euch fragt, irgendwie, was bringt denn Kino mir eigentlich noch? Hier, Alter, Avatar, guck dir das an, das findest du so nicht zu Hause. Von daher, also wenn ich was zu sagen hätte, ich würde Avatar in diesem Jahr auszeichnen, ja, bester Film. Also wobei ich mal sagen muss, ich würde gerne an einem Zitat anknüpfen, was du gerade gemacht hast, und zwar meintest du ja, dass James Cameron eben nicht sowas ist wie die Coens, also so von der, also die Coens machen halt da mal einen Film, dann ist der eine mal gut, dann ist der andere mal nicht so, alles hat so deren Schwingung, aber James Cameron ist halt jemand, der nimmt sich halt ein Mammutprojekt nach dem nächsten vor. Und der zieht es echt durch. Und der zieht es durch und der hat sich jetzt einfach, ich meine, also vor Avatar, muss man dazu sagen, als eben klar war, okay, effektetechnisch passt das jetzt noch nicht, das ist zu teuer und es sieht zu schlecht aus, ich warte noch ein bisschen, dann geht er halt einfach hin, oh, was ist denn hier, ach ja, ich wollte 3D vorantreiben, brauche ich dann für Avatar, das hat er vor ein paar Jahren gemacht, nach Titanic und so, und fing jetzt an, die 3D-Max Kameras zu benutzen und sie unter Wasser zu benutzen und um die Titanic rumzufahren und so, ich meine, das ist alles, das sind Sachen, die hat noch keiner gemacht, aber der kommt hin, sagt, warum hat das doch gerade gemacht, machen wir's mal, und macht's einfach und bringt, hat damit plötzlich diese 3D-Geschichte, also diese auch die IMAX-Geschichte, unglaublich vorangebracht. Irgendwie Geister der Titanic war irgendwie also einer. Yeah, ich fand den scheiße, muss ich sagen. Also ich fand's langweilig ein bisschen, den Film. Aber das war einer der. Ja, aber das war einer der beliebtesten IMAX-Filme. So im Rausch von dem Titanic-Film. Das ist schon interessant, wenn du dir überlegst, dass nur es James Camerons Eiern zu verdanken ist, dass wir reden dass man, extrem oft von Eiern in dieser Runde. Ja, aber einfach nur so James Camerons Einsatz genau. zu verdanken Sein ist, Commitment, dass wir in 3D uns ein Schiff angucken können, was halt einfach seit zig Jahren unten im Wasser liegt und wo keine Sau gedacht hat, dass man das überhaupt nochmal sieht. So. Und damit meine ich jetzt nicht Titanic, den Film, sondern seine die 3D-Doku für IMAX. Und sowas finde ich einfach beeindruckend. Der hat vor 3 Jahren hat er schon gesagt, pass auf, hier, wenn Avatar fertig ist, das wird die Welt, wie wir 3D sehen im Moment, wie wir denken, dass 3D ist und funktionieren muss, wird es komplett verändern. Und damals habe ich schon in einer Kolumne geschrieben, dass ich ihm das glaube, weil James Cameron einfach der Typ ist, wenn der das sagt und wenn es um Technik geht, dann glaube ich ihm das, weil er einfach jetzt schon absehen kann, der ist ja auch jemand, der ist sehr populistisch, der weiß genau, was ankommt bei den Leuten, weiß er ganz extrem, der ist ein Gespür für. Und der wusste halt, ey, 3D wird mega abgehen. Und das muss man einfach mal würdigen, auch dass jemand If das seit 10 Jahren immer wieder versucht, ist es schon soweit? Nee, scheiße, okay, dann warte ich noch. Genau. Ist es schon soweit? Nee. Und dann macht das endlich. Das also ihm kaufst du total ab und seinem letzten Film Avatar merkt man es ja auch an, dass er wirklich, er will diese ganze Kunstform jetzt mal ein Stück voranbringen. Das ist so, wie es bislang läuft, alles gut, alles passt. Ist einer der wenigen Großen, denk mal an die, die es noch gibt. Wer macht denn noch was wer bringt was voran? Steven Spielberg ist die Frage. Nee, bringt er noch Sachen voran? Das ist ja genau der Punkt. Also alle, ich mag so viele Regisseure, Steven Spielberg, und beballert auch Clint Eastwood mit Oscars, das ist alles nett. Aber wenn man wirklich mal sich fragt, wer diese ganze Kunstform, so wie wir uns über ein Spiel wie Heavy Rain freuen, weil es echt mal wie einen neuen Weg geht und vielleicht alles so ein bisschen einen kleinen Level höher hieft, das ist Avatar für die Kunstform Film, finde ich. Und das, exakt, muss man mal anerkennen. Und das ist ja auch ein bisschen das, was so ein Oscar ausmacht. Ich habe vorhin schon Ben Hur und so genannt, ja. Das ist ja auch, der hat ja auch nicht gewonnen, weil die Story so originell ist oder so, sondern weil es ein Monumentarfilm ist, ja, weil da Episches für die Zeit damals erreicht wurde. Und das ist für mich auch eben das, was ich auch vorhin meinte mit Oscar, was mir bei Up in the Air, cooler Film, keine Frage, aber da fehlt mir dieses Epische. Ja, genau. Und das ist einfach Avatar, ja, und der hat einfach da was geschaffen, einfach ein Meilenstein in der Kinogeschichte. Über Avatar wird man noch jahrelang reden, weil er der Erste ist, ja, der es so in dieser Art angepackt hat. Ja, nicht nur, weil er unheimlich viel Geld eingespielt hat, sondern weil er, wie du es gerade gesagt hast, weil er allen anderen im Prinzip, allen in Hollywood gezeigt hat, wie man es richtig macht. Und nicht umsonst wird jeder zweite Film jetzt 3D rauskommen, ja, weil alle sehen, okay, pass auf, das geht, und wenn man es richtig macht, ist es auch richtig geil. George Lucas denkt drüber nach, die neue Trilogie in 3D rauszubringen. Ja, warum oder so, nicht? Ja? Warum nicht nochmal alles auflegen zum 12. Mal? Ich sag nicht, dass es was Gutes ist. Ich sag nur, das zeigt so, dass James Cameron einfach derjenige ist, der alle anderen und damit auch die mächtigsten und großen dieser Hollywood-Welt beeinflusst hat. Ja, aber mittlerweile gibt es, glaube ich, keinen mächtigeren mehr als James Cameron. Also die beiden erfolgreichsten Filme aller Zeiten gemacht zu haben. Ja. Eins und zwei. Und nebenher dann noch so Sachen wie Terminator 2 und Abyss und so. Also ich glaube, der kann sich... Ich glaube, der hat so viel Geld, als wenn er Bock hat, kauft er einfach Warner Bros. Und feuert seine Chefs. Also, aber genau, eben weil er so viel Kohle hat, also jetzt nach Avatar natürlich noch ein Stück mehr als vorher, aber schon vorher war er relativ gut betucht. Also hätte er quasi echt, der wurde, nach Titanic musste er mit Drehbüchern beballert worden sein. Und das finde ich so respektabel, sich echt da zurückzuziehen und zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht irgendwas, um noch ein bisschen Geld zu verdienen, weil ich jetzt James Cameron bin und gerade so einen Hype erfahre, sondern wie du schon gesagt hast, er macht diese Titanic-Geschichten, diese IMAX-Unterwasser-Dokus. Nie jemand für interessiert, weißt du, genau, vorher. Genau, aber er macht das einfach, weil er... War nicht gut genug. Genau, aber er hat halt diesen Drive, irgendwie nicht das zu machen, was alle anderen, nicht immer so den Weg des größten Widerstandes zu gehen. Genau, und das, also worauf er Bock hat, und er sucht halt sich so immer neue Herausforderungen, neue Mauern und Hürden, und das ist respektabel für jemanden, der schon so viel erreicht hat. Ist das eigentlich, ich glaube, wenn ich sein, ich würde nur noch in meinem Whirlpool liegen, so, also eben ehrlich, und mich mit Gold zuschütten lassen, weil, ja, warum nicht? Ich habe es mir erarbeitet, so. Ich glaube, ich hätte dann gar nicht mehr den Ehrgeiz, noch eine Mauer einzureißen, und das muss man wirklich, kann man gar nicht so jemandem, der so lange Zeit hat. Ich glaube, es ist auch die Terminator 2, die Effekte damals weitergebracht, so, weißt du, er hat irgendwie, also er ist, war gut, das stand ist, ja immer für Effekte, nee, also muss man auch sagen. Er ist aber auch in der einzigartigen Position jetzt wirklich, dass er der Einzige ist, der so viel Macht und so weiter dementsprechend hat, das überhaupt da mal durchzudrücken. Ich meine, wir haben es ja schon lang und breit hier erklärt. Mit also George Lucas oder Steven Spielberg hätten es auch machen das können. Das glaube ich auch. Ja, aber ich glaube... Aber die Konsequenz, nehmen sich halt nicht... Die Konsequenz, genau, die Konsequenz. Die nehmen sich nicht 15 Jahre ihres Lebens. Das ist ja was anderes. Ich bin in Avatar auch ein bisschen so mit leichten Bedenken reingegangen, aber so einfach... Wer dachte denn nicht auch, dass der total scheiße wird, als man reingegangen ist? Ich dachte das schon. Ich auch. Der Trailer war fürchterlich. Ich muss mal sagen, erinnert ihr euch noch an die große Hotelshow, die wir auf der GC gemacht haben? Da habe ich kurz gesagt, Leute, irgendwie merkt euch meine Worte, Avatar wird alles wegrocken Ende schon, des Jahres. Ich und da habt ihr mich alle ausgelacht. Ich habe mich schon in unserem allseits beliebten Maniac-Forum, alle, die da zuhören, seien hiermit gegrüßt, habe ich mich schon rumgeprügelt mit diversen Leuten, die mir was von Schlümpfen und beschissenen Effekten und CGI-Flügel, das erkennt man, dass der Flügel CGI ist. Das sind Limonadetrinker. So. Ja, ernsthaft. Also ich habe von Anfang an gesagt, mich hat schon der Trailer geflasht, weil ich konnte mir genau vorstellen, wie es wird. Also ich konnte natürlich nicht die 3D-Effekte und so, aber ich wusste, dass da so diese fantastische Welt gebaut wird. Und das ist ja auch das, was alle dem Film vorwerfen, von wegen schwacher Story und so weiter und vorhersehbar. Man muss einfach mal sich wirklich hinterfragen, wie viele Filme guckt ihr euch an, wo ihr nicht ungefähr eine Ahnung habt, wohin es geht, die Reise, weißt du? Egal welcher Film, jetzt mal abgesehen von Sixth Sense und noch zwei, drei anderen Horrorfilmen, wo du nicht weißt, aber da weißt du auch, wer sind die Opfer, wer sind die Täter, manchmal gibt es Überraschungen, oho, der ist der Böse. Das ist das, wo es dann heißt originell, aber im Prinzip weißt du bei allen Filmen, in welche Richtung es geht. Der Weg ist das Ziel bei einem Film. Es geht nicht darum, dass du weißt, dass der Böse ist und der Gute ist der Gute. Natürlich, das weiß, wir sind ja nicht mehr sechs. Wir durchschauen das schon. Aber die Art und Weise, wie du durch diese Story begleitet wirst, wie sich die Geschichte entwickelt und entfaltet. Das ist für mich das, was auch einen Film ausmacht. Das macht Avatar richtig. Ja, es ist auch ein exemplarisches oder ein richtiges gutes Beispiel einfach, was einen Cameron-Film ausmacht, speziell jetzt bei Avatar, weil Cameron hat nie wirklich Autorenkino gemacht. Ja? Du wirst nicht sagen, dass Terminator 2 jetzt unbedingt hier der weiße letzte Schluss in Sachen hier Drehbuch oder sowas dann gewesen ist. Aber James Cameron eben sehr gut machen kann, ist von eigentlich solch mondänen, einfachen Geschichten, die vielleicht schon mal erzählt wurden, die so gut zu verbauen, vor allem den Charakteren, die eigentlich auch jetzt keine super speziellen Charaktere ist, denen so viel Leben, so viel Charakter, so viel Bindung oder sowas zu verleihen. Ja, alle Charaktere alle Charaktere und Schauspieler in Avatar für sich genommen, würde es vielleicht Zoe Saldana, glaube ich, höchstens eine Oscar-Nominierung dann zuschanzen von der Rolle, die sie gespielt hat, aber die natürlich wegen CGI und versteckt hinter dem ganzen Maskenzeug nicht gekommen ist. Aber das ist ja nicht das, was es ausmacht, sondern einfach, wie Cameron das Mondäne mit dem technischen Vorsprung, mit der Sache Geschichten erzählen, wie er es machen kann, zu dem einem, ja, verdaulichen Brei dann zusammenbaut. Und nach 3 Stunden, die haben sich ja nicht wirklich wie 3 Stunden angefühlt, fand ich. Das meine ich ja genau. Ja. Das ist ja, ich nehme es einfach nicht ab, es sei denn, es ist wirklich ein fieser Typ, der schlecht gelaunt ist und von vornherein dem Film keine Chance geben will, okay. Aber jeder, der in diesem Film geht, ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer nach 1,5 Stunden sagt, die gewinnen doch eh. Ich geh raus. Oh, ich bin so, weißt du, das kann mir keiner erzählen, weil der Film einfach, natürlich sind die Charaktere nicht die interessantesten Charaktere der Filmgeschichte oder so, aber sie sind genau so, dass du weiter wissen willst, wie es weitergeht. Du weißt genau, die verlieben sich. Du weißt genau, natürlich kommt es zum großen Crash und natürlich ist der General, der am Anfang der Krasse ist, ist irgendwann der Arsch. Natürlich weißt du, aber du willst es sehen. Du willst sehen, wie die sich dahin entwickeln. Wie am Anfang alle noch Friede, Freude, Eierkuchen, am Ende Krieg, Krieg, Krieg. Und du willst diesen Weg, den willst du mitverfolgen. Und das ist für mich eigentlich genau das Gleiche. Du weißt ja auch bei Terminator 2, dass John Connor nicht in der ersten Sekunde abgeknallt wird. Trotzdem ist der Film spannend und du willst einfach... Interessanter Twist gewesen. Ja, du weißt dass der T-1000 am Ende gegen den T-800 kämpft. Das weißt du auch. Aber trotzdem ist es geil und du willst es sehen. Das ist ja für mich nicht das Argument, dass es schon mal da war. Weißt du? Ja, ich finde auch, das ist natürlich das Argument, was jeder Avatar-Gegner bringt, ist ja irgendwo auch ein legitim ist, dass die Story eben so flach ist, so plump, so vorhersehbar. Ja, aber vielleicht doch daran, dass sie schon so alt ist. Also die Idee dazu. Das ist schon eine sehr, naja, ich meine, nicht nur die Idee zu Avatar speziell, sondern, muss man mal sagen, die Geschichte an sich, die ist ja nun wirklich nicht revolutionär neu. Also eben. Entscheid dich, auf welcher Seite du eigentlich sein willst. Aber ähnlich wie dich, Eddie, stört mich das auch absolut überhaupt nicht. Und ich finde, das ist jetzt auch so ein bisschen, das ist extrem leicht, Avatar zu bashen und jetzt auf diesen Hater-Hype aufzuspringen. Ja, aber genau, wenn man mal kritisch, wie du schon gesagt hast, Terminator 2 ist beileibe kein dummer Film, aber ist jetzt auch nicht wirklich intellektuell herausforderndes Autorenkino. Bei Titanic, was ist denn da bitte die Geschichte? Und da ist die ganze Welt auch ausgeflippt. Da wusstest du von ersten Sekunden, wie dieser scheiß Film ausgehen wird. Hat dich auch nicht gestört. Selbst Aliens. Also das macht ja Cameron ganz gerne. Er nimmt ja sich so ganz archetypische, simple Konflikte, wenn es nur Mensch gegen Maschine ist, weißt du, die Menschen auf der Titanic werden da von ihr in den Tod gerissen. Aliens, weißt du, am Ende so die große Szene mit diesem Greifroboter und so. Also diese ganz einfachen Konflikte, das kann er nun mal am besten. Und ich glaube, er weiß das auch und macht daraus dann aber wirklich absolut einzigartiges Kino. Und das ist ja, Eddie, du hast auch schon gesagt, so die Marines, das sind alles jetzt nicht die interessantesten Figuren, die Dialoge sind jetzt nicht zitatwürdig. Aber trotzdem, das zeugt ja auch von der Genialität, die dieser Mann einfach hat, das alles so zusammenzupacken, dass die Summe da größer ist als die kleinen Teile. Also das zeugt ja durchaus von Kunst, so, weißt du? Also du hast eine relativ überschaubare Story, du hast jetzt keine großen Weltstars als Schauspieler, die dann auch noch verfremdet sind, die du ja noch nicht mal die meiste Zeit wirklich normal sehen kannst. Und einen ganz furchtbaren Abschlusssong von Leona Lewis, da wurde mir auch fragen, wer hat sich den eigentlich ausgesucht? Ja. Jetzt bei also auf dem Papier klingt das alles nicht so geil, aber das trotzdem so zusammen zu packen und zu basteln, dass du so ein Ding wie Avatar am Ende rausbekommst, wo die ganze Welt in diesen Film gerannt ist und einfach irgendwie eine neue Form von Kino miterlebt hat, das kann in der Form wirklich nur James Cameron und das muss man verdammt nochmal auch mal würdigen. Also da kann man sich nicht plump mit dem Totschlag-Argument aus der Affäre ziehen. Glaub, die Story ist so doof. Sind ja alles Tricks. Stimmt, aber trotzdem ist der Film Avatar Naja, der, also naja. Für mich persönlich ist nach Avatar Kino echt was anderes. Ich will anderes. Nur ganz kurz, du sagst sofort, Simon, ich weiß, du willst das sagen, ganz kurz, ich will nur sagen, ein weiterer Kritikpunkt, der immer genannt wurde, ist, ja, wenn Avatar nicht in 3D wäre oder nicht die geilen Effekte hätte, dann wäre der auch nicht so was Besonderes. Da kann ich nur, über so ein Argument kann ich nur lachen, weil das ist so, wie wenn du sagst, wenn Inglourious Basterds keine geilen Dialoge hätte, wäre er auch nicht geil. So, weißt du, oder wenn der Porno keinen Sex hätte, wäre er kein Porno. Also, ja, okay, da will ich nicht widersprechen, aber er ist nun mal, er ist in 3D und er hat die Effekte und deshalb ist er geil. Natürlich, ja, wenn er in schwarz-weiß wäre und statt, weiß ich nicht, Effekte hätte wie von Klaviermusik und Plan 5 Outer Space, natürlich wäre er dann nicht geil. Ja, ich musste auch gerade eben, als ich mir die Liste nochmal angeguckt habe und überlegt habe, eigentlich ist der Avatar wirklich schon so, könnte man sagen, der ist eigentlich ja, müsste der nominiert sein für beste Effekte und das wäre so, weil das ist der ganze Film. Aber dann sehe ich auch hier, Up, haben wir ja gerade drüber geredet, ist ja auch nominiert für bester Film, so, ist komplett animiert. Also im Grunde, an der Effekte-Lastigkeit kann es ja jetzt nicht liegen, weil wir haben mittlerweile es genug Ausdrucksformen für Gefühle. Genau, es ist ja völlig legitim, so einen Film primär über Effekte zu erzählen. Wenn es am Ende trotzdem ein geiler Film ist, der mich total kickt, dann bitte beballer mich mit Effekten, Baby. Auf der anderen Seite hast du dann, muss ich jetzt mal sagen, ist so ein Typen wie Michael Bay oder irgendwie sowas, weißt du? Also, das sind Leute, die... Ja, man kann es auch schief machen. Ich weiß, nichts gegen Michael Bay. Nein, aber ich meine, Transformers irgendwie, der hat, glaube ich, auch keine 2 Minuten am Stück, in der nicht irgendein großartiger Effekt da wieder mal alles zum Beben bringt. Aber trotzdem ist das einfach kein sehr guter Film, der auch die Film... Kunst auch in keinster Weise irgendwie vorangebracht hat in irgendeine Richtung. Aber Bad Boys 2. Ja, ganz sicher. Ja, ich wollte Eddie, hast du deine Pillen genommen? Zu James Cameron? Das wollte ich damit sagen, weißt du, weil, ähnlich wie du, man kann nicht einfach sagen, wie, es ist ein Effektfilm und deswegen ist der per se einfach scheiße. Das ist... Also, nichts wert so, also keine Kunst. Das sind Leute, also man kann Avatar gerne nicht so toll finden, wie wir jetzt alle hier, aber dann bitte nicht über dieses Argument, es sind Schlümpfe im Weltraum, schnarcht, der Gag zieht auch nicht mehr und es sind nur Effekte. Das ist einfach, also ich finde, da wird eine ernsthafte Filmdiskussion schon schwierig. Die Scheuklappen muss man einfach auch mal ablegen können. Ja. Da kann man nur sagen, ich wünsche persönlich allen Leuten eigentlich, dass sie so unbefreit und voll Vorfreude in so einen Film gehen können, den sich einfach drauf einlassen können. Mir tun eigentlich die Leute eher leid, die aus so einem Film rausgehen und dann sagen, irgendwo hat denn der Typ am Ende das Riesenmesser rausgezogen. Das macht gar keinen Sinn. So, wenn das ist, was bei dir hängen geblieben ist, dann tut es mir leid, dass du so wenig in deinem Leben nur noch genießen kannst und dich auf so wenig nur noch einlassen kannst, weil mich hat es nicht gestimmt. Es ist scheißegal, wo der kann das Messer aus seiner Kimme hinten ziehen. Das hat er völlig, vermutlich auch. Ja, hat er wahrscheinlich auch. Ist mir völlig egal. Ich war 3 Stunden in einer anderen Welt und habe mich wohlgefühlt und mich gefreut und war gut drauf und ich will wünschen, dass die Leute wieder mit dieser Freude Filme angucken können und nicht schon reingehen, so, ich gehe jetzt meinen Avatar, der muss mich jetzt aber mal überzeugen. Also ich würde es, glaube ich, nicht so generalisieren. Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass jeder, der den Film nicht so toll fand wie wir, einfach... verbittert ist. Ja, das würde ich nun gerade nicht sagen, weil ich auch Leuten, die Avatar jetzt nicht geil finde, den gestehe ich schon zu, von anderen Filmen dann völlig gekickt zu sein. Also ich wage auch zu bezweifeln, dass die dann so einen emotionalen Rausch erleben, wie wir nach Avatar, aber trotzdem glaube ich, auch Avatar-Hater also können auch andere Sachen geil finden. Genau, da sprechen aber auch die Zahlen ja einiges für sich, weil es haben ja so viele Leute Avatar geguckt, wie in den letzten 20, 30 Jahren gar keiner mehr. Ja, eben, das muss ja auch schon irgendwie so eine gewisse, also Zahlen sind ja echt nicht alles, man muss ja nur die Plattencharts angucken oder so, aber so ein gewisser Indikator, wenn so die halbe Welt gerade simultan in einen Film rennt eben. Und Leute mit Selbstmordgedanken spielen, weil sie in dieser Welt leben wollen, weil die mit dem echten Leben nicht mehr klarkommen. Ja, das gab es doch jetzt vor ein paar Wochen, gab es doch immer mehr Berichte. Ja, aber hey, das kann man auch gut verstehen, mal im Ernst. Das ist viel schöner als die Wirklichkeit. Du kommst raus und denkst dir, oh fuck, ich lebe in der Arschlochwelt. Ich will lebe auch in der so Welt Bogen. Von diesen Arschlöchern so aus dem Film. Ja. So, weißt du, wir sind da die Bösen. Ich wollte das auch nicht ins Lächerliche ziehen. Ich wollte damit nur sagen, dass dieser Film, also bei aller Kritik, die man da äußern kann, dass er aber doch irgendwo scheinbar bei vielen, vielen Menschen auf der Welt was berührt. Also das kann man ja einfach nicht von der Hand weisen. Es trifft ja auch gut den Zeitgeist, die aktuelle Sehnsucht nach zurück zur Natur und in Einklang leben mit unserem Planeten. So, das ist ja im Moment ein großes Thema. Und da, finde ich, kommt so ein Film auch genau richtig. Also es ist genau zur richtigen Zeit. Der kann sogar... Also man sagt ja immer irgendwie, ein gutes Rockkonzert kann die Welt verändern, das glaube ich nicht, aber ein guter Film, der zur richtigen Zeit kommt, der kann schon, man hat mehr gesehen bei hier Unbequeme Wahrheit, so, weißt du, Also, ja. Weißt du, plötzlich reden alle über Umwelt so, und das liegt halt auch einfach nur an dem Erfolg von dieser Doku so. Also, das kann schon was bedeuten. Ja, so. Also, es ist natürlich ein bisschen schon mit Ironie behaftet, wenn die Message des Filmes ist zurück zur Natur und ist der fucking teuerste Film aller Zeiten, ist ja, der so viel Millionen Dollar. Keine Natur mehr haben, in der wir es drehen können. Ja, weil wir alles und außerdem haben wir Flugdrachen nicht. Genau. Wenn wir die hätten, Gregor. Ja. Wir haben alles abgeholzt, um das Zelluloid für die Filmrollen zu machen. Ja, aber was kannst du denn als Regisseur, angenommen, dieses Argument habe ich auch schon gehört, auch da habe ich eine Antwort, mein Freund. Ja. Die letzte Antwort. Ich will noch eine Anekdote über James Cameron habe ich noch. Ey, wenn das Argument ist, er macht sich ein bisschen lustig über die Technisierung oder aus... nee, das Motto. War ja nicht das Argument. Ja, oder die, wie auch immer, dass das Back to Nature das Argument ist und dann dreht er den teuersten Film. Aber was gibt's denn Besseres? Ich meine, James Cameron hat mit diesem Film mehr Leute erreicht als jede fucking Greenpeace-Kampagne dieser Welt. Und sie hat mehr Spaß gemacht. Und sie hat mehr Spaß gemacht. Jeder kommt aus diesem Film raus und hat... Und wenn es nur für ein paar Minuten anhält, aber zumindest ein bisschen mehr Respekt vor der Natur. Und damit hat er schon, natürlich hat er, wurden vielleicht auch ein paar Wälder gerodet, um den Film zu drehen. Aber ich glaube, das war eine Investition, mit der er auf jeden Fall mehr rausgeholt hat, als das dumme Schlauchboot von Greenpeace, was auch aus Walhaut ist. Ja, denn wir alle wissen, Wale sind die besten Schlauchboot-Materialien. Ja. Gestern noch ein Wal, heute das Greenpeace-Schlauchboot. Und mit diesem Wort eine Anekdote. Die letzte. Ich will die seit 500 Stunden sagen, aber jeder, es geht sofort weiter. Und dann war wieder der Moment, dann war er nicht. Ja, und dann, jetzt ist dein Moment. Es passt jetzt nicht mehr und es ist völlig aus dem Kontext. Okay, Gregor, was und ihr seid schuld. So, James Cameron, Anekdote zu Aliens, weil das mein Lieblingsfilm ist. Und einer meiner Lieblingsfilme von James Cameron. Nee, Aliens, super, hast du ein Problem mit Aliens? Ja, nein, wir waren gerade bei Anfang. Erzähl jetzt deine Anekdote. Vorhin hast du von Aliens geredet, da wollte ich einhaken, dann hat Eddie angefangen, dann war es vorbei. Da gibt es ja dieses Fahrzeug, mit dem die Marines fahren, ja? Weißt du, dieses Ding, womit sie mit den gepanzerten Reitmastern so rollt, wo sie dann einfach durchbrechen am Ende, durch die Alien-Wände und alles. Das ist so ein flaches, panzerartiges Ding. Und wie der Tumbler. Ja, und genau, und der Style ist ja schon sehr geil von der Technik und so. Ja, auf jeden die ganzen Fall. Flugzeuge, also die Starter und Lander und so. Alter, worauf willst du hinaus? Ich will hinaus, dass James Cameron, als er beim Set angekommen ist von dem Drehding, hat irgendwie die Sachen gesehen, was sein Team da gebaut hat, meinte, alles scheiße. Und hat die ganzen Dinge hat er zerrissen, so die ganzen Zeichnungen und alles und Modelle, und ist zum Flughafen gefahren, wo er eine halbe Stunde vorher war, und hat so einen Flughafenschlepper gekauft, also der die Flugzeuge schleppt. Und hat den noch Requisiten. Und, ja, und das ist der Panzer, der ist einfach hingefahren, alles scheiße, er ist hingefahren, hat für 1 Million diesen Schlepper gekauft, dann haben die den umlackiert, haben ihn ins Studio gefahren, dann ist er erstmal durch den Boden gekracht. Also, das ist, wie James Cameron seine Filme dreht. Der scheißt einfach drauf, was andere wollen. Finde ich aber gut, genau. Und das finde ich, das mal ist die Geschichte, das zeigt so sehr, wie der funktioniert. Mhm. So, das finde ich eine gute Geschichte. Entschuldigung, fand ihr nicht gut, überhaupt, ja? Nein, aber... Nee, gerade Eddie, hast schon Besseres gemacht, ne? Aber was du vorhin auch schon gesagt hast, also bis jetzt vor kurzem war ja die ganze Technik noch nicht so weit. Die Idee zu Avatar, die Story, die ist ja jetzt auch mittlerweile bekannt, ja, schon seit 15 Jahren oder so. Aber jetzt konnte er den Film erst machen. Aber ich finde, allein das zeugt von so einer künstlerischen Integrität, dass du nicht auf halber Strecke sagst, ja, ey, besser krieg ich es jetzt gerade nicht hin. Ist irgendwie, weiß nicht, wie gerade 2000 oder so, komm, mache ich jetzt Avatar mal fertig und dann wird er schon genug Geld einspielen. Dass er wirklich bis zu dem Moment wartet, wo er denkt, okay, so muss es aussehen, vorher mache ich das Ding, bringe ich das nicht raus. Also der hätte schon viel, viel früher auch eine Menge Geld damit verdienen können. Das wäre relativ sicher gereicht, Und das finde ich geil, echt zu sagen, nee, Leute, ey, wenn das nicht genauso aussieht, wie ich das gerne hätte in meinem Kopf, drehen wir es nicht. Oder beziehungsweise machen wir es nicht fertig. Dann dauert es halt noch bis zum Jahr 2009, bis er fertig ist. Mir scheißegal. Okay. Sonst will ich die nicht sehen. Aber also von daher, James Cameron, ey, ohne Scheiß, ich muss meinen Hut ziehen. Ich finde das geil. Wir freuen uns auf Avatar 2 und 3. Genau, in möglicherweise die Vorgeschichte jetzt in Buchform, ne? Ich werde ein Buch drüber schreiben. Echt? Ja. So, die Prequels. Das ist auch interessant, so. Für Filmemacher? Aber ich würd's wie aber, mich? In 3D? Ich würd's lieber im Kino sehen. Ich lese ja auch gerne, aber ey, scheiße. Dann lass uns jetzt James Cameron mal. Okay, ist gut. Okay. Zum letzten Film geht, von dem ich glaube. Es bleibt ja in der Familie. Es bleibt in der Familie. Mittlerweile nicht mehr. Ja, eigentlich nicht. Ja, ja, aber das darum, ich glaube, das ist ja auch die spannendste Geschichte, die besten, also die Filme, der Film-Oscar dann erzählen wird, eben, ob sich. Wer den von den beiden bekommt, ob es James Cameron mit Avatar ist oder ob es Catherine Bigelow, seine Ex-Frau, mit The Hurt Locker ist, der eigentlich in einem Jahr, wo ein Avatar nicht drin gewesen wäre, glaube ich, fast schon sich darauf, oder? sich darauf hätte freuen können, den Oscar gleich einzustreichen. Ja, also das sind unterschiedliche Ansichten so. Die Frage ist ja, Moment, muss man unterscheiden zwischen eurer persönlichen Meinung oder eben, was man glaubt, was es geworden wäre? Und ich glaube, da ist Hurt Locker ganz oben. Also The Hurt Locker ist genau wie wie Avatar mit 9 Oscars übrigens nominiert. 9? 9 Stück. Und The Hurt Locker habe ich gesehen, bevor dieser Oscar-Buzz angefangen hat. Das heißt, ich habe den gesehen, weil ich gehört habe, dass Catherine Bigelow einen coolen Actionfilm gemacht hat. Und ich finde Catherine Bigelow eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, ja, Point Break, geil. Strange Days, absolut geil. Oh, ja. Und die war, also das ist schon so eine, wo ich immer gedacht habe, okay, die macht nicht viele Filme, aber wenn die einen Film macht, ist der in der Regel auch geil. Und dann habe ich mir den angeguckt und fand den auch cool. Also fand den auch richtig geil. Da waren echt so ein paar Szenen, wo ich dachte, Halleluja, also da hat die eine Spannung aufgebaut, die wirklich immens ist. Also richtig, richtig cool. Aber am Ende des Tages, also nach dem Film, ich fand den cool und so, ich hätte nie damit gerechnet, dass der Film so Oscar-mäßig abgeht. Und wir reden jetzt über 9 Oscar-Nominierungen. Finde ich krass, hätte ich nicht gedacht. Das wundert mich aber nicht, weil bei dem Thema ist es doch irgendwie selbsterklärend. Naja, also es gab so viele Filme zu dem Thema. Und wie viele sind denn da Oscar-nominiert gewesen? Gar so viele, die wirklich auch, sag ich mal, gut waren, dass man wirklich auch sagen kann, das hat er auch verdient. Vielleicht sagen wir mal ganz kurz für die Leute, die Hurt Locker jetzt noch nicht gesehen haben. Der ist ja jetzt hier noch nicht tödliches in der Form. Kommando übrigens im Deutschen. Ja, ist genau. Das nicht der tödliches Titel, Kommando, den ein Film mit 9 Oscar-Nominierungen je bekommen hat? Tödliches Kommando. Ja, ich glaube, so einen haben wir aus den 80ern irgendwo. Dolph Lundgren und Steven Seagal in einer Doppelrolle. Ja. Also irgendwie. Ganz schlimm. Naja. Ich fand das fürchterlich. Fass doch nochmal kurz zusammen. Genau. Um ein, ich glaube, Bombenentschärfungsspezialistenteam in Irak und beleuchtet quasi ungefähr, grob geschätzt, 40 Tage ungefähr. Also man sieht auch nicht jeden Tag, es wird immer eingeblendet. Die letzten 40 Tage, genau bis sie abgelöst Tage, werden. 40 Tage ihrer Schicht. Und einer von diesen Typen, deren Namen ich jetzt auch schon wieder vergessen habe, ist halt der eigentliche Bombenentschärfungsspezialist. Also er ist immer derjenige, wenn dieser kleine Entschärfungsroboter auf halber Strecke mal stecken bleibt, die Soldaten einmal hinfahren, um da die Bomben manuell zu entschärfen, dann zieht er so einen bombensicheren Suit an, macht sich zur Bombe auf und entschärft die halt mit viel Gefummel. Das ist natürlich eine extrem tödliche, gefährliche Arbeit. Also, ständig im aktuellen Lauf da passiert und gemacht werden muss. Genau, also im Moment wird da ständig was entschärft, weil genau, die Sachen, die nicht explodieren, die hat man vorher entschärft, ist ja klar. So. Genau, und was natürlich relativ prekär ist, ist, dass dieser Typ, unser kleiner Bombenspezialist, der ist auch so grenzwertig todesgeil. Also der wirkt so leicht psychopathisch, als würde ihm an seiner eigenen Sicherheit nicht viel liegen und damit auch nicht an der seines Teams. Also er sitzt dann vor der Bombe und nimmt sich erstmal den Schutzhelm ab und zieht die ganze Weste aus, weil er meint, ey, wenn ich schon sterben muss, dann will ich es wenigstens bequem dabei haben. Und alle anderen so, what the fuck, was machst du da, Alter? Zieh das Ding wieder an. Aber er scheißt irgendwie drauf und geht quasi der Todesgefahr mit so einem Grinsen entgegen. Und das bringt natürlich eine gewisse Spannung in diese ganze Situation. Also, so irre viel passiert sonst eigentlich auch gar nicht. Es beleuchtet dieses Gefühl, das man hat, wenn man einen Einsatz in einem Land hat, wo quasi überall sowas passieren kann, dass Bomben platziert sind. So. Das ist schon, also wenn ich habe den Film gesehen, dachte mir danach nur, Alter, also wie krass das so ist, wenn du in so einem besetzten Land Teil der Besatzungsmacht im Grunde bist, jetzt egal wie man das jetzt definiert und so, da ist ja alles ein bisschen komplizierter, aber wenn du halt nicht mal weißt, ich fahre jetzt diese Straße da lang, die ich 10-mal am Tag lang fahren muss und ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist da an zwei Tagen immer eine Bombe, das ist schon, also der Film, allein dieses Gefühl, was einem das gibt, dass man so gar nicht gewollt ist, obwohl man eigentlich sein Leben gibt, um da so ein bisschen zu helfen. Man will ja eigentlich Gutes. Genau, man will ja eigentlich Gutes, man merkt auch im Film eigentlich so, es geht so, man will was Gutes, aber es kommt nicht so richtig rüber. Das Problem des Krieges einfach. Es ist halt klar. Es ist vor allen Dingen was, also der Film hat natürlich zwei Sachen auch klar. Zum einen erstmal, wie unwichtig man eigentlich selber ist und trotzdem mit seinem gesamten Leben haftet. Ja, weil ob diese eine Bombe in der Seitenstraße in Kabul oder spielt eigentlich in der Irak oder Afghanistan? Ich weiß nicht. Irak, ne? Ist Irak. Ja, in der Seitenstraße, in einer Autokarosserie, in einem kaputten Gebäude irgendwie eine Bombe zu entschärfen, ja, das macht wahrscheinlich für den Gesamtprozess eigentlich null Unterschied, aber für dich ist es einfach dein Leben. Du hast Frau und Kind zu Hause und entschärfst da diese Bombe so. Und der Film fängt ja auch fängt ja auch an mit, wie heißt er hier aus Memento? Guy Pearce, ja. Guy Pearce fängt ja an, ist der erste Typ, du denkst, er ist Hauptrolle, so, weißt du? Und entschärft die erste Bombe, das ist die allererste Szene des Films, deshalb kann ich es jetzt auch kurz sagen. Und ja, verreckt halt direkt, ja, also weil das Ding halt einfach explodiert. Das ist einfach eine absolut realistisches Szenario, dass das passieren kann. Und ich glaube, was dieser Film halt auch zeigt, ist, dass wenn du Monate in diesem Gebiet bist und in man kann sich das ja kaum vorstellen. Deshalb finde ich es auch gut, dass es mal so einen Film gibt, in diesen Drucksituationen ist, dass du wirklich einfach auf irgendeine Art und Weise irre wirst. Früher gab es die ganzen Vietnam-Filme von den Vietnam-Veteranen, Deer Hunter und wie sie alle heißen, wo gezeigt wurde, wie die alle durchdrehen. Rambo ist ja im Prinzip auch nichts anderes, weil was die für schlimme Sachen erlebt haben in diesen Vietnam-Kriegen. Traumata und einfach nicht mehr klarkommen. Und im Prinzip ist das ein Thema, was jetzt in der Moderne fast schon tabuisiert wird, was einfach so nicht an die Öffentlichkeit gerät, aber dabei werden die auch traumatisiert. Natürlich sind es andere Sachen, die werden nicht irgendwie im Flusskäfigen gefangen gehalten oder müssen russisch Roulette machen, aber müssen zum Beispiel Bomben entschärfen. Und ich meine, man kann sich das nur ungefähr anhand so eines Films auch nur ungefähr vorstellen, wie schlimm das sein muss, und wie einen das verändert dann halt. Und deshalb ist der Film wahrscheinlich auch nominiert. Natürlich kann man sagen, okay, ist wieder klar, Krieg und bla und so. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Ja, also eine Sache ganz kurz. Ich bin sofort fertig, ich rede gerade viel. Aber was ich dem Film gutheißen muss, so sehr ich ihn auch nicht jetzt unbedingt, also ja, ist ein Oscar-nominierter, okay, ich hoffe nicht, dass er gewinnt so. Aber er ist tatsächlich jetzt nicht so pro Amerika, wie man das aufgrund des Films erwarten kann. Sehr also unpolitisch. Man zeigt eigentlich schon, dass die Soldaten dafür, dass sie eigentlich da sind, um zu helfen und quasi ein gutes Gefühl der Bevölkerung zu geben, dass sie viel zu assig sind und auch viel zu gestresst und das dann abgeben an die Bevölkerung, sodass sie als Besatzer empfunden werden. Das ist das typische Problem. Und also das ist ja sehr, es geht ja schon gegen die Soldaten und deren Führungspersönlichkeiten in dem Sinne. Und wundert mich, dass sowas dann so durchkommt, ohne dass es irgendwie, dass das dann noch nominiert wird, so finde ich eigentlich, mich ein bisschen, weil die US-Soldaten jetzt nicht so gut wegkommen. Das stimmt. Also die kommen schon auch ein bisschen wie arschige Volltrottel, die nichts außer ihrem eigenen Bundesstaat kennen. Habe ich eigentlich gar nicht. Also ich habe das eher so hart. Also nein, ich meine jetzt manche. Ich meine jetzt auch nicht alle. Nicht ich glaub, die Hauptdarsteller. Ich glaube, sie kommen. Also ich habe das eher. Die Szenen, wo sie dann im Stau sind und die Leute anscheißen. Und weißt du, die sind im Stau und die Leute vor ihnen wissen ja nicht, dass sie gerade irgendwo hin müssen und es wichtig ist. Die sehen nur hinter sich ein Humvee und werden mit Flaschen beworfen. Also so als Beispiel. Ja, da denke ich mir doch, Alter, fuck you. Weißt du? Also das würde ich glaube gerade deshalb, wenn ich vorne drin bin. Simon, ich glaube gerade, was wollt ihr denn hier? Ihr seid in mein Land gekommen, bewerft mich hier auf der Straße so als Beispiel. Das ist ein schlechtes Zeichen. Aber ich glaube gerade deshalb kommt, also die Soldaten in dem Film kommen ja auch eher so, sage ich mal, ein bisschen als Opfer dieser Maschine, dieser Riesenmaschinerie. Das ist das, was ich auch am Anfang meinte. Daher, dass sie einfach im Prinzip mit ihr Leben opfern. Für was eigentlich so? Das ist ja durchaus die Frage. Und eine gewisse Sinnlosigkeit wird da ja auch in den Raum gestellt. Gerade des Individuums. Also der Film ist ja relativ unpolitisch. Es wird ja nicht über großpolitische Verstrickungen oder so, sondern wirklich um Einzelschicksale. Einfach ein Einblick in das Leben eines GIs im Prinzip. So simpel sich's anhört und einfach so realistisch, wie es halt ist. Das sind sicherlich nicht die intellektuellen Überflieger. Das sind sicher nicht die coolsten Typen, mit denen man abhängt. Aber auch gleichzeitig will man, glaube ich, nicht mit denen tauschen. Und trotzdem, irgendeiner muss es machen so irgendwie. Weißt du, it's a dirty job, but someone's gotta do it. Also irgendwie. Genau, das ist halt ein Blick auf ein winziges Mosaiksteinchen dieses ganzen Krieges. Also wie du schon gesagt hast, da wird nicht probiert, das alles unbedingt in so einen weltpolitischen Kontext zu packen. Warum ist es so gekommen, wie es jetzt gekommen ist? Sondern die Kamera ist echt ganz nah dran an diesen paar Typen, die jeden verdammten Tag da aus ihrem Bunker müssen, um irgendwo eine Bombe zu entschärfen, was ja potenziell auch gerne mal in die Hose geht. Also überleben auch nicht immer alle. Ja. Und ich finde, also das macht der Film auch echt gut, dieses extreme, unkalkulierbare Stressmoment. Also du merkst natürlich, das sind wirklich souveräne Soldaten, die sind durchtrainiert, die sind relativ cool, die wissen sich zu wehren, die sind jetzt nicht so verschüchterte kleine Häschen, die nicht wissen, wie ihnen geschieht und wo sie eigentlich sind. Die sind da schon, um ihren Job zu tun und den machen sie auch alle sehr gut. Aber sobald es wieder zu so einer Szene kommt, wo sie irgendwo eine Autobombe oder sonst eine Bombe entschärfen müssen, habe ich als Zuschauer, ich habe diesen Stress, je länger die Szene dauerte, immer mehr gemerkt. Also da konnte ich auch wirklich nachvollziehen, dass bei allem Training, irgendwie bei aller Abgebrühtheit. Aber wenn du wirklich in so einer Situation bist, dass du da im Irak irgendwo stehst, potenziell von jeder Seite jede Sekunde beschossen werden kannst, muss aber eine Bombe entschärfen. Das ist wirklich, also da konnte ich auch nachvollziehen, warum so traurig ist, aber warum es auch immer wieder zu so blöden Zwischenfällen kommt. Das klingt jetzt ultra hart, aber so passiert es nun mal, dass Zivilisten abgeballert aber werden. Aber das ist genau der Punkt, was auch der Simon gerade gesagt hat, die Angst entsteht ja nicht nur durch die Bombe, die entschärft werden muss, sondern du siehst um dich rum lauter Leute und 90% von denen sind unschuldig, aber vielleicht ist irgendwo einer, der nicht telefoniert, sondern mit seinem Handy was zündet. Und du weißt es nicht. Ja. Du kannst den Unterschied nicht ausmachen. Das ist ja der Punkt. Es gibt Selbstmordattentäter im Irak oder in Afghanistan und die kommen auf dich zu und was machst du? Du sagst, bleib stehen. Und er kommt weiter auf dich zu. So, du weißt es nicht. In 8 von 10 Fällen ist er unschuldig und in 2 Fällen jagt er dich und 5 andere in die Luft. Und dieser Psychoterror, dass du um dich rum bist, du bist wirklich in umgeben im Feindgebiet, oder was heißt im Feindgebiet, von Menschen, die auf jeden Fall dich lieber hier nicht hätten, als dass sie dich hier hätten. Genau. Und das ist einfach eine eklige Situation, in der eigentlich niemand sein will. Und das ist ja wirklich, die beobachten dann die Leute auf den Dächern mit Ferngläsern und da tut sich was, und hektische Bewegungen und Blitze und du wirst voll wahnsinnig. Man wird ja auch, also da gibt's auch die Momente, wo sie merken, oh, hier wird's gefährlich, weil sie gefilmt werden, wo man schon merkt, so, die nehmen es jetzt schon auf für YouTube, gleich passiert hier irgendwas, damit sie es halt haben. Genau, Und das ist tatsächlich bizarr. Ich meine, guck auf YouTube mal in die Richtung und so, da gibt's eine Menge von diesen, die auch auf immer wieder hochgestellt werden und so, von diesen ganzen Amateuraufnahmen, wo irgendwelche Anschläge gefilmt werden. So. Also das ist eine reelle Situation, die da ständig passiert, so jeden Tag. Und das ist schon krass, genau. Weil jemand in dem Moment, wenn ich mir das vorstelle, der hält zwar eine Kamera auf dich, aber im Grunde ist es eine Waffe, weißt du so, weil er weiß was du nicht weißt und wartet eigentlich nur drauf, dass es passiert oder ob es passiert, ja. So, das ist schon irgendwie, das ist schon eine Aggressivität, die um dich herum überall ist, so schwer, also, da dann noch normal zu bleiben. Ja. Und das macht der Film echt sehr gut. Also das hat mich am meisten beeindruckt. Dieses unkontrollierbare Gefühl der Bedrohung. Also so eine Situation, die sich immer mehr zuspitzt, die du irgendwann, also du merkst es auch in den Szenen, auch wenn es coole Soldaten sind und wenn sie die dicken Knarren haben, aber sie können die Situation einfach nicht mehr kontrollieren. Da entwickelt sich so eine gewisse Bewegung und es kommt fast zu so einer Hysterie, weißt du, auf einmal weißt du wirklich nicht mehr, werde ich aus irgendeinem Fenster gerade bin ich im Zielfernrohr, hat der Typ wirklich nur ein Handy am Ohr oder löst er damit vielleicht eine Bombe aus? Es gibt ja in diesem Film diese eine Szene, wo... Warte mal, aber deswegen, glaube ich, vielleicht ohne, dass er es will, aber weckt der Film vielleicht auch so ein bisschen Verständnis für die Jungs, die wirklich da sind jeden Tag und innerhalb von Sekunden wichtige Entscheidungen treffen müssen. Wenn die einem Taxifahrer zurufen, sofort stehen bleiben, hier ist Sperrgebiet, der rollt aber noch 2 Meter weiter und rollt vielleicht so langsam aus, anstatt dass er sofort aussteigt. Also wie Eddie schon gesagt hat, in 8 von 10 Fällen hat er es nur nicht gecheckt oder ist völlig harmlos. Aber da ist halt immer noch diese eine oder diese 2 Fälle von 10, wo er halt nicht harmlos ist. Und wie verhältst du dich da? Also was möchtest du die Situation nicht eskalieren lassen, weil du denkst, das wird schon nichts passieren? Oder nimmst du in Kauf, dass vielleicht dieser eine Typ von 1000, aber genau dieser eine Typ, der jetzt gerade mit seinem Taxi auf dich zurollt, dass der sich wirklich gleich in die Luft springt, weil er sich irgendwie komisch verhält? Ja, es gibt das sind so Situationen, die sind gar nicht immer so klar und eindeutig, wie das dann für uns, wie wenn wieder in den Nachrichten und es gibt kommt, ja in dem Film diese eine Szene, die das ganz genau auch nochmal zeigt, ist, wenn er diese Verfolgungsjagd aufnimmt und dann in diesem Haus des einem Irakis landet und da eigentlich gar nichts ist und der Typ ihm, glaube ich, einen Tee anbietet oder Kaffee oder irgendwie, ich weiß gar nicht, erinnert ihr euch die Szene, wo er da im Haus ist? Ich glaube, Tee. Und, er fährt voll den Film, er verfolgt jemanden und springt über Mauern und landet da und da ist überhaupt nichts. Und das zeigt dir einfach nur so du wirst wirklich auch paranoid, du kannst gar nicht mehr unterscheiden von einer reellen Gefahr und von einer potenziellen Gefahr oder von gar keiner Gefahr. So, das verschwimmt total. Und das ist ja dann auch der Clou des Films, meiner Meinung nach, so habe ich das zumindest interpretiert und verstanden, weshalb er dann sich am Schluss entscheidet. Achtung, Spoiler. dem piep ich raus. Schade, weil gerade das Ende ist echt mit toll. Ja, dem piep ich raus. Ja, okay. Ja. Ich hab grad das ist ja gerade, weil ja, aber man muss ja auch irgendwie drüber reden. Ja, aber warum ich der Film ja. besonders ist. Ja, aber man da, aber das sollte das Ende nicht dazu gehören. Ja, gut, okay, dann mach da Piep. Ich rede nicht weiter über Hörtlocker. Wir haben jetzt, glaube ich, auch genug über die 10 Kandidaten geredet. Und dann haben wir jetzt auch mal eine Sache noch sagen. Pinkelpause. Ich muss auch pinkeln. Okay, wir beenden das gleich. Ja, aber warte, darf ich noch eine Sache sagen? Hörtlocker? Die letzte Sache. Okay, die letzte. Eine Sache, die ich echt uncool fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist die einzige Sache, die mir bei Hörtlocker richtig, die ich echt scheiße fand. Also irgendwie, vielleicht weiß ich zu wenig vom Bomben. Das kann auch sein. Aber da gibt es eine Szene. Ich weiß, glaube ich, was genau, du sagen was ich meine. Ja, ja. Aber da gibt es diese Szene. Du musst dir vorstellen, diese Amateurbomben bestehen aus irgendeiner Hülse, einer großen Metallhülse, die richtig groß ist. Und da drin ist dann irgendwie das Metall, die Explosionssachen. Kabel führen da rein. Und das ist alles. Die Kabel sind die Sachen, die man besser nicht berührt, weil die lösen das alles aus. Und dann ist da diese Szene, wo der Typ merkt, okay, ich bin umgeben. Also jetzt auch, das spoilere ich jetzt, weiß ich nicht, ist ja egal. Das ist jetzt nein, keine ist nicht große, egal. Nein, das ist jetzt keine Spoiler-Szene wirklich. Es geht einfach darum, dass der Typ umgeben ist von Bomben und die anhand dieser Kabel, die da reinführen, hochzieht und quasi so dran an diesen kompletten Kabelstrang, wo alle Bomben, die losgehen können, hängen, die zieht er nach oben und reißt so, merkt so, es ist ein schönes Bild, aber es ist offensichtlich nur für die Kamera gemacht, das Bild, zieht so die ganzen Bomben um sich herum und merkt, ich sitze in Bomben. Und das ist so eine dumme Szene, weil das würde keiner machen. Das ist so bescheuert, das gibt nicht mehr. Wie willst du an Drähten Metalldinger, die auch richtig schwer sind, auch noch ziehen, ohne dass die abreißen und die Bomben in die Luft gehen? Das ist kein Bombenentschärfer auf der fucking Welt würde das machen. Das ist so nein, dumm, aber, dass aber, es mich wütend gemacht hat. Das stimmt, aber er ist ja derjenige mit dieser gar nicht mal so unterschwelligen Todessehnsucht. Das stimmt. Deswegen, er begibt sich ja immer mit voller Absichtsgefahr. Okay, aber das und fand zieht ich hier die krassen too much. Sachen ab, ohne Helm, ohne Schutzanzug. Wie du, ne, zieht da die Bomben am Kabel hoch, ist ihm alles scheiße. Das Digga. Geht doch gar nicht. Das glaube ich, davon habe ich jetzt keine Ahnung. Aber dünne Kabel, die halten doch nicht so ein dicke ja, Metall aber und ist, auch noch sechs vielleicht davon sind das, oder so. Sind das dicke ich dünne glaube, Kabel. Das ist aber okay. auch irrelevant. Ich sehe, Baumarkt, dicke, dünne Kabel. Dicke Kabel ist für Bomben Meter. Zum Hochziehen. Relativ, glaube ich, aber irrelevant, ob der Film den Oscar gewinnt oder nicht an dieser Szene. Aufgrund dieser Szene Wobei kann er ihn nicht gewinnen. Ich habe allerdings gelesen von auf der IMDb, viele ehemalige Irak-Soldaten haben sich echt beschwert, dass der Film überhaupt nicht genau wäre. Also in der Szene fährt ein Humvee alleine durch die Stadt und meinen sie, es würde nie im Leben passieren, dass ein einzelner Humvee irgendwo lang fährt. Und also das sind so Sachen, ich glaube, da haben sie sich die eine oder andere Freiheit mal rausgenommen. Ja, ich der aber Film ist ja auch keine Dokumentation, eben, sondern vor dem Hintergrund, also primär soll er erstmal noch einen Film zu Ende gebracht und eine Geschichte erzählt werden. Und da verzeih ich dann so kleine Ungenauigkeiten. Okay, dann würde ich sagen, nee, es reicht. Ich bin ans Fenster gegangen, hab gebrüllt, nein! So ungefähr. Nackt wieder? Ja, es war nachts so nackt. Ah. Dann lass uns, bevor wir, also wenn wir jetzt eine Pause machen, glaube ich, kommen wir auch nicht mehr zusammen. Dann machen wir das nochmal. Also machen wir keine Pause. Nee, wir machen das jetzt 3 Minuten fertig und dann ist es vorbei. Das klappt doch nie. Doch, das funktioniert schon. Ey, dann lass uns jetzt 15 Minuten machen, haben wir genau 2 Stunden. Ja, wir sind ja schon bei, wir sind jetzt mal ach du Scheiße. Genau, 3 Stunden haben ach wir. Du Fall. Dann 2,5 werden wir dann. Jetzt sag was. Da schneide ich raus. Okay. Also, wir haben über die 10 Filme gequatscht. Lass uns mal kurz, wen würdet ihr jetzt denken von diesen 10 Filmen, wer hat am ehesten die Chance zu gewinnen? Also, jetzt nicht unbedingt persönlicher Favorit, sondern wer würde eurer Meinung nach wirklich am Ende die Statue dann kriegen? Machen wir mal 3 um so. Ja, sofort anfangen, Gregor. Okay, The Hurt Locker, würde ich sagen. Echt? Mhm. Oh, überrascht mich. Also ich glaube auf Avatar schon, ja. Ich glaube auch Avatar, weil ich wirklich glaube, dass die Academy in dem Fall echt so klug sein sollte und eine politisch kluge Entscheidung fällen sollte und Avatar auszeichnen. Ich glaube auch Avatar gewinnt. Mhm. Aber ansonsten hätte ich jetzt auch gesagt, Hurt Locker, muss ich dir zugeben, aber recht geben. Also ich glaube, man kann sagen, es wird kaum so jemand eine Chance haben. Weder District 9 noch Inglourious Basterds. Also District 9 auf keinen Fall. Das glaube ich nicht. Das ist, nee, also die sind auch eher nominiert, so weil man halt die 10 vollkriegt. Ey, und auch Blindside, also ich habe ihn ja nicht gesehen, deswegen ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber nach dem, was du erzählt hast, Eddie, ne, Blindside, haben wir, glaube ich, alle einen relativ Precious, genauen Eindruck. Precious, glaube ich, hat auch gute Chancen. Echt? Wirklich? Echt? Mhm. Ich glaube schon. Ich glaub, ich weiß nicht, also wenn in diesem Jahr wirklich ein Film wie Precious oder auch Blindside gewinnen sollte, dann verspielt der Oscar für mich noch mehr an Glaubwürdigkeit. Weil wirklich bei aller Liebe, aber wir haben ja schon echt auseinandergelegt, warum wir glauben, dass vielleicht diesmal was anderes gewinnen sollte als diese todsicheren Oscar-Kandidaten, bei denen man so ein bisschen bedrückter nach Hause geht. Eben, ja. Ist ja nicht umsonst, dass die 10 also Kandidaten dieses machen. Jahr echt bitte mal echt Mut zu anderen Entscheidungen und mal auch den Spaß an dieser Kunst vom Kino vielleicht auch mal wieder auszeichnen. Das ist ein schönes Fazit, ja. Ja, finde ich schon. Deswegen bin ich schwer dafür, dass Avatar gewinnt. Ja, das werden wir ja spätestens in 3 Tagen oder einer halben Nacht ungefähr sehen. Ja, genau. Und ihr solltet euch den natürlich vorher anhören, den Podcast, damit ihr völlig informiert seid. Exakt. Und nachher hören, ob wir auch überhaupt richtig lagen mit dem ganzen Scheiß. Tun wir. Ja, es ist nämlich zeitlos bestimmt, dass man sich's auch anhören kann, wenn die Oscars schon längst vorbei sind. Ja, ja, natürlich. Ja, klar. Das ist nein, doch, Klassiker. Wenn man was über Filme wissen will, ja. Dann ja. Eddie, wollen wir noch mal kurz die 3-4 besten Kategorien noch mal kurz gucken, wer dann nominiert dort ist? Okay, ich lese mal ganz kurz. Ich verabschiede mich dann. Ja, schon? Ach, wolltet ihr noch? Ich dachte, wir sind am Ende. Ich muss tierisch Wasser lassen. Ja, jetzt 2 Minuten hält's noch aus. So. Ja, sollen wir noch mal. Ich muss aber auch. Ich auch. Beste Regie. Dann gib uns das ab, okay? Beste Regie nominiert sind James Cameron, Catherine Bigelow, Lee Daniels für Precious, Jason Reitman, Up in the Air und Quentin Tarantino, Inglourious Basterds. Ja, ich glaube, ja, machen wir es wieder reihum. Ich glaube, Tarantino-Konzessionsentscheidung, dass er dort den Oscar bekommt. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Ich behaupte einfach, er wäre mein Favorite, weil ich dann, ja, vielleicht hört es die Academy und entscheidet sich noch um. War da jetzt Hurt Locker dabei, beste Regie? Ja. Dann, glaube ich, gewinnt Hurt Locker. Ja, glaube ich auch. Aber eigentlich warum? Jetzt mal im Ernst, Regie sollte was Eigenes sein. Als also Frau ist. Ja, aber Regie, also für Regie ist der zu uninspiriert. Der ist gut. Von der Regie naja, her aber, ist der schon cool. Aber guck mal, dadurch, wir haben ja vorhin von diesen Szenen gesprochen, die so extrem stressig und paranoid sind. Ja, okay, das zählt. Ich denke bei Regie automatisch an so Sachen wie, weißt du, so originelle Fahrten, Einstellungen, Arten an Film ranzugehen. Das muss ja nicht, das ist ja Kamera. Ja, eben, das ist ja nicht der Regisseur unbedingt. Ja, die Regie ist ja der Schnitt und die Art, die Kameraeinstellung. Kamera ist Kamera. Regie ist auch nicht Regie ist Schnitt. Ja, aber letztendlich, wenn man es doch runterbricht, ist doch Regie genau das. Was ist denn dann Regie? Regie ist schon auch die Anweisung für genau, den Schnitt. Genau, Regie. Du als Regisseur sagst, ey, die Szene hat mir jetzt irgendwie, das machen wir jetzt bitte nochmal, das kam jetzt nicht cool rüber. Ja, ja, klar, aber natürlich entscheidet der Regisseur auch, welche Einstellung und was, ob es ein Close-Up ist oder keiner oder eine Fahrt oder so. Aber so ein Chef, der hat ja auch so einen Chefkameramann, also der kümmert sich dann primär um die schönen Kompositionen. Der Regisseur sagt, wie er sich vorstellt und dann hat er Leute, die es ausführen. Ja. Und, er gibt quasi die Richtung vor, aber er bestimmt jetzt nicht jede einzelne Einstellung, sonst wird ein Film ja wird er fürs Drehen nochmal 10 Jahre dauern. Also hat bei Hurt Locker einer gesagt, pass auf, zieh an dem Strang jetzt mal alle 6 Bomben nach oben. Ja, nee, dann will ich nicht, dass du. Also ich glaube, das war Teil des Drehbuchs. Aber ich glaube, das wird die Szene. Ach, so findet ihr immer einen Weg, ja? Bist du Regisseur oder was? Die Chance hat. Tarantino würde ich auf jeden Fall auch gönnen. James Cameron könnte ich auch mitleben. Einer von den dreien vielleicht, ja, wird es wohl machen. Dann gibt's beste Hauptdarsteller, nominiert Jeff Bridges für Crazy Heart, ja, für den George Clooney, Up in the Air, Colin Firth für A Single Man, Morgan Freeman für Invictus, unbezwungen auf Deutsch, und Jeremy Renner für Tödliches Kommando, The Hurt Locker. Ja, Jeff Bridges. Jeremy Renner in Hurt Locker war auch echt sehr gut, aber Crazy Heart habe ich auch gesehen, ich fand ihn absolut geil, ich stehe auch total auf Jeff Bridges und ich finde, er verdient fucking nochmal endlich seinen nächsten Oscar. Okay, der Mann hat uns so viel Freude bereitet, ja? Der Dude. Mit Big Lebowski eigentlich, hat er dafür keinen Oscar gekriegt? Nein, natürlich nicht. Nicht mal nicht ansatzweise nominiert. Nicht mehr in Erwähnung, gell? Und das ich meine, und jetzt spielt er echt diesen abgehalfterten Country Star in Crazy Heart, macht das echt sehr, sehr, sehr, sehr gut. Er ist wirklich diese Figur. Und ich finde, er verdient. Das hat Mickey Rourke ja auch nichts gebracht. Weißt du, also nee, dass das gut spielt, so hat er auch verdient. Das ist, ey, The Dude Abides. Lieber sowas, so ein kleiner Film wie Crazy Heart, dessen Hauptdarsteller absolut brillant ist, als, weiß nicht, der 500. Betroffenheits-Tom Hanks-Film. Hat er nicht auch den Golden Globe bekommen, glaube ich, dafür, ne? Tom Hanks-Hate. Haterade. Ja, ist so das beste Beispiel dafür. Dann machen wir den Hanks-Cast bald, nur mit Wolf alleine. Ich glaube, ich okay, wir machen weiter, weil wir müssen alle auf die Toilette. Beste Hauptdarstellerin, Sandra Bullock für Blindside, Helen Mirren für Ein russischer Sommer, The Last Station, Carey Mulligan für An Education, Gabory Sidibe für Precious, ja. Meryl Streep für Julie und Julia. Ich habe leider nur Blindside gesehen, deshalb kann ich da eigentlich nicht viel zu sagen. Kann man jetzt ganz kurz dazu sagen, kleine Faktenbremse hier. 16. Nominierung für Meryl Streep jetzt schon. Ey, also das ist schon eine Menge. Frau, das ist krass. Ich finde es auch echt. Ich hatte weniger geil. Sex als sie Oscar-Nominierung. Das stimmt. 16 Mal? Ich sag ja weniger. Aber, ich hatte weniger. Also das schauen wir heute Abend nochmal. Ich habe Meryl Streep zum Beispiel dieses Jahr oder das zuletzt nur in It's Complicated gesehen und dann war sie auch einfach gut. Also die ist wirklich eine, ich glaube, die ist wirklich so natural. Das ist schon fast langweilig, wenn Meryl Streep, ja, du bist wenn zu Meryl gut. Streep mitmacht, weil, okay, wir wissen es, du kannst einfach saugut schauspielen und egal welche Rolle, das wirkt immer realistisch und authentisch, wenn du es machst. Deshalb Klar, ich wette, ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass Tarantino ihn zu seinen Top 8 des Jahres oder so gewählt hat. Julie und Julia, obwohl es um zwei Frauen geht, die kochen. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Glaub aber, dass der nicht unverdient wäre. Aber ich kann dazu nichts sagen. Sandra Bullock hätte ihn auch verdient, hat auch gut gespielt. Die anderen habe ich nicht gesehen. Ich glaube, ja. Davon habe ich, glaube ich, echt nur Precious gesehen. Die fand ich auch sehr gut. Die Hauptdarstellerin, deren Name ich auch nicht aussprechen kann. Ich glaube aber nicht, dass sie es macht. Also da könnte ich mir echt vorstellen, dass das irgendwie echt Sandra Bullock wird, um so ein bisschen... Denke ich mal auch. Um so ein bisschen so versöhnlich, hier komm, Sandra Bullock, hast mal was Gutes gemacht. Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, ja. Finde ich aber auch, weil ich den Film nicht gesehen habe, fände ich das man wahrscheinlich auch okay, wird es schon verdient haben. Habe ich aber jetzt keinen besonderen Bezug zu. Von daher, ja. Er gibt Sandra Bullock und meinetwegen. Die nächste Kategorie? Bester Nebendarsteller: Matt Damon für Invictus, Woody Harrelson für The Messenger, Christopher Plummer für Ein russischer Sommer, Stanley Tucci für In meinem Himmel Lovely Bones und Christoph Waltz für Inglourious Basterds. Ja, da ist alles klar, oder? Nächste Kategorie. Beste Nebendarstellerin: Penelope Cruz für Nine, Vera Farmiga für Up in the Air, Maggie Gyllenhaal für Crazy Heart, Anna Kendrick für Up in the Air und Monique für Precious. Da würde ich fast, Monique, die hat mich wirklich beeindruckt. Du meinst, dass sie bei Charm School mit ihrem Oscar dann dort herumläuft in der nächsten Staffel? Und da war sie noch so wohlerzogen und hat sich so fein ausgedrückt. Und Precious flucht und prügelt und säuft die in einer Tour, die alte Assi-Bratze. Fand ich sehr gut, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es Maggie Gyllenhaal wird. Auch verdient, es ist auch eine sehr, sehr gute und auch in Crazy Heart ist sie echt wieder fantastisch. Ich sehe die einfach gern. Da geht mir immer ein bisschen das Herz auf, wenn ich sie sehe. Ich finde die echt gut. Also, und sie hat es irgendwie auch verdient und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie diesmal mit der Trophäe nach Hause geht. Ich glaube schon. Also ich fand Anna Kendrick in Up in the Air ganz gut, als die War das die Junge, die junge Assistentin, fand ich schon gut gespielt, so wie die da rüberkommt, so diese über ehrgeizige, ein bisschen naive und arrogante, fand ich schon gut. Penelope Cruz habe ich nicht gesehen in Nein, kann ich mir schon vorstellen, dass die auch gut ist. Vera Farmiga in Up in the Air fand ich jetzt nicht so besonders. Das war Maggie sein Gyllenhaal. Love Interest. Ja, genau. Ja. Maggie Gyllenhaal in Crazy Heart habe ich nicht gesehen. Monique habe ich auch nicht gesehen. Ja, Maggie Gyllenhaal würde ich sagen. Nee. Da enthalte ich mich. Da weiß ich zu wenig. So, das sind, glaube ich, die wichtigsten. Das sind die, glaube ich, ja. Wollt ihr noch besser Dokumentarfilm oder besser Schnitt? Nein. Nee, aber ich hoffe auch. Beste Kostüme. Nein, ich hoffe, dass das Weiße Band für den besten ausländischen Film auch noch gewinnt. Stimmt. Weil der echt die deutsche Fahne hochhalten. Sehr gut ist. Und Michael Haneke ist auch echt ein guter. Der macht so wirklich sehr anspruchsvolles Kunstkino bei Zeiten. Aber das Ding ist schon wirklich... Aber weißt du, da will ich eher auf die Meinung von Steven Gätjen vertrauen, wenn der mir sagt, dass der gut ist. Ich sehe den andauernd in Hamburg. Aber der ist doch bei den Stars nicht in Hollywood. Wenn er nicht gerade hier nicht in der Videothek... Ich habe jetzt zum Abschluss unseres Podcasts noch ein Kurioses gerade entdeckt. Und zwar ich habe hier die Liste mit den besten Filmsongs-Nominees. Der Hauptdarsteller von Up in the Air, George Clooney, der Typ, den er spielt, heißt, glaube ich, Ryan Bingham. Ja, genau. Und der Typ, der den Song für Crazy Heart geschrieben hat, der nominiert ist, heißt Ryan Bingham. Zufall? Ich finde übrigens auch, dass dieser Song auch gewinnen sollte. Ist das nicht abgefahren, dass einer der Hauptcharaktere und einer, der für den Oscar nominiert ist? Was ist da noch alles als bester Song nominiert? Take It All von In Nine von Maurice Jeston, Loin de Paname, Paris 36. Ja, den fand ich nicht so gut. Ich fand das davor besser. Wie flüssig er das auch vorträgt. Down in Orleans, Küss den Frosch. Ugh. Und Almost There für Küss den Frosch. Und den angesprochenen The Very Kind. Auch nicht schlecht. Auch da sage ich dann mal Crazy Heart. Beste visuelle Effekte gibt es nur drei Nominierte: Avatar, District 9 und Star Trek. Star Trek, yay! Star Trek, ja gut. Oh, ja, bei den, nee, kann man nicht sagen. Wird nicht gewinnen. Nein. Nee, wird sowieso nicht gewinnen. Ja. War auch nicht so gut. Da hätte ich vielleicht ein bisschen drauf gehofft, dass der noch unter den 10 Besten dort landet, aber das wäre so Star eher. Star Trek? Mhm. Also ja. Ich muss sagen, ich fand den Star Trek, den neuen, auch schon ziemlich gut. Also die Art der Aufarbeitung des alten Themas fand ich cool. Aber jetzt Oscar ist natürlich dann doch ein bisschen hart. Ja, aber so 10 Filme, da kann man es ja mal nominieren für die Geeks. Ja, kann man gewinnen. Vielleicht mal so drunter schummeln, aber muss dann auch nicht. Ja. Nur einen Geek-Film zu machen, ist noch keine Oscar-Nominierung. Ja, das Gregor. Stimmt. Spirits will auch eher auf Wolfs Seite. Ja. Das klingt seriöser, wenn ich das tue. Absolut. Exakt. Und mit diesem schönen Nerd-Gebäsche, glaube ich, sollten wir auch... Nein, wir bashen doch keine Nerds. Nein, wir sind doch selber Nerds. Ja. Ja, nur Gregor. Nur mich. Jetzt komm. Nee. Soll ich den Oscar-Witz zum Schluss erzählen? Komm, oh, ja, Oscar, bitte. Dann gehen wir jetzt aufs Klo, oder? Dann verabschieden wir uns. Ost ist scharf und hat einen Oscar gewonnen. Ingvar Bergman.